Wahnsinn, liebe Freunde des gepflegten Wrestlings und des gepflegten Podcasts. 2 Jahre wird der K-Fade-Podcast alt oder ist jetzt 2 Jahre alt. Ich persönlich bin seit fast den ganzen 2 Jahren da. Aber nur fast. Ich kam das erste Mal zum Vorschein bei der Extreme Rules 2012 Review und habe dort auch dann das erste Mal Lenny und Jan kennengelernt. Und seitdem bin ich dabei und ich kann sagen, ich bereue es keine Sekunde. Wir haben öfters mal, muss man zugeben, ein paar Sekunden oder wahrscheinlich, man muss sagen, Stunden später begonnen mit einem Podcast, mit einer Podcast-Ausgabe, als wir geplant haben und haben auch dann mal um einige Stunden überzogen und das aus dem Grund, dass wir eins ganz besonders gut können und das ist reden. Wir reden und reden und reden über egal welches Thema, Fußball, Wrestling und alles Mögliche. Und so kamen dann schon einige unterhaltsame Ausgaben zustande beim K-Fade-Podcast. Meiner Erinnerung sind vor allem die Interviews zum Beispiel mit Thumbtack Jack, Axel, die X-Men Tischer, der jetzt unverdient gegen Carnage natürlich den Shotgun-Titel der WXW hält, gewonnen hat. Und ja, natürlich gab es dann noch das Interview von Lenny mit Jimmy, Superfly Snooker. Und dann hatten wir ja auch noch Günther Zapf, Michael, Christian Michael Jacobi und viele mehr. Und ja, die fast 2 Jahre, die ich jetzt dabei war, haben unglaublich Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können mindestens diese Zeit dann auch nochmal so wiederholen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so lange und so gut klappt. Aber ich bin überzeugt, dass das auch nochmal so lange klappen wird. Und ich denke mal, die Hörer und meine Teamkollegen vom K-Fan-Podcast sehen das genauso. Und ja, ich bin der Kleisi und ihr hört jetzt meine Kollegen und mich beim K-Fan-Podcast. Der K-Fade Podcast, ein Podcast-Projekt, gestartet vor ungefähr 2 Jahren von unerfahrenen Leuten, die es einfach mal so richtig wissen wollten. Wo stehen wir heute, 2 Jahre später? Ja, sie haben es tatsächlich geschafft. Sie haben es geschafft, aus solch einem kleinen Etwas ein riesiges Imperium mit dem Namen K-Fade Podcast zu schaffen. Also das ist wirklich große Kanone. Interviews mit Jimmy Snuka, dem preisgekrönten, renommierten, unglaublich charismatischen Günther Zapf. Also, was will man mehr? Und dazu noch ehemaliger 9Live-Moderator Max Schradin. Jetzt arbeitet er bei irgendeinem Sender, von dem ich den Namen nicht mal weiß. Aber ich muss wirklich sagen, großartig. Leute wie Kleisi, Elias, Lenny, Jan. Von mir aus, aus irgendeinem Grund hat er bei mir gerade das nach 60 Sekunden gestoppt. Das liegt wohl an dem beschissenen Audiorekorder. Aber was ich sagen wollte, dank diesen großartigen Mitgliedern ist dieser Podcast so gut geworden. Aber was wir nicht vergessen dürfen, es gibt einen Mann. Ohne den würde es so manchen Moment im K-Fade Podcast nicht, hätte es den nicht gegeben. Und diesen Mann stelle ich euch jetzt vor. Ryback Woods. We'll be right back. 22.02. des Jahres 2014. Es ist 22.10 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil unseres Jubiläums-Specials, zum zweijährigen Jubiläums-Special des Kayfabe Podcasts. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich bin dabei mit meinen reizenden Teamkollegen mit Kleisi. Hallo Kleisi. Ja, Hallöchen, Lenny. Hallöchen. Kleisi, Hallöchen. Geht's dir? Ja. Mir geht's super und dir? Ja, mir geht's auch wunderbar. Anlässlich unseres Jubiläums habe ich mir natürlich auch noch ein schönes Sakko rausgesucht. Damit sitze ich jetzt hier. Ich nicht. Kleisi, warum denn? Ja, ich bin eher der Hemdträger. Ja, Hemd ist aber auch okay. Kleisi, kannst du ja gerne mal ein Bild machen. Oder warte mal, hilf mal kurz hoch, damit ich das mal sehen kann, wie hoch du hüpfst. Oh, das ist, ja gut, das ist beachtlich. Also gut, das kannst du anlassen, ja, das ist okay. Felix, okay. Felix ist natürlich auch mit am Start. Hallo Felix. Grüßt euch. Falscher Podcast. Nein, hallo. Felix, wie geht's? Mir geht's gut und ich hoffe, das geht euch auch so. Ja, selbstverständlich. 2 Jahre Kayfabe Podcast. Es ist einige Zeit ins Land gegangen. Wir hatten extra noch Sprachnachrichten aufgezeichnet, die wir euch am Anfang dieses Podcasts präsentiert haben. Und wir hatten natürlich auch noch einen kleinen Interviewpart mit Max Schradin. Der läuft aber so ein bisschen außerhalb der Jubiläumsausgabe. Ist quasi so ein kleines Jubiläums-Special. Das ist jetzt allerdings die offizielle Jubiläumsausgabe. Und ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, wir schauen mal nach bei der Facebook-Seite des Kayfabe Podcasts, was wir denn alles so gepostet haben seit Februar 2012 in unserer illustren Geschichte. Und schauen wir doch direkt mal rein. Der erste Post im Jahre 2012 ist noch unbekannt, denn ich muss das auf die Seite gehen. Deswegen mal eine Frage an euch. Gleich jetzt erstes, was sind denn so deine Lieblingsmomente aus 2 Jahren Kayfabe Podcast? Kannst du eine Top 3 machen? Geht es zwar? Eine Top 3? Ja klar. Kannst also, ja mal. Ja. Also auf der 3 würde ich sagen, die erste Ausgabe, bei der ich dabei war, also Extreme Rules 2012 Review. Leckerinne. Genau, Bäckerinne und unter anderem auch Schlag den Raab. Und der Jan ist da, glaube ich, mehrmals rausgeflogen aus dem Podcast. Ah ja, pass auf, es ging damals darum, das war so um die Zeit, als die Entscheidung fiel im DSDS-Finale 2012 zwischen Luca Henny und Daniele Negroni. Das war, glaube ich, genau der Abend. Das müsste ein Samstag gewesen sein. Und genau an diesem Abend haben wir im Hintergrund irgendwo, ich weiß nicht mehr, bei wem das war, haben wir irgendwas von DSDS gehört, irgendwas vom Finale, und haben das dann immer Jan angerechnet. Stimmt. Deswegen musste Jan dann immer raus. Genau. Was hatten wir noch? Ah ja, dann auf dem zweiten Platz das Kayfabe Podcast Trinkspiel. Ach du Schande. Als das haben Elias, wir, das haben wir, Jan ich, und ich. Bitte? Das haben wir nie hochgeladen, Kleisi. Echt? Nee. Ach so, dann suche ich mir schnell einen anderen. Nee, das kannst du ja auch mal sagen. Also das, ich habe noch so viel unveröffentlichtes Material. Das ist schier wahnsinnig. Ich habe bestimmt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, habe ich noch über 10 Stunden hier, was noch nicht hochgeladen worden ist. Ich habe mir eigentlich damals so vorgenommen, als wir unseren Disput hatten, ne, Kleisi, ich hasse dich auch. Ja. In dieser Zeit habe ich mir eigentlich vorgenommen, genau dieses unveröffentlichte Material mal hochzuladen. Aber ja, die Versöhnung kam ja dann schneller als gedacht. Und da habe ich mir gedacht, na gut, du brauchst es nicht mehr hochladen. Also gut, Kleisi, du bist schon mal daran schuld, dass ich dieses unveröffentlichte Material nicht hochgeladen habe. Das kannst okay. Du ja anrechnen jetzt hier. Ja, das ist doch der Jan schuld. Nö, da bist du schuld. Du hast auch eine Mitschuld. Vergiss das nicht. Ja. Na gut. Trinkspiel. Da waren ja Elias, Jan und ich haben, glaube ich, getrunken und ihr beide habt die Leitung übernommen. So Folgendes, wir müssen ja doch ganz kurz die Regeln erklären. Damals habt ihr getrunken, immer wenn der Begriff Braden Walker gefallen ist. Ja. Dann hatten wir die Matches von Braden Walker bei AECW abgespielt gegen Armando Alejandro Estrada und irgendein Jobber, gegen den er mal angetreten ist. Und das hatten wir abgespielt und immer wenn Taz und Joey Styles dann eben, oder Mike Demme, ich weiß gar nicht mehr, wer dann damals Kommentator war, und immer wenn die Braden Walker gesagt haben, dann musstet ihr ein Trinken. Ob das Spiel jetzt einen gewissen Mehrwert hatte, glaube ich eher nicht. Das zweifle ich ganz, ganz stark an. Aber ja. Aber ihr merkt auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig für alle Zuhörer, dieser strenge Gesprächsstil, den wir vielleicht damals hatten, der ist komplett beseitigt worden, denn wir hatten ja im September des letzten Jahres, in der letzten Ausgabe unseres Podcasts, hatten wir ein neues Konzept quasi in die Wiege gelegt bekommen, aber mussten es dann doch noch rausholen aus dieser Wiege, und das war das Smalltalk-Konzept, und genau das wenden wir jetzt auch an, das ist lockerer, wir sind ein bisschen unvorbereiteter, so gehen wir in die Sendung rein, aber dadurch wird es wahrscheinlich auch spontaner und es geschehen möglicherweise noch mehr lustige Momente im Affekt, von dem man davor eben noch nichts gewusst hatte und von mit denen man wahrscheinlich auch nicht gerechnet hatte. Zum Beispiel mit dem Trinkspiel. Wir hätten uns nämlich mit einer guten Vorbereitung darauf einstellen können, dass Gleisi das jetzt eben nicht sagt. Aber umso spontaner es ist, desto lustiger ist es auch. Ja, genau. Ja. Gleisi. Und so einen wirklichen ersten Platz, weiß ich nicht, ob ich den geben kann. Ich glaube, da gibt es einen geteilten ersten Platz. Zum einen die Interviews mit Günther Zapp und Tamtec Jack. Ja. Und dann zum anderen halt unsere legendäre Radio K-Fape-Ausgabe mit dem Gaststar Boogeyman. Ach ja, das waren schon schöne Zeiten. Das hatte ich nicht erwähnt. Und auch keiner von euch diese ganzen Geschichten mit dem Radio K-Fape, können wir ja auch mal ganz, ganz kurz erklären. Radio K-Fape wurde irgendwann im Sommer des Jahres 2012, ja, zum ersten Mal produziert. Ne? Produziert in Anführungsstrichen. Aber es war ein Projekt, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, das können wir vorwegnehmen. Es war damals wirklich eine Weltneuheit, kann man sagen, dass ein Podcast dazu noch ein Radio hatte. Und dann haben wir natürlich da wunderbare Musik gespielt, aber auch wundervolle Acts außerhalb des Musikgeschehens gehabt. Und da war ein Act eben, dass ich plötzlich während der Sendung verschwunden bin. Ich habe auch bis heute keine Erinnerung mehr daran, was damals geschehen ist. Und Gleisi hat dann immer, da war auch kein Dirigent im Hintergrund, der dann gesagt hat, ja Gleisi, mach das mal. Und Gleisi hat einfach immer irgendwelche Sachen gesagt, weil auf Zauberhand immer der Boogeyman die Sendung geleitet hat. Ja, so war das. Oh ja. Und Gleisi hat dann zwei Sprachnachrichten aufgenommen und ja, hat dann quasi auf der Suche nach mir den passenden Schlüssel gefunden und die Tür geöffnet. Doch, na gut, als er die Tür geöffnet hat, da war nicht mehr viel im Raum drin. Das ist das Problem. Ja, nur ich, aber ich glaube, danach hat Gleisi nicht gesucht. Also schlussendlich nein. Ja, ist richtig. Felix, deine Top 3. Meine Top 3 Momente, ja, auf Platz 3 ist das Interview mit Günther Zapf. Auf Platz 2 haben wir meine Debütsendung, die WrestleMania 24 Review. Felix, das ist aber bestimmt auch sehr gesponnen, weil ich bin mir nicht mal ganz genau sicher, ob das deine erste war. Das ist jetzt reine Spekulation, ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ich habe vorhin nämlich einfach mal geraten. Ich bin nämlich erst davon ausgegangen, dass du deine erste Ausgabe mit der Elimination Chamber 2013 Preview gefeiert hast. Als wir damals noch darüber spekuliert haben, dass diese Six-Man Tag Team Match zwischen The Shield, Sheamus, Ryback und John Cena, dass das noch in ein Elimination Chamber Match war. Ja, aber ich weiß nicht, dass ich bei der 24 dabei war und die war ja noch 2012. Das ist richtig. Also kann das schon mal gar nicht sein mit der Elimination Chamber. Ja, ich kann ja nochmal nachgucken bei Bedarf. Aber ich glaube, das war schon deine erste. Das kann man auch noch sagen, wann Elias sein Debüt gefeiert hat. Elias hat sein Debüt gefeiert in irgendeiner Raw Review nach Money in the Bank. Ja, das waren Zeiten, als der Kayfabe Podcast noch aus Lust und Laune gesagt hat, ja, wir machen mal eine Raw Review. Heute ist das eher so, Raw, was ist das? Aber ja, damals war das tatsächlich so, dass wir uns noch wenigstens bemüht haben, irgendeine Raw Review aufzuzeichnen. Damals war Elias da mal in einer von diesen Ausgaben dabei. Damals war das ja so, ich bin ja in dieses Podcast, in diese Podcast-Schiene reingerutscht, weil damals gab es ja Cut of Personality Podcast noch. Aha, der Ricky. Genau, die Geschichte gab es ja damals noch. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall gab es nochmal eine Ausgabe. Da wurden irgendwelche Charakteristika von WWE-Dieben bewertet. Und da war der Hörsemann auch mit dabei. So konnten wir den Hörsemann kennenlernen. Der war dann auch in der Extreme Rules Preview mit dabei. Der Hörsemann, der Gurke, war da auch mit dabei. Das war auch ein schönes Kapitel mit dem Gurke, dass der da damals dabei war. Ja, und dann in dieser Raw Review, das war das dann mit Elias und ich glaube Jan war auch noch mit dabei. Ja, Jan und Chris waren damals die Stammbesetzung bei uns im Podcast. Warum das dann letztlich gescheitert ist, auch Angelo möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Mhm. Auch der... Ach, den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Auch der hat im Jahr 2012 einige gute Ausgaben gemacht. German Flavor zum Beispiel, damals diese Independent-Sendung mit Einflüssen aus dem deutschen Indie-Bereich und so weiter. Das war auch eine sehr, sehr schöne Sendung, kann ich mich noch dran erinnern. Aber was auch ein Highlight war, gerade wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war die Over the Limit Review, als Speedy mit dabei war. Und wir hatten auch in der Ausgabe 9, das weiß ich noch, Ausgabe 9, weil damals hatten wir noch eine Nummerierung, heute sind unsere Sendungen noch nicht mal klar strukturiert. Aber damals war es wirklich so, in der Ausgabe 9 war Speedy der Host in einem Podcast des KFA-Podcasts. Und damals war das Thema für TNA das neue WCW. Ach ja, genau. Und da war er Host. Also, ist eigentlich schon lustig, was in diesen 2 Jahren so zusammenkommt. Gerade wenn man mal die ersten Ausgaben hören will, das werde ich jetzt auch noch mal ganz, ganz kurz hier... Ja, on the fly, einfach mal mündlich sagen, das ist www.youtube.com/user/kayfabe-podcast. Da kann man sich die allererste Ausgabe anhören, die eigentlich eine anderthalbe Stunde ging, aber nur 10 Minuten bei YouTube sind, weil ich vergessen habe, den F9-Knopf zu drücken. Damals so ein bisschen das Statussymbol für Fraps, dieses Videoaufnahmeprogramm. Und da sieht man auch, wie sich unsere Produktion weiterentwickelt hat. Also damals haben wir gestartet mit Fraps. Also da habe ich dann einfach irgendein YouTube-Video genommen, habe das groß gemacht, habe dann auf Aufnahme gedrückt. Und dann immer in der Hoffnung, wenn ich das wieder klein mache, dass das weiter aufnimmt. Das hat mal geklappt, das hat mal nicht geklappt. Bei Elimination Chamber Preview am 17.02.2012 hat das sogar geklappt. Ich habe die Ausgabe dann gelöscht, weil sie mir nicht gefallen hat. Okay. Kann man mal... ganz, ganz kurz zu sagen. Also ich habe die auch nie hochgeladen. Und ich war also damals schon ein Egomaniac. Und, war das die Ausgabe mit den vielen Piepstönen? Nein, das war alles Over the Limit. Ach so. Da gab es 2 Teile. Teil 1 und Teil 2. Und Teil 1 war die Ausgabe mit den vielen Pieptönen. Okay. Und damals hatten wir auch noch so ein paar Besonderheiten. Und das war wirklich eine wunderbare Zeit und ich versuche das jetzt hier irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll zu überbrücken und sage einfach irgendwas, was eigentlich gar keine Bedeutung hat, was gar keine Intention hat, während ich irgendwas suche bei YouTube. Ich rede einfach geschwollen dahin, ich rede einfach immerhin immer weiter und ja, also wie gesagt, weil ich suche gerade was. Und deswegen muss der Felix nicht noch seinen ersten Platz sagen? Felix, genau, dann machen wir es so, weil da muss ich jetzt nicht hier 5 Minuten reden. Die Ausgabe, die Radio K-Fake Ausgabe mit dem Boogeyman. Definitiv. Hashtag. My name is Mr. John Laurinaitis. I'm the former Executive Vice President of Talent Relations and former Interim General Manager of Monday Night Raw and former General Manager of both Monday Night Raw and Friday Night SmackDown. And today, I just want to greet all my peeps from the Kayfabe Podcast some nice birthday wishes. Zurück. Also, John Laurinaitis hat sich gerade irgendwie hier in die Leitung reingehackt und hat seine Geburtstagswünsche hinterlassen. Unglaublich. Welch ein netter Mensch. Ja. Felix, was war nochmal Platz 1? Boogeyman-Ausgabe, Radio K-Fape. Auch? Wirklich? Ja, ja. War das so gut? Ich fand's geil. Also dann müsste ich mich ja eigentlich jetzt nochmal dran setzen und das irgendwie nochmal aus der Mottenkiste holen und das nochmal hier irgendwie abspielen. Also wenn es so gut war. Ich habe, glaube ich, auch noch die News von Kleisi, diese News-Ausgaben, die müsste ich noch drauf haben auf dem Computer. News-Ausgaben? Ja, wir hatten doch da damals, achso, ich war ja gefangen, ne? Der Boogeyman hat sich damals ja an meinen Computer gesetzt und hat irgendwie so einen Nachrichtenton bei YouTube runtergeladen. Ach so, ja, genau, jetzt kann ich mich erinnern. Genau, und dann deine Stimme noch so ein bisschen verzerrt oder hatte ich gewürgt, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war das so, muss mal schauen, ob ich das noch drauf habe, das ist, könnte ganz interessant werden. Gut, das waren jetzt die besten Momente. Was waren denn für euch die lustigsten Momente so im KFA-Podcast? Boah. Sei sie? Boah. Auf jeden Fall, da gehört auch wieder der Boogeyman dazu natürlich. Jo. Boah. Was kann man denn da? Schwierig. Was hatten wir denn da alles? Ich glaube, wo Gurke und Speedy mal in einer Ausgabe aufeinander getroffen sind, war auch recht unterhaltsam. Ja. Und Gurke und Speedy sind mal aufeinander getroffen? Ja. Ja, echt? Als der Speedy das erste Mal dabei war. Bist du da ganz sicher? Ich glaube, in unserer Extreme Rules Preview damals, als der Hörsemann dabei war, das war auch eine lustige Ausgabe, weil dann hat Hörsemann den Echo Soundtest Service reingeholt. Und es war auch eine lustige Geschichte. Und da war Gurke aber auch mit dabei. War Gurke denn nochmal mit dabei? Einmal war er dabei, weil er bei dir irgendwie zu Gast war oder du bei ihm oder sowas. Ach ja, tatsächlich. Das war am Champions-League-Finals. Ja, kann gut sein. Da hat sich Gurke nämlich unter anderem über Dolph Ziggler aufgeregt. Ja, das war das Champions League Finale, also am 21. Mai 2012 war das. Over the Limit Preview. Okay. Mit Gurke. Und, ja, was hatten wir denn noch? Naja, lass besser mal den Felix erzählen, vielleicht fällt mir dann was dazu noch ein. Felix, wie sieht's bei dir aus? Also auch Boogeyman wieder, dann würde ich mal einfach... Felix, warte mal, ich unterbreche mal ganz kurz, ich werde das jetzt mal abspielen. Also wenn das so lustig ist, dann werde ich das jetzt mal abspielen. Ich habe nämlich den... Willst du denn den Felix hier nie ausreden, das geht doch nicht. Ich habe da aber die News-Ausgabe jetzt gefunden und ich bin so gerade euphorisiert, das muss raus, weißt du, das... Elektronenübertragung, das muss einfach raus. Eine Meldung, die wir gerade mitbekommen haben, wurde der Radiomoderator des Radio K-Fips, Danny, heute von einem Geist, dessen Wesen noch nicht vollkommen identifizierbar ist, verschleppt. Die Polizei tappt diesbezüglich noch im Dunkeln, genauso wie sein Teamkollege Kleisi. Ja, also es war so, der Felix, ja, der Felix, der ist übrigens auch alle schuld, dass hier der Lenny weg ist. Der Felix hat durch die Endlosmusik von Boogeyman gewünscht. Ja, wir hatten schon den ganzen Abend Probleme hier im Radio und dann auf einmal mitten in der Sendung kam es dann dazu, dass auf einmal der Boogeyman mit seiner Musik ins Zimmer von Lenny kam und das hat doch alles einen Sinn gehabt. Den ganzen Abend schon Probleme im Radio und auf einmal taucht der Boogeyman auf. Das weist ja auch alle darauf hin, dass es miteinander zu tun hat. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist ja wie verhext hier. Also, schlimm. Neue Infos zum 23 Uhr auf dem offiziellen Channel auf livestream.com von Radio K-Fape folgen. Denn da möchte der Boogeyman sein offizielles Statement zum Verschwinden von Lenny bekannt geben. Genau, also auch jetzt alle Hörer, die das natürlich nochmal in besserer Qualität gehört haben als Felix und Kleisi, man versteht bei diesen Nachrichten wirklich sehr, sehr wenig, das ist richtig. Ich habe da nämlich irgendeinen Filter drüber gelegt mit Audacity und habe dann irgendwie gehofft so ein bisschen, dass das halt wirklich so klingt, als ob irgendjemand verschleppt worden wäre und so, wie so eine Nachrichtensendung halt, aber ich glaube, der Effekt war dann noch ein bisschen zu stark. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wenn ich diese Ausgabe nochmal finden sollte, dann werde ich das natürlich nochmal richtig abspielen. Gut, jetzt sind wir eigentlich mit dem Part schon wieder fertig. Oder, ah nee, Felix, du wolltest du noch weiterreden? Ja, also ich würde mal sagen, als Platz 2 würde ich einfach als großen Punkt sagen, immer die Ausgaben, die gar nicht stattgefunden haben, weil wir einfach nie den Anfang gefunden haben. Ich stimmt. Und der Grund dafür ist natürlich auch klar, das bin ich. Da, nicht nur du. Aber natürlich. So, aber jetzt ja, sind wir natürlich noch. Zum Glück ist die Kritikfähigkeit so ein bisschen im Laufe der Jahre besser geworden. Das ist echt schon krass so. Gerade im letzten Sommer, wenn man das mal vergleicht, so. Ja. Ja. Aber dann ist es ja im Laufe der Monate und nicht im Laufe der Jahre. Okay, ja, ist richtig. Ja gut, Platz 1, was kann man da noch als lustigsten Moment nehmen? Puh. Gute Frage. Kleise, hast du schon was? Nee, ich hatte jetzt auch nichts anderes mehr. Das Problem ist, wir sind ja gar nicht so lustig. Wir sind halt nur professionell. Oder? Ja, genau. Wir sind fäkalisierend. Da ist Nummer 1. Doch, ja. Entweder das oder jegliche NEW-Shoots sind noch auf Platz 1. Ach, NEW-Shoots? Ja? Was ist NEW? New World Order. Ah! Was? Ach so, New! Ah! Okay, gut. Also ich werde jetzt hier mal runterscrollen. Wir hatten damals auch im März oder Mai hatten wir mal Tippspiele. Gab's danach auch nicht mehr. Da hat Felix mal gewonnen. Und Felix hat sich dann damals das Special gewünscht über WWECW. Das wurde irgendwann im Juli hochgeladen. Und dieses Special ging 7 Stunden. Und man hat uns, sehr anstrengend. Ja, und ich glaube, man hat uns auch angemerkt. Ja, ich hatte an dem Tag überhaupt keinen Bock. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich hatte mir das Special gewünscht und an dem Tag hatte ich irgendwie auf nichts Lust. Das war ein bisschen ärgerlich. Ein Kommentar auf Facebook hieß ja auch, Lenny war der Einzige, der wirklich gearbeitet hat und die anderen haben nicht wirklich dazu beigesteuert. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwann so nach der 7., 8. Fehde, die wir dazu ja vorgelesen haben bei Cage Match, und wenn dann einige Fäden auch noch ein bisschen komisch formuliert geschrieben sind, dort auf dieser Seite, dann ist es dann irgendwann auch wirklich sehr, sehr nervig. Das muss man mal zugeben an dieser Stelle. Gerade weil die WWECW war ja jetzt nicht besonders von Erfolg gekrönt, gerade dann in den letzten Monaten ihres Schaffens. Und gerade dann sich sowas durchzulesen, das war nicht so toll. Weil da waren auch Fäden dabei wie Boss Mahoney gegen The Miz und oh Gott. Ja, das Problem war auch, das ist schon jetzt so lange wieder her, da kommt man nicht wirklich mehr so ausführlich drüber sprechen und urteilen so. Ja, weil da hatten wir, glaube ich, auch ziemlich lustige Momente mit dabei. Da hatten wir noch was dabei von Iron Sheik. Klar. Oh ja. Da war noch was mit dabei, Sheiky Baby. Und ja, sowas, lauter sowas war da noch mit dabei. Badum-dum. Ah, ja. Aber ich glaube, das hat weniger was mit dem KFA-Podcast zu tun. Aber Kleisi, bist du bereit, wollen wir das jetzt mal on-air machen? Ja, aber natürlich. Aber natürlich. Gut, also wir hatten so irgendwann, als wir uns kennengelernt hatten, öfters mal vor den Ausgaben, Kleisi und ich, das Lied Lollipop einfach mal ein bisschen performt im Audioformat und hatten das aber nie in der Ausgabe getan. Ich glaube, heute ist wirklich der perfekte Zeitpunkt gekommen zum 2-jährigen Geburtstag, dass wir das mal vortragen. Das ist quasi das Geburtstagsständchen für den Podcast. Lollipop. Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop. Mama, baby, lollipop, tell you why. 'Cause he's sweeter than an apple pie. Boom, boom, boom. And he doesn't take a rockin' egg. And I haven't got it yet. I caught it. Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop. Gut, das muss reichen. Gut, das Geburtstagsständchen des K-Fame-Podcasts. Das können wir eigentlich auch nochmal so extern veröffentlichen. Das können wir auch nochmal so eine Single-Version rausbringen. Robin Kleisinger und Lenny Leonhardt mit ihrer eigenen Version des Liedes Lollipop. Ja, das wird ein Erfolg. Das wird ein richtig großer Erfolg. Gut, also widmen wir uns unseren Posts bei Facebook. Was haben wir denn da alles so gepostet? Ich muss natürlich erstmal runterscrollen, weil es war nicht wenig. Ah, wir haben noch ein weiteres Highlight, denn wir hatten tatsächlich mal einen Prank gemacht. Wir hatten mal über Skype... Genau, das ist auch einer der genialsten Momente in diesen 2 Jahren. Wir hatten mal bei einem, also bei beliebigen Unternehmen in Amerika angerufen. Da war es natürlich ein Bestattungsunternehmen, einfach mal aus Spaß. Und bei diesem Bestattungsunternehmen war dann einer dran, der Wrestling-Fan war. Oder war Wrestling-Fan? Geworden ist. Er ist Wrestling-Fan geworden, genau. Wir hatten nämlich dann nochmal, also quasi so im Aftermath, hatten wir nochmal mit ihm geredet. Aber in diesem, erstmal nochmal, um nochmal auf das Video und bei was es bei YouTube gibt, zurückzukommen, das werde ich jetzt gleich einspielen. Wir hatten da angerufen und dann so eine Paul Bearer-Verarsche gemacht. Glaube ich, sowas war das. Ja. Und dann ging er ran und kannte The Rock nicht, er kannte Kane nicht, er kannte alles nicht. So, und das war eine ziemlich lustige Angelegenheit. Und dann allerdings hatten wir 2 Monate später oder so, hatten wir nochmal bei ihm angerufen, er hieß Scott, dieser Mitarbeiter dort bei diesem Bestattungsunternehmen, hatten wir nochmal angerufen. Und dann haben wir ihn tatsächlich nochmal gefragt, wegen Kane, The Rock und alles. Und dann hat er gesagt, er hat sich informiert, weil seine Kinder Wrestling schauen. Und das war ein genialer Moment, weil da wussten wir haben jetzt gerade irgendeinen Vater zu einem Wrestling-Fan gemacht. Ja. Weil er weiß jetzt auch, was das ist, und nur durch uns. Also quasi kontinentaler Erfolg für den K-Fay-Podcast. Ich meine, man kann ja auch unter Selbstüberschätzung leiden. Das tun wir gerade in diesem Moment. Aber ja, das war ganz gut. Guter Paul Bearer-Manier. Quasi einen neuen Wrestling-Fan angeworben. Hello, who's this on the phone? Hi, this is Scott. Scott, you're a murderer! Kane told me you burned that funeral home to the ground! Asshole. And no, no! You burned that funeral home to the ground! And this is so angry! Oh, yes! Are you done? No! That isn't a secret that you burnt that funeral home to the ground! Because Kane told me! You know Kane! No. You don't know Kane? His real name is Clint Jacobs and he's from Madrid, Spain! No. And there's his older brother, Mysterious Undertaker, from the Philly! Oh, yes! You know who I am? No. I'm Paul Bearer! Oh, Percy Pringle the Third! Are you a wrestling fan? I don't understand you. You don't understand me? Maybe I should speak a little up? Are you a wrestling fan? What's that? Are you a wrestling fan? A what? Wrestling! Do you know WWE? No, I don't know what that is. You don't know WWE? You don't know Hulk Hogan? No. You don't know John Cena? No. You don't know The Rock? No. You don't know The Rock? No. Dwayne Johnson? No. Come on! He's The Rock! No. You should know him. No, I never heard of him. Dwayne Johnson? No. Aren't you watching Disney movies? No, I don't. Man, that's such a shame. Come on. No, next time. I'll check it out. Call me back tomorrow night. That's a good idea. You really should do that. I will. I'll try. I'll Google it. You know Bret Hart? Take care. Bye-bye. Okay. Goodbye. I love you, bro. Ich muss gerade so schmutzeln, weil gerade dieser Moment, als über Dwayne Johnson geredet wird, also als ich über Dwayne Johnson rede und plötzlich geht die Stimme wieder hoch mit Bret Hart. Ach, es ist ein schöner Moment, wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wir haben dann nochmal bei ihm angerufen, wir haben es natürlich auch entschuldigt. Klar, das haben wir nicht so gemeint und haben ihn dann mal darauf hingewiesen, nach WWE zu googeln und er hat es tatsächlich getan. Was ich sehr, sehr interessant finde. Und er hat auch gesagt, dass er The Fast Five mittlerweile sogar geguckt hat mit The Rock. Heißt, er kennt ihn jetzt. So, scrollen wir mal weiter runter. Was haben wir noch in unserer Historie? Ja. Ah ja, K-Fabe FSM. Können wir auch mal drüber reden. Felix, du kamst dann mit der Anregung zu mir. Ja, wir können ja einen Filme-Podcast machen. Wie ist denn das alles so entstanden? Du hattest ja auch eine Ausgabe gemacht. Ja, genau, eine Ausgabe habe ich gemacht. Ich habe gedacht, das wird mehr, aber das dann begann so langsam die Zeit, wo ich keine Zeit mehr hatte. Ja. Und deswegen ist das alles so ein bisschen ins Schwanken geraten. Er ist jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass er nie wiederkommt, aber momentan ist er, wie gesagt, auf Eis gelegt. Und ja, wie es halt damals dazu kam, ja, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie gedacht, man könnte ja noch neben dem Wrestling eine weitere Sparte aufmachen, um das unser Produkt ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten für ein größeres Publikum. Ja, und dadurch, dass der Storki auch ziemlich filmbegeistert war, war er halt auch angetan von dieser Sache und ist halt auch dem Projekt beigetreten. Und ich sag mal, die erste Ausgabe war ja auch gar nicht schlecht. Bloß danach hat halt irgendwie zeitig hat das alles nicht mehr so gepasst und deswegen ist es halt derzeit auf Eis gelegt. Also ich habe gerade hier eine Nachricht gekriegt bei Facebook potslam.de. Es gibt jetzt tatsächlich diese Website. Also können wir an dieser Stelle nochmal dafür werben von Chris Seite aus www.potslam.de. Ich war noch nicht auf der Seite drauf. Ich kann da mal ganz kurz draufgehen live in der Sendung. Und mal schauen, wie die Seite so aussieht. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Potsdam, der Wrestling Talk. Also kann man nur weiterempfehlen. Ich werde es ja auch nochmal für euch posten. Kann man wirklich nur weiterempfehlen. Potsdam. Ja, also der Hörsemann hatte ja übrigens diese Facebook-Seite damals für uns erstellt. Er hat auch die ganzen Logos gemacht, die ihr heute noch bei Facebook auf unserer Startseite seht. Ich hatte schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht doch mal ein neues Logo zu machen. Allerdings habe ich davon keine Ahnung. Kann ich an dieser Stelle mal sagen. Also es könnte durchaus sein, dass wir jetzt einige Jahre, auch vielleicht doch für die nächsten 2 Jahre, dass wir jetzt immer diese Logos haben werden. Nee, also wenn sich da draußen irgendjemand finden sollte, der besonders was Logos angeht, irgendwie bewandert ist, der kann für uns gerne mal ein Logo machen. Also natürlich sollte dann auch ein bisschen Interesse mit dabei sein. Also Tobi zum Beispiel. Tobi könnte ich da mal fragen. Tobi hat da ja bestimmt einen erheblichen Sachverstand, was das angeht. Der könnte sowas machen. Felix, hast du nicht auch mal sowas gemacht? Nein. Gut. Gleich, hast du mal sowas gemacht? Ich glaube nein. Irgendjemand hat mal Logos gemacht. Ich habe mal für unser, wo wir eine Ausgabe dieses Bim Holy Bim Bam gemacht haben, habe ich. Ach so. Ah ja, kleines, genau, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Da hast du mal ein Logo gemacht. Aber Ja, mal sehen, also wird sich schon noch was finden. Also der erste Post am 26. August wurde vom Hörsermann gemacht. Sieht man daran, weil ich diese Formulierung nicht verwenden würde. Hallo, ihr Faber. Da draußen. Ihr Faber. KFA Podcast ist jetzt auch mit einer eigenen Facebook-Seite am Start. Bitte auf Like drücken. So, dann haben wir hier verschiedene Logos bekommen vom Hörsermann. Wir hatten ja auch damals auch eine Homepage. kfapodcast.de.tl hat auch der Hörsermann für uns gemacht. Ist für mich bis heute noch eine der schönsten Homepages, die es gibt im World Wide Web. Problem ist, seitdem der Hörsermann das bearbeitet hat, kann ich es nicht mehr bearbeiten. Zumindest nur noch geringfügig, weil ich eben nicht diesen Sachverstand habe. Das ist genau das Problem. Ich habe mich da schon mal rangetastet, ich habe das versucht, aber ich bin da nicht besonders bewandert und deswegen klappt das bei mir nicht so besonders. Ich sehe hier allerdings was ganz Interessantes vom 27. August 2012. Ein Post vom Hörsemann. Unsere Hosts Lenny und Jan waren letztlich beim Wrestling Takeover Podcast vom Hörsemann zu Gast geladen und besprachen mit ihnen die aktuelle Impact Wrestling Ausgabe, was jedoch dann eine schöne, lustige, Kayfabe Podcast würdige Konversation über Oz entwickelte. Was ich dann in eine, ja. Das war wirklich eine sehr, sehr lustige Ausgabe von Jan, dem Hörsemann und mir. Das war wirklich eine denkwürdige Ausgabe über Oz. Da haben wir damals schon darüber philosophiert. War eine schöne Ausgabe. Am 16. September gab es eine Night of Champions Preview mit Angelo, Jan, Chris und Markus. Habt ihr die schon mal gehört? Ich kann sein, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Kann gut sein. Gut, ich auch nicht. KFA Podcast is ready to roll. 11. Oktober 2012. Nach einer weiteren Abstinenz melden wir uns morgen wieder zurück mit einer hochkarätig besetzten Ausgabe. Nähere Informationen am morgigen Nachmittag. Sie wird übrigens wieder einmal live gestreamt. Und das war dann die WrestleMania 24 Review. Schauen wir mal nach. Genau, die wurde dann am 12.10. veröffentlicht, am 12.10.2012 wurde die dann veröffentlicht. Und damals hier waren mit dabei Jan, Felix, Elias, Chris und Matze. Weiß ich, du warst ja gar nicht mit dabei. Wo jetzt nochmal, bei welchem? Damals in diesem Debüt-Podcast von Felix und Matze, als Matze auch mit dabei war. Ich bin, glaube ich, später kurz hinzugestoßen gewesen, aber ich weiß nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ja, mal weiter. Ich glaube, ich bin kurz bevor Matze gegangen ist, bin ich, glaube ich, gekommen. Ach so, okay. Wir hatten auch mal ein besonderes Format. Independence Seed, weißt du das noch? Ach ja. Ja, da hatten wir mal die TNA-Storyline um die Aces and Eights analysiert. In dieser einen Ausgabe. Das haben wir kurz vor der 1000. Ausgabe von Raw gemacht. Da hatten wir eine Raw-Preview aufgezeichnet mit den besten Momenten. Aus all den Jahren Monday Night Raw. Und ja, dann hatten wir danach noch Independence Heat gemacht. Am 26. Oktober steht dann hier, dass Pleisi, Leon, Jan und Chris die Hell in a Cell Preview machen werden. Ja, da war ich im Urlaub. Da war ich eine Woche im Türkei-Urlaub, deswegen war ich da nicht zugegen. Deswegen habt ihr das dann gemacht. Den Podcast hat übrigens Chris geleitet. Das ist richtig. Ja, ist heute noch bei YouTube verfügbar. Feed me Schokolade, sage ich nur. Genau. 2. Januar, der nächste Podcast mit Chris. Diesmal das Slammy Special. Damals mit Leon, Markus, Jan, Angelo und Chris eben. Danach hatten wir 49 Follower bei Twitter. Habe hier auch ganz, ganz groß angekündigt, dass ja dabei WXW, APW und Chikara darunter sind. Und auch Domino hier, immer WWE-Champion. Und wir hatten dann einen großen Jahresrückblick angekündigt, hier am 2. Januar. Morgen gibt es eine weitere gebührende Zugabe für die treuen Hörer des KFA-Podcasts. Ein großer Jahresrückblick mit Angelo, Felix, Lenny und Gleisi findet nämlich statt. Freut euch auf eine gewaltige Explosion interessanter und informativer Meinungen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir die jemals hochgeladen haben. Nee. Ich weiß es nicht. Haben wir auch nicht. Wir hatten dann im Einjahresjubiläum, zu unserem ersten Jubiläum damals, hatte Chris ein Quiz gemacht. Und da war auch Angelo noch mit dabei. Und Björn war damals mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der Quizsieger damals war Jan. Jan hat das Jubiläumsquiz gewonnen. So müsste es gewinnen. Gegen Angelo, glaube ich. Bist du sicher? Doch, ja, ich glaube im Finale gegen Angelo. Könnte schon sein. Oder gegen Felix. Ich glaube gegen Felix im Finale. Das kann auch sein. 21. Januar. Wundert euch nicht, wenn der Teil des Wrestlings zu kurz kommt. Eine spezielle Catchphrase machte den Podcast zu einem wahren Spektakel. Ach, da wissen wir ja alle, was da gemeint ist. Fäkalisator. Es wird fäkalisieren. Das war die Royal Rumble Preview. Die hatten wir damals noch live übertragen. Auf unserem Livestream. livestream.com/kayfabe-podcast. Und dann hier 5. Februar. Aufgrund von Problemen unseres Download-Hostes kann leider keine Rumble-Review für der Raw-Ausgabe zur Verfügung gestellt werden. Als Gegenleistung werden wir eine Review der heutigen Raw-Ausgabe samt Impact-Review mit dem neuen Segment von Jan, Elias und Kleisi mit dem passenden Titel TLA Hitting Effective erbringen. Freut euch auf geballte Action. Haben wir auch nie hochgeladen. Nee. Und zwar habe ich mich dann sogar entschuldigt am selben Tag. Gesundheitliche Probleme in Form von Fieber und Erkältung lassen eine Aufzeichnung unmöglich erscheinen. Entschuldigt. Ja. Und dann am 14. Februar die nächste Entschuldigung, keine Livestream-Übertragung heute. Verbindungsprobleme verhindern dies. Dafür war der Podcast direkt nach der Aufzeichnung hochgeladen. Ach so, gut, den haben wir aufgezeichnet, aber nicht live übertragen. Gut. Das war die Royal Rumble Preview. Und am 11.2. hatten Felix und ich sogar eine Raw Review gemacht. Felix, hast du dich noch daran erinnert? Nee, nicht wirklich. Ich merke übrigens gerade, dass die Zahl der Leute, die unsere Beiträge gesehen haben, immer geringer werden, so mit der Zeit. Also hier waren es noch immer über 100, 107, 118, 125, 120, immer weiter hoch. Und dann am Ende, jetzt zum Beispiel den Beitrag mit Max Schradin, haben nur 35 Leute gesehen. Bis jetzt. Ja, gut, aber die sind jetzt auch nicht mehr so auf der Seite, denke ich mal, so oft, weil so wenig von uns kommen. Ist richtig. Aber damals konnten wir wenigstens immer noch sagen, ja, die Ausgabe kann nicht stattfinden, weil so und so, und trotzdem haben wir über 100 gekriegt. Ja. Ja, diesmal planen wir nicht mal mehr Ausgaben. Also. Richtig, richtig. Gut. Dann gibt's hier ein Bild von mir und Felix mit dem Headset auf und ein Kayfabe-Podcast. Oh nein. Und es gibt auch noch ein Audioboo vom 15. Februar. Hier noch einmal ein kurzer und kompakter Boo zum weiteren Bestehen. Das war die Zeit, als Chris Potslam gegründet hat. Und ich weiß gar nicht mal, wie das genau war. Ich glaube, Kleisi, du hattest da auch eine Ausgabe dort. Der Kleisi. Ja, bei Potslam? Ja, du warst da einmal dabei. Ja. TNA-Ausgabe. Ja, mit Jan und Chris. Genau. Und damals habe ich mich da ein bisschen betrogen gefühlt. Weißt du? Und da habe ich dann einfach mal gesagt, ja gut, machst du ein Buh, schmeißt du die raus und machst das jetzt mit Felix alleine. So, das war der damalige Plan. Ich gebe ja so viel Preis, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und in diesem Buh, den kann ich ja mal ganz, ganz kurz abschieben. Ich weiß jetzt auch nicht, was mich hier erwartet. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier gesagt habe. Schön, dass sich das hier auch mal aufklärt. Das kann, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Und zwar heißt der Buh, also ich habe das nochmal hier, haben eine Beschreibung hinzugefügt, die aktuellen News zum Thema einjähriges Jubiläum, anderweitige Podcast-Projekte und mehr. Anderweitige Podcast-Projekte? Oh, das könnte ein Seitenhieb sein. Also ich mach mal laut. Ich mal gucken, was da jetzt kommt. Ganz genau. Wir sind wieder mit neuem Intro am Start. Das war Zettel Charge mit Color Personality, unser neues Intro. Ich freue mich, dass ich mich mal wieder per Audioboom melden kann. Ich glaube, da gab es nur eine Message ganz am Anfang unserer Entstehungsgeschichte. Und jetzt geht es eben um genau diese Entstehungsgeschichte, denn wir feiern in 3 Tagen unser inoffizielles Einjähriges, denn am 18.02.2012 wurde der erste Podcast aufgezeichnet, aber nie veröffentlicht. Das war eine Elimination Chamber Preview. Ja, habe ich so gesagt. Genau wie es eben heute geschieht. Und das wollten wir natürlich auch ein bisschen feiern. Auch wenn es noch nicht das Offizielle ist. Das Offizielle ist erst am 26.03.2013. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das ist dann noch einen Monat und 11 Tage. Also es ist nicht mal lange hin. Dann könnt ihr euch schon wieder auf das nächste Highlight freuen hier im Rahmen unseres Podcasts. Das freue ich mich übrigens sehr drauf. Und heute geht es wie gesagt erstmal zur Sache mit der Elimination Chamber Preview um 20 Uhr. Und ein kontinuierlicher Sendeplan wurde ebenso erstellt. Das heißt, ihr könnt euch in naher Zukunft, was heißt naher Zukunft? Eigentlich ab jetzt könnt ihr euch auf einen regelmäßigen Podcast freuen, der euch überraschen wird mit einigen Specials und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wie gesagt, es gibt auch momentan wieder einen kleinen Umbruch, denn Chris und Jan, unsere beiden Teammitglieder, haben ja selbst jetzt nun einen Podcast auf die Beine gestellt, Podslam, deswegen werden die jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so oft dabei sein, da sie eben mit dem eigenen Podcast-Projekt wiederum beschäftigt sind. Aber dafür habe ich mir jetzt den Felix an die Seite geholt. Also wir haben ja auch schon die Raw-Review zusammen gemacht, das war eigentlich eine echt gute Chemie, also da kann man ja jetzt nicht meckern. Das fand ich total super, die Ausgabe, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Felix ging es übrigens genauso. Und Felix, wirklich? Ich denke, ja. Die Expansion schreitet voran, ähnlich bei TNA, und genau das wollen wir jetzt eben auch anstreben und hoffen mal, dass das dann auch konsequenten, resoluten Erfolg nach sich ziehen wird. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen, das wollte ich nur mal ganz, ganz kurz loswerden. Ich hoffe übrigens, dass alle mit dabei sind, dann auch am 18.02. in der Ausgabe. Schließlich wollen wir ja schon ein wenig das Einjährige vorbereiten, schon ein bisschen zelebrieren, und da hoffe ich natürlich dann auch, dass alle mit dabei sind. Würde ich mich sehr, sehr freuen, ebenso auch natürlich auch alle treuen Hörer. Und auch alle Teammitglieder, die eben vielleicht nicht mehr an unserer Seite sind, die jetzt eben ein anderes Projekt nebenbei noch betreiben. Hoffentlich finden die da irgendwie Zeit, dass die am 18.02. dann auch anwesend sein werden. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Ich klicke hier raus und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann zur Elimination Chamber Preview. Gut, also das war dieser Audio-Boo von damals. Ich glaube, man hat diesen kleinen Schuh durchaus mitbekommen. Es gibt ja jetzt andere Teammitglieder, die vielleicht nicht mehr an unserer Seite sind. Finde ich jetzt im Nachhinein eigentlich ziemlich lustig. Mhm. Weil ich mir das selber heute nicht mehr erklären kann. Damals war es eben noch eine etwas andere Zeit. Gut. Machen wir mal weiter. 18. Februar, ein Jahr KFA Podcast, heute Abend wird gefeiert. Machen wir mal weiter, was haben wir denn noch? Am 1. März hatten wir auf jeden Fall eine aufgezeichnet, denn damals hatte ich gepostet, thank you, der WWE Felix Jan and the Kleisi for this great podcast tonight. Das war, glaube ich, einer der ersten Posts bei Twitter. Machen wir weiter. Oh, am 6. März gab es dann noch einen kleinen persönlichen Text von mir über Paul Bearer. Im Namen des gesamten KFA-Podcast-Teams möchte ich mich von einer wahren Manager-Legende des Wrestling verabschieden. Paul Bearer hauchte mit seiner unvergleichlichen Art so ziemlich jedem Wrestling-Fan Angst ein, und so auch mir. Als ich im Jahre 2005 meine zweite WWE-DVD mit dem Titel Tombstone geschenkt bekam, war es eben nicht der Undertaker, der den kleinen Lenny unter das Bett kriechen ließ, sondern Paul Bearer. Mit seiner Mimik und Gestik spielt er seine Rolle derart überzeugend, dass ich mir selbst heute noch überlege, ob es tatsächlich die beste Option gewesen war, aus der Position unterhalb des Bettes in die Richtung des DVD-Players gewechselt zu haben. In diesem Sinne bedanke ich mich für die wundervollen Erinnerungen an einen herausragenden Manager auf der einen Seite und auf der anderen Seite an eine unglaublich sympathische Persönlichkeit. Rest in Peace, Paul Bearer. Gut, das war damals eine kleine Message. Und dann, am 8. März, hatte ich verkündet, dass es am 14.03. das Interview gibt mit Jimmy Superfly Snuka. Und da kann ich auch noch mal ganz, ganz kurz erzählen, wie das war. Am 14. März, das ging so los, dass wir natürlich, also Jan, Elias und ich, wir hatten uns natürlich vorbereitet, wir hatten dann nochmal besprochen, wie wir das Interview machen. Also eigentlich wollen wir es erst zu dritt machen. Da ich aber die Fragen aufgestellt hatte, natürlich die Sicherheit hatte durch die Fragen, weil ich sie selbst aufgestellt hatte, haben wir dann beschlossen, dass ich das alleine mache. Zu 18 Uhr habe ich dann den Skype-Account geedit von Jimmy Snuka. Und 18 Uhr haben wir dann einen Anruf gekriegt, obwohl das Interview eigentlich erst offiziell 19 Uhr losgehen sollte. Und 18 Uhr bekamen wir einen Anruf der Frau von Jimmy Snuka, Carol Snuka, und sie hat uns dann noch gesagt, ob wir bereit wären jetzt für das Interview, und Jimmy sitzt im Wohnzimmer und er kommt bald, und ja. So, 19 Uhr ging dann das Interview los, erst nochmal ein kleiner Smalltalk davor mit der Frau, dann hat sie Jimmy Snuka geholt, und Jimmy Snuka war auch wirklich sehr, sehr sympathisch, das muss man an dieser Stelle mal sagen, aber man merkt, dass die Strapazen des Alters so schon seine Wirkung zeigen. Also, ich glaube, er ist ein bisschen, ja, schwerhörig, glaube ich, ein bisschen. Aber so an sich, wenn man ihn sieht, gerade jetzt letztes Jahr bei WrestleMania, bei diesem Fanfest, da war er auch mit dabei. Und da war im Google Hangout mit Renee Young dabei. Und da war der auch super drauf. Das ist wirklich, also mit 70 Jahren, Hut ab. Gerade dafür, dass du so lange Leistungssport gemacht hast. Ich bezeichne Wrestling jetzt wirklich als Leistungssport, ist ja auch wirklich so. Das ist ja körperliche Betüchtigung, auch wenn es Entertainment ist, natürlich, das ist körperliche Betüchtigung, brauchen wir nicht drüber reden. Und das in einem extrem großen Maße. Und deswegen an dieser Stelle Respekt Jimmy Snuka als erstes, dass seine Frau das so eingefädelt hat und dass Jimmy Snuka dann auch gesagt hat, kein Problem, machen wir. Weil ich habe von einigen Superstars, kann ich sagen, also ich habe von Alex Shelley, da habe ich eine hingeschickt. Hab eine Antwort gekriegt, dass es nicht funktioniert. Ich habe an Goldas eine geschickt. Goldas hat zurückgeschrieben, hat gemeint, dass es auch nicht gehen würde. Also damals Dustin Runnels natürlich, ja, war noch nicht im Gimmick. Wie habe ich noch angeschrieben? Ja, Paul Lunton. Ich hatte mit Paul Lunton lange Zeit Kontakt. Hin und her. Und auch mit Katie Lee Birchall. Zweimal, also Katharina Lay. Ja, ja. Und zweimal wirklich ziemlich großen Kontakt mit Paul Lunton, eine hingeschickt, er hat mir zurückgeschrieben, dann nochmal eine geschickt, aber dann habe ich keine Antwort mehr gekriegt von Paul Lunton. Katie Lee Birchall war auch sehr unkompliziert. Also erstmal habe ich eine zurückgeschickt, da habe ich ganz schnell eine zurückgekriegt, habe ich wieder eine hingeschickt, so. Dann war aber Funkstille. 2 Monate, gar kein Lebenszeichen von Katharina Lay. Dann habe ich nochmal geschrieben, hat sie zurückgeschrieben, ja, kein Problem, Interview können wir auch auf Deutsch machen und so weiter. Wieder zurückgeschrieben und wieder keine Antwort gekriegt, bis heute. Also das, ich habe mir dann aber auch gesagt, komm, jetzt brauchst du das nicht nochmal versuchen, weil ich glaube, sie legt da nicht besonders großen Wert drauf. Sie ist ja auch wirklich sympathisch, ne? Und brauchen wir nicht drüber reden, aber sie vernachlässigt dann doch halt irgendwie den Kontakt. Und das gefällt mir gar nicht. Weil wenn sie dann schon zusagt und so weiter und dann ist sie allerdings nicht da, dann finde ich es dann doch ein bisschen blöd. Wir hatten übrigens auch erst damit gerechnet, dass Jimmy Snuka nicht kommt. Weil es war irgendwas mit 19 Uhr und er war noch nicht online. Er war es irgendwann 19:05, 19:06 online. Wir hatten das gedacht, du Scheiße, er hat uns versetzt. Aber dann war er doch noch da. Gut, ist da was. Ich habe mir auch im Vorlauf zum Interview damals sein Buch runtergeladen, Superfly per Kindle, und das Buch ist sehr, sehr gut geschrieben. Also mit Unterstützung von John Chapman, der hat das damals rausgebracht, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Also dokumentiert die Lebensgeschichte des Herrn Snuka wirklich sehr, sehr gut. Ein gutes Buch über Jimmy Snuka. Gut, machen wir weiter. Was haben wir noch? Hier, am 9. März kommt jetzt nämlich die Nachricht. Nächstes Interview steht. Zusage von Katie Lee Birchall, a.k.a. Winter, via E-Mail gekriegt. Also die Geschichte hatte ich ja gerade schon erzählt. Und, ja, stimmt. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Jetzt sehe ich's. 15. März 2013. Kurzes Statement zu Jimmy Snuka. Er ist nicht zum vereinbarten Termin erschienen. Er ließ mir allerdings eine E-Mail von seiner Ehefrau zukommen, in der sie sagte, dass man es auf die nächste Woche verschieben wolle. Genau so war das. Das habe ich allerdings dann alleine gemacht. Da saß ich da am Laptop, hab gewartet, bis er online kommt. Und dann kam er nicht online. Und da hat die Frau anscheinend irgendwas falsch verstanden und hat das dann auf die nächste Woche verschoben. Also da kam ich mir auch, da habe ich gedacht. Nee, da waren wir auch noch dabei, da war ich nämlich auch dabei. Ja? Wir wollten nämlich zuhören. Da war er nicht da, ne? Ja, genau. Da hab ich doch diese Vorlage geschrieben, so eine, wo ich mich so auf Twitter beschweren wollte. Stimmt, tatsächlich. Aber Kleisi, zum Glück hast du es nicht gemacht, weil das dann alles ganz unkompliziert, dass wir das Interview dann in der nächsten Woche nachgeholt haben. Also war ein Versehen. Jimmy Snuka ist wirklich ein sehr, sehr liebenswürdiger Kerl. Warum sage ich Kerl? Ich bin ziemlich jung. Viel sehr jünger als Jimmy Snuka, wie ein sehr, sehr erfahrener Mann und sehr, sehr netter Mann. Nur um das ganz, ganz kurz zu sagen. Damals hatten wir uns auch zur WrestleMania 29 Preview ein großes Ziel gesetzt. Wir haben das ganz, ganz groß aufgezogen. Wir wollten Matthew mit dabei haben von Borchamania. Das hat nicht geklappt, weil ich hatte ihn dann nochmal zurückgeschrieben, habe dann keine Antwort mehr gekriegt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er eben ein sehr sarkastischer Mensch ist. Und ich glaube, er hat das dann nicht so gemeint mit den ganzen Interviews und alles. Glaube ich nicht, dass er diesen öffentlichen Kontakt dann will. Und am 7. April wurde dann noch unsere Preview hochgeladen. Die ging 5 Stunden, beinhaltete damals das Interview mit Jimmy Snuka nochmal. Dann war da die Preview dabei mit Jan, und zwar vom Wrestling Talk Radio, und Leo vom Wrestling Talk Radio. Dann war das Debüt von Leon in dieser Ausgabe. Es ist das richtige Debüt als Teammitglied, war in dieser Ausgabe mit Mike Schwarz und Marcel Manka. Das war auch sehr, sehr spaßig. Und dann am Ende hatten wir ja nochmal so eine Teamrunde mit Matze, Storgi, und Felix. Und wir beide. Ja, da waren ja alle dabei. Also ja, also die Ausgabe hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich jetzt hier sehe, wie viele diesen Beitrag gesehen haben, das waren über 50 nur. Also nicht gerade viele. Also das damals mit Günter Zapf, das haben wir ja ziemlich gut promoted. Bei Moonsault auch. Und somit hat das dann ja fast 1000 gekriegt. Aber ansonsten, wenn man das nicht richtig promotet, gerade ohne Moonsault, dann geht da gar nichts. Also Wrestling ist wirklich ein Dunkelgewebe, kann man glaube ich auch so sagen. Und wenn du da aus diesem Dunkelgewebe nicht rauskommst, dann bleibst du auch da ewig unten. Das ist einfach so. Das ist anscheinend... Es zieht sich durch wie ein roter Faden. 8. April 2013, Breaking News, The Rock nach Los Angeles abgereist, Backstage Panic bei Raw. Ja, ganz großes Thema, habe ich damals auch aufgeschnappt und das gepostet, weil eigentlich war ja vorgesehen, dass Progressor The Rock attackiert. Wäre auch ein mega Aufbau gewesen. Also jetzt nochmal rückblickend auf diese WrestleMania jetzt dieses Jahr. Das wäre schon unglaublich gewesen, wenn sie das dort gemacht hätten, einen Tag nach WrestleMania bei dieser Crowd. Stellt man sich das mal vor. Das wäre schon der Hammer gewesen. Schade, dass es nicht geklappt hat, weil das wäre wirklich der Hammer gewesen. Ja. So, gehen wir weiter. Ja, am 28. April 2013 sollte es dann einen neuen Sendeplan geben, unseres Podcasts. Und ich glaube, da haben wir uns grenzenlos übernommen, weil das können wir gar nicht schaffen. Wie auch. Der neue Sendeplan des Podcasts Montag frei. Ah, das ist wirklich eine sehr, sehr gütige Maßnahme damals gewesen. Dienstag, Monday Night Raw Review mit dem Raw-Team Felix, Lenny und Leon. Wir haben nicht eine Ausgabe gemacht. Mittwoch, Holy Bim Bam. Besonders gute oder schlechte Promos in Gesamtlänge mit Zwischenkommentaren. Das Format hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das können wir gerne mal wieder rausholen. Da hatten wir eine Ausgabe auch hochgeladen. Das hat mir besonders gut gefallen. Gleisi, du warst damals auch mit dabei in dieser Ausgabe. Wie hat's dir gefallen? Ja, ich fand auch sehr gut. Also, das können wir gerne mal wieder machen. Donnerstag Kayfabe News, die News aus einem etwas anderen Blickwinkel. Da habe ich auch eine Ausgabe gemacht. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu erarbeiten. Freitag TNA Impact und Friday Night SmackDown Review mit dem dazugehörigen Team Jan und Kleisi. Ich glaube, habt ihr auch nicht eine Ausgabe gemacht, oder? Ich glaube nicht, nee. Samstag, The Great Debate, umstrittene Themen des Wrestlings. Da haben wir eine Ausgabe gemacht zum Thema Chris Benoit. Richtig. Und die haben mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Die fand ich nicht schlecht. Also The Great Ja, also das können wir gerne mal wieder machen. Da hätte ich nichts dagegen. Also so einige Formate wie Holy Bim Bam, The Great Debate, das können wir ab und zu mal wieder machen. Weil... Das hat ja auch Qualität, das hat einen gewissen Qualitätsstandard und das macht es schon an sich gut. Gleisi hatte dann am 2. Mai nochmal diesen Banner erstellt mit Holy Bim Bam, mit CM Punk. Auch sehr nett. Ja, also wer jetzt nicht weiß, was danach vorgefallen ist, denn innerhalb unseres Disputs gingen einige Posts auf unsere Pinnwand ein. Und diese Pinwand kann man ja nochmal ganz, ganz kurz vorlesen, was damals gepostet wurde. Zum Beispiel von Felix, einfach mit Großbuchstaben, Gerrit. Damals gepostet. Ich wusste ja nicht mal, wer Gerrit ist zum damaligen Zeitpunkt. Fand ich sehr lustig. Also, wie habt ihr das eigentlich damals gemeint mit Gerrit? Felix, wie hast du das gemeint? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe einfach Gerrit, ich weiß noch nicht mehr warum. Ja, wir haben halt öfters Gerrit geskypt. War das in der Disput-Zeit? Ja, genau, das war... Keine Ahnung. Da kam ich mir richtig veräppelt vor, weil wir hatten über 200 Likes. Ich komme online, gehe auf die Facebook-Seite, sehe ein Bild von Paul Heyman oben. Auge. Und plötzlich sind es nur noch 158 Likes und ich komme mir vor, wo sind die Likes hin? Also das war schon... Und wir haben, glaube ich, hast du gesagt, irgendwie dein Facebook-Account gehackt oder so? Genau, das war damals auch sowas, weil ich habe mir gedacht, ihr kennt doch bestimmt mein Passwort. Geht ihr dort rein, weil mein Passwort ist eigentlich ziemlich einfach zu erraten. Sag's besser nicht. Ja, wer mich kennt, der... Also es gibt durchaus einige Lösungsansätze, mit denen man an dieses Passwort gelangen könnte. Schnell mal ändern. Aber auf jeden Fall hatte ich damals die Vermutung. Aber wie gesagt, das war so eine Disputzeit. Das würde ich jetzt nicht mehr groß diskutieren, weil letztlich war, glaube ich, der geistige Inhalt an dieser Aussage nicht besonders hoch. Wir hatten damals auch wirklich ziemlich viele Fragen, die eingegangen sind zum Thema Günter Zapf. Also sehe ich ja zum Beispiel unter diesem Post, ich hatte es damals gepostet, nochmal über mein persönliches Profil und über KFA Podcast sind wirklich ziemlich viele Fragen eingegangen. Und das war nochmal so ein Hoch, ein wirkliches Hoch in unserem Podcast. So, gehen wir mal weiter, was wir noch haben. Gehen wir wieder weiter runter. Ja, also dann hatte man eigentlich mehr oder weniger das Gefühl, dass wir so eine Textplattform sind, die in unregelmäßigen Abständen irgendwelche Absagen bekannt gibt. Aber wir schauen nochmal nach, was wir hier alles so haben. Gut, also, danach kamen die WXW Dead End Preview Interviews mit The Mac und Chase Gillett. Das waren auch super Interviews. Wir hatten eine Extreme Rules Preview aufgezeichnet. So, und jetzt kommen die ganz, ganz lustigen Sachen. 20. Mai 2013, am Tag von Extreme Rules, hatte ich Folgendes gepostet. Gerade mit Dave Meltzer telefoniert, E-Mail no wins. Nächster Post. We want Cascada at Extreme Rules. Was? Ja, verstehe ich auch nicht. Und danach kommt noch der Hashtag, warum tweete ich so einen Scheiß? Achso, und dann kam die Geschichte mit dem Videobeweis. Und da habe ich damals geschrieben, einen Schritt weiter als die UEFA. Okay. Mit Alberto Del Rio hier. Als damals plötzlich der Bildschirm. Ach so, ja. Oder? Nächster Post, Madonna plus Roman Reigns trending worldwide, Dream Team. 20. Mai. Nächster Post, kommt da jetzt noch was? Hashtag Extreme Roots. Ja, und dann wollten wir eigentlich das Spiel spielen, weil Tippspielsieger waren damals Leon und Felix. Wir hatten dann einfach Losverfahren gemacht und deswegen hat Felix dann gewonnen. Und zwar wollten wir damals das Spiel spielen, finde den John Cena. Oh ja. Ich weiß nicht mehr, wie das Konzept genau funktionierte. Gleisi, weißt du das noch? Nein, aber ich glaube, das war etwas ganz schön Unnötiges. Ja, irgendein... Ich glaube, da ging es irgendwie darum, wenn Cena in dem Match nicht dabei war, musstest du sagen, ja, vielleicht oder sowas. Aber nie nein, weil Cena immer dabei war oder irgend sowas. Ach, das war ein Scheiß. Gut, machen wir weiter. 21. Mai, das Debüt von, also die Rückkehr von Rob Van Dam zu Raw. Und das war die Geschichte mit Auxiliary Threat, Kurt Axel. Weil er hieß ja am Anfang Kurt Axel. Der kleine Titantron-Fail. Und ich habe dann einfach über den ganzen Abend irgendwelche Tweets gepostet, die Belustigungen darstellen sollten, was auch immer, in Richtung von Curtis Axel. Und zwar hatte ich gepostet, just say, Heyman never said there wouldn't be a fourth member, rawshanehelms.com. Auxiliary threat, Kurt Axel poisoned Triple H with Flex Active, everything's happened for a reason. Und zwar, kann man ganz, ganz kurz übersetzen. Auxiliary Sweat, Kurt Axel, also Axel Schweiß. Kurt Axel vergiftete Triple H mit irgendwas. Aber auf jeden Fall war das Lexactive und da war ja wieder dieses X mit da drin. Und deswegen habe ich das damals genommen. Trending worldwide now. Raw, Hashtag Raw in the US, Ireland and the Dominican Republic. Hashtag WWE in Ireland, Canada and Pakistan. so, what do you think about the outcome of CM Punk's absence? What will happen? At WWE. So, dann hatten wir damals auch mal einen Versuch gestartet mit einem Fußball-Podcast. Und zwar war die Beschreibung damals, der Fußball-Podcast hieß Blutgrätsche. Und zwar hatten wir damals folgende Beschreibung gewählt. Zum anderen präsentieren wir die erste Ausgabe unseres neuen Fußball-Podcasts Blutgrätsche mit Leon, Mika, Elias Zeisi und dem leider stark dementen Opti-Host Lenny mit folgenden Themen. Champions League-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart. RB Leipzig, ausgeklügelter Sportverein von Weltklasse oder doch nur sinngemäßer Kommerz. MSV Duisburg, Zwangsabstieg aus Liga 2 und vieles mehr. 125 Personen haben das gesehen. Das war die große Zeit mit Günter Zapf, die danach noch weiterging, weil am 8.6. hatten wir das dann. Und dann waren wir konsequent immer wieder über der 100. Also das lief sehr, sehr gut. In der Zeit, als wir Günter Zapf da hatten, wurde andauernd die 100 überschritten. Und dann hatten wir nebenbei noch das Tippspiel gemacht, dann hatte Felix nochmal gewonnen und habe ich mir gesagt, rechnen wir die beiden Punkte einfach zusammen und dann hat Felix gewonnen. Und dann durftest du dir dein Special auswählen mit WWECW und 7 Stunden, ECW One Night Stand 2005, ECW One Night Stand 2006 und so weiter. Und dann hatten wir außerdem noch etwas gemacht, denn wir hatten damals eine Kooperation geschlossen mit Cedelsa New York und ein Radiosender aus New York. Und die haben auch eine eigene Plattform, senlive.tv, und da kann man diese Radiosendung regelmäßig hören. Dienstags und donnerstags immer um 3 Uhr deutscher Zeit gehen die auf Sendung und die machen wirklich sehr, sehr gute Sendungen. Das kann man an dieser Stelle mal sagen. Und die hatten damals einfach mal gesagt, wir promoten euch, machen euch bekannter. Und sofort wurden aus etwa 60, 70 Likes über 200 Likes durch Cedelsa New York. Und diese Kooperation hat Früchte getragen. Ich habe mich auch nochmal erkundigt in letzter Zeit wegen einer Spezialausgabe bei Cedelsa New York mit einem von mir vorgeschlagenen Thema. Und die sind dort gar nicht mal so abgeneigt, weil ich hatte da ein Thema in den Raum geworfen um diese Nummernradios und Kurzwellenradios zum Beispiel mit bestimmten Messages von amerikanischen Geheimdiensten und so weiter. Und die hatten dann auch mal gesagt, ja, wir bearbeiten das mal, wir schauen mal, ob wir das in die Sendung bringen. Und dann machen wir eine Sondersendung darüber. Die Sondersendung kam bis jetzt noch nicht. Es könnte noch ein bisschen dauern. Aber allein, dass sie sich damit beschäftigt haben, mit dem Gedanken, eine Sondersendung darüber zu machen, und wir deswegen ja wieder Publicity kriegen über unseren Podcast. Also da muss ich einfach sagen, Cedelsa New York, ihr seid echt coole Typen. Also, dass ihr das macht für uns, ne? Thanks, guys. Ne? Müsst jetzt vorspulen bis hierher. Gut. Gut. Dann hatte ich damals noch was rausgehauen am 2. Juli bezüglich Stone Cold Steve Austin, weil ja ein Bild veröffentlicht wurde mit Stone Cold an einem Tisch in der WWE-App, dass Austin als General Manager zurückkehrt. Das war ja letztlich sondern General Manager wurde am Ende Vicky Guerrero. Also quasi genau das Gegenteil von Steve Austin. Genau so war das. Und dann am 14. September Rückkehr, Return, Retour, Retorno, Retorno. Das war damals das Motto dieser Rückkehrausgabe über Night of Champions. Zum ersten Mal mit dem Smalltalk-Konzept. Und das war, glaube ich, auch bis jetzt, weil die hat auch über 100 Downloads, eine der qualitativ besten Ausgaben des KFA Podcasts, die von Leon und mir hier, Night of Champions. Wir wollten dann noch Jahresrückblicke aufnehmen für die Jahre 2005 bis 2012. Das hat nicht ganz geklappt. Wir haben 2005 angefangen, WWE. Felix und ich hatten da damals angefangen. Und haben aber die allerdings nicht zu Ende gebracht. Und das war's dann aber auch bis dahin. Mehr haben wir nicht gemacht in unserem Podcast. Und zwar steigen wir ja erst heute wieder ein in das regelmäßige Podcast-Geschehen. Je nachdem, ob es wirklich regelmäßig ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, auch ehrlich gesagt, wie lange wir schon aufzeichnen. Ich glaube, wir zeichnen jetzt eine Stunde auf. Und wir haben jetzt den Part um unseren Podcast besprochen. Und dabei würde ich das jetzt auch gerne belassen. Ja. Machen wir es so, dass wir jetzt aufhören. Wir haben über unseren Podcast geredet. Wir hatten uns eigentlich noch einen kleinen Themenkatalog, einen kleinen Anführungsstrichen, vorgenommen. aber den werde ich dann einfach noch ein bisschen abschieben und dann irgendwann in den nächsten Ausgaben nochmal mit reinbringen. Ja. Jo, machen wir das. Dann macht euch noch einen schönen Abend. Jo, du auch. Danke, gleichfalls. Und gleich auch. Und, und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum Teil 2 mit Leon. Tschüss. Ciao. 28.02. des Jahres 2014, es ist 21.20 Uhr und wir sind zurück mit dem zweiten Teil unseres zweijährigen Jubiläums-Specials. Und diesmal bin ich natürlich nicht alleine, wie immer, sondern mit dem reizenden und sympathischen und wundervollen Football-, Fußball- und Wrestling-Experten mit All Hail King Leon. Hallo Leon. Ja, einen wunderschönen guten Abend an Prinz Lenny den Zweiten. Und natürlich... Gibt's noch einen? Ja, bestimmt. Das habe ich ja mal nicht, weil Lenny Kravitz CD habe ich jetzt eigentlich schon unters Bett geschoben. Ach so. Gibt ja wunderbare Hits von ihm, darf man ja nicht vergessen, aber irgendwie glaube ich, dass er da so richtig rankommt. Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, die Zahl, die dahinter steht, hat ja nicht... zu bedeuten mit der Rangfolge, da sind wir uns einig. Das ist richtig. Ob der FC Bayern oder beispielsweise der FC Schalke in der Champions League an die Leistung von Lenny Kravitz rankommen konnte, das werden wir später sehen, denn wir behandeln heute die UEFA Champions League als großes Thema. Die Hinspiele der, also das Achtel, des Achtelfinales sind natürlich heute großes Thema. Und außerdem heute mit dabei die UEFA Europa League. Und das ist jetzt wirklich exklusiv zum allerersten Mal. Wir hatten noch nie die Europa League mit dabei. Heute ist sie zum ersten Mal mit dabei. Mit den Überfliegern aus Salzburg, mit dem überraschenden Aus von Lazio Rom. Das ist heute alles mit dabei. Das 16. Finale der Europa League steht mit auf dem Programm. Der obligatorische Wrestling-Teil ist natürlich auch mit dabei. CM Punk wird ein Thema sein, das WWE Network wird ein Thema sein und außerdem natürlich Elimination Chamber, was letzte Woche Sonntag stattfand. Und auch exklusiv, also heute setzen wir Maßstäbe in Sachen Exklusivität, das ist ja Wahnsinn. Denn heute haben wir zum allerersten Mal einen Football-Teil. So, jetzt muss man dazu ergänzen, ich bin der Laie, ich weiß da unglaublich wenig. Ich habe den Super Bowl natürlich angeguckt. Das ist ein riesengroßes Spektakel, darf man nicht vergessen. Und deswegen sollte sich das eigentlich auch jeder Sportfan wirklich angucken. Doch Ahnung hatten wahrscheinlich die meisten nicht, die sich da nachts vor den Fernseher gesetzt haben, Sat.1 ran eingeschaltet haben und Buschmann und also den Kollegen Buschmann und Stecker zugehört haben und sich dann gefragt haben, ja, was ist Football eigentlich, um was geht's da, was sind da die Regeln? Und genau deswegen habe ich mir heute All Hail King Leon dazu geholt, damit er mir eben genau diese Regeln und natürlich auch euch, den Zuhörern, diese Regeln heute erklärt. Und Leon, so wie ich das mitbekommen habe, dich hat dieser Football-Virus auch erst so ein bisschen in den Playoffs zum Super Bowl gepackt, ist das richtig? Ja, das ist absolut richtig. Das lässt sich sogar genau datieren. Und zwar und zwar fand das. Das muss ich dann auch mal probieren. Wann bin ich Fußballspiel geworden? Fußballfan geworden. Das müssen wir auch mal datieren. Und Wrestling-Fan, glaube ich, kann ich dir sogar sagen, denn das war mit dem Erscheinungsdatum von SmackDown Here Comes the Pain. Ich weiß nicht, wann das war, aber auf jeden Fall so ein bisschen der Tag war wahrscheinlich ausschlaggebend da. Ja. Nee, das lässt sich ja alles ermitteln. Jedenfalls es ist dieses Jahr so gewesen, dass die nette Firma Sat.1 ja dieses Jahr tatsächlich nicht nur den Super Bowl gezeigt hatte und nicht nur die Championship Games, also die zwei Spiele, in denen dann die Super Bowl Teilnehmer ermittelt [S2] Jo. [S1] Wurden, sondern auch eben noch zwei der vier Divisional Playoffs, also quasi Viertelfinals sind das sozusagen. Und da habe ich mir dann das erste von der in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 11. bis auf 12. Januar angeguckt. Ja, dann habe ich mir gesagt, komm, Sonntag tust du dir auch noch an. Und dann habe ich mir dann auf den am Tag dann die Woche darauf dann beide Halbfinals sozusagen angeguckt. Die eine auf dem Stream, die andere auf Sat.1. Mhm. Ja, und seitdem empfehle ich das jedem sehr. Aber da kann ich mich nachher nochmal für aussprechen, auf jeden Fall. Genau, also verschieben wir das auf nachher. Es gibt allerdings noch eine kleine Anekdote, die man natürlich erzählen muss zum Thema Sat.1 ran und so weiter. Damals war es ja eher ein No-Go, wenn man irgendwelche großen Fußballspiele einfach mal im Internet präsentiert hat. Noch dazu, also sie kam im Fernsehen, man hat das dazu noch live gestreamt. War ja im Jahre 2009, 2010 noch nicht so, dass man Spiele, die im Fernsehen übertragen wurden, auch im Internet ausgestrahlt hat. War damals noch nicht so. Heute ist es ja allerdings so, dass die Spiele im Livestream tatsächlich ausgestrahlt werden, auch im Internet. Zum Beispiel Schalke gegen Real Madrid, konnte man im Internet sehen, ZDF-Livestream. Oder auch, wenn man DFB-Pokal anstand, auf der ARD, dann konnte man das auch im Livestream sehen, im Internet. Und jetzt, gestern gab es da wirklich ein Novum, das gab es noch nie. Es gab diese RAN-Webshow, also die im Fernsehen gestartet ist, aber dann im Internet weitergeführt wurde mit Frank Buschmann, mit Marco Russ und so weiter. Und das war eine geniale Show. Also an jeden, der in den nächsten Wochen, Monaten noch Europa League gucken wird bis zum Finale, dem lege ich diese Show ans Herz mit Frank Buschmann. Immer nach den Europa League-Übertragungen, nachdem die Fernsehübertragung abgeschaltet worden ist, dann macht man einfach quasi fast simultan im Internet weiter und setzt quasi am Handlungsstandpunkt direkt wieder an. Ja, und genau deswegen ist das eben auch wirklich eine geniale Show. Und das muss man an dieser Stelle mal anerkennen, dass da wirklich was getan wird in Sachen Weiterentwicklung der Medienlandschaft in Deutschland. Also Daumen nach oben. Leon, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die RAN-Webshow? Nee. Gut. Also das ist wirklich auch sehr lustig gestaltet gewesen. Hansi Köpper war auch noch mit dabei, der Kommentator des Spiels, und es wurden auch ein paar persönliche Details preisgegeben und so weiter. Und das ist eben auch das, was das Ganze so attraktiv macht. Man möchte ein bisschen hinter die Kulissen blicken, gerade für Menschen, die möglicherweise einen Werdegang in dieser Branche, in diesem Genre auch anstreben, wie ich zum Beispiel. Für die ist das daneben was Besonderes, was interessant ist. Und vielleicht macht das eben auch den Reiz aus an dieser Sendung, dass man die gerne anguckt und auch sehen möchte. Gut, steigen wir ein mit unseren etwas kleinlicheren Themen im Wrestling-Teil. Und zwar mit den Themen CM Punk, WWE Network und Elimination Chamber. Ich würde sagen, Leon, wir starten mit CM Punk. Können wir mal. Und gehen da nochmal drauf ein. Also CM Punk, ihr werdet sicherlich schon gehört haben, wenn nicht, dann hört es jetzt nochmal ganz kurz und kompakt von mir zusammengefasst. CM Punk teilte im Februar mit einer wunderbaren Nachricht auf Twitter mit: Danke für den Support, bleibt weiterhin so wie ihr seid. Irgendwas mit. Zu diesem Zeitpunkt wusste man allerdings noch nicht ganz genau, was das war, denn es war an einem Montag geschehen, dass er das gepostet hat, und das kurz vor einer Raw-Ausgabe, die im Februar auf jeden Fall stattfanden müsste, Anfang Februar so gewesen sein. Nee, sogar Ende Januar, glaube ich. Also die erste Raw-Ausgabe nach dem Royal Rumble war das. Ich weiß nicht, ob das Januar oder Februar war, bin ich mir nicht mehr sicher. Und auf jeden Fall war es dann so, dass CM Punk am nächsten Tag weltweit in den Wrestling-Schlagzeilen war, weil er angeblich mit Vince McMahon einen Streit hatte. Eine Konfliktsituation gab es angeblich, und er hätte seine Tasche gepackt und wäre nach Hause gefahren. Bis heute können wir natürlich nicht hinter die Kulissen blicken und diese Ereignisse so in dieser Art und Weise bejahen, ist natürlich ganz klar. Aber was feststeht ist, dass CM Punk jetzt mit einmonatiger Abstinenz bei WWE quasi auch nicht mehr existiert. Und damit auch ein bisschen angibt zurzeit und trotzdem aber in aller Regelmäßigkeit bei irgendwelchen Veranstaltungen wie UFC auftaucht. Also kann man daraus schließen, dass CM Punk tatsächlich irgendein Vakuum bei der WWE hinterlassen hat, das so schnell auch nicht mehr wieder gefüllt werden wird. CM Punk hat sich lauthals noch einmal beschwert bei Vince McMahon angeblich über sein Booking. Er möchte nicht gegen Triple H antreten. Man kann das ja auch irgendwie nachvollziehen, klar. Aber es ist eine große Möglichkeit, wieder bei WrestleMania, einer der größten Sportveranstaltungen der Welt, wieder in einem großen Match zu stehen. Und deswegen ist es eigentlich auch ein bisschen perfide, gleichzeitig mehrere Fans auf der gesamten Welt einfach mal so im Stich zu lassen. Und Leon, wir hatten gestern bei Facebook schon einen schönen Chat darüber geführt. Und Leon, du hattest mir da so einige Details offenbart über CM Punk, die du unbedingt mal loswerden wolltest. Und Leon, deswegen, jetzt hast du die Plattform im Hause raus. Ja, vielen Dank dafür. Das ging ja noch nicht mal jetzt mit dieser Geschichte los. Generell fängt das ja erstmal damit an, mit der Pinebomb. Geht das bei mir persönlich los, diese ganze Story, wo dann nach und nach die ganzen Internetfans, ich denke, man kann sie so bezeichnen, da haben wir selbst ein paar Präzedenzfälle bei uns in mehreren Kontakten gehabt. Die möchte ich dann aber jetzt auch namentlich nicht weiter ausarbeiten. Ich denke, sollen diese Personen zuhören, die würden sich schon angesprochen fühlen. Schönen Gruß an dieser Stelle auch nochmal an die betreffenden Personen. Jedenfalls. Von mir natürlich auch. Ja, wunderbar. Von Kleisi auch bestimmt. Richtig. So, jedenfalls. Jetzt denkt Kleisi wieder was Schlechtes. Leon, mach weiter. Nein, um Gottes Willen. Kann er ruhig. So, jedenfalls geht es dann für mich schon mal da los, dass dann spätestens nach dem Titelgewinn bei Money in the Bank in Chicago, sagen wir mal, 95% der Internetfans eben zu CM Punk turnen und ja, hier ihn hochloben, bis weiß ich nicht was, er ist der Beste in the World, Best Wrestler, Best Promo-Cutter und kann sich am besten den Arsch abwischen, was weiß ich. All solche Geschichten, die ich dann, na gut, irgendwo auch nicht nachvollziehen kann, weil bei aller Liebe, CM Punk ist nicht the best in the world. Nicht als Wrestler, nicht als Promo-Cutter und auch nicht im Gesamtpaket. Da gibt's vielleicht aktuell, hat er mal ab und zu tatsächlich, mag er die Nummer 1 gewesen sein. Ist doch alles schön und gut, sag ich auch nichts gegen. Aber die ganze Art passt mir dann doch nicht, wie man dann quasi wie ein FC Bayern mit 95% Erfolgsfans da aus der Internetszene hinter sich herrennen kann. Und dann noch arrogante Tweets und Streitlichkeiten und Nicklichkeiten und all sowas abgeben kann und höchst übertriebene Forderungen noch dazu, das ist mir dann irgendwann noch überall zu viel ein bisschen. Dann geht es ja so weit, dass der Junge über ein Jahr lang WWE Champion war, was er bestimmt nicht gewesen wäre, wenn da nicht The Rock gesagt hätte, er möchte den Titel von CM Punk. So, da möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, ihr alle da draußen, die euch so über The Rock aufregt, was ich auch völlig nachvollziehen kann, weil ich das auch nicht so in Ordnung fand, dass der den Titel einfach in den Arsch geschoben bekommt, das war ja so. Ihr solltet euch, wenn ihr denn diese von mir thematisierten CM Punk, sagen wir mal Bandwagoners seid, solltet ihr euch doch mal herzlich bei The Rock bedanken, denn wäre er nicht gewesen und hätte gesagt, ich will den Titel von Punk, dann hätte Punk den Titel vielleicht auch gar nicht schon bei der 1000th Raw nicht mehr gehabt. Dann hätte Cena erfolgreich eingecashed, was weiß ich, dann wäre CM Punk nicht so lange WWE Champion gewesen. Das müsst ihr euch mal zum einen klar werden lassen und zum anderen solltet ihr euch klar werden, dass CM Punk ja offensichtlich nicht so viel von euch hält. Denn würde er viel von euch halten, dann hätte er nicht, sagen wir mal, den Walkout vollzogen nach dem Royal Rumble. Dann hätte er sich weiter noch seinen Vertrag da, der hat ja nur noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt oder hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Dann hätte er sich da weiterhin den Arsch aufgerissen, für euch, für seine Fans nochmal alles gegeben, bei WrestleMania gegen Triple H gewrestelt, was einer der drei Main Events dann voraussichtlich gewesen wäre. Und ich meine, gut, dass der nochmal ein Titelmatch haben will, ist ja alles schön und gut. Forderungen kann man haben, Ziele kann man sich setzen. Aber wenn es dann nicht klappt, auch wenn dann ein Batista, also ein Part-Time-Worker auf Dauer da zurückkehrt und den Titel dann aller Voraussicht nach in den Arsch geblasen bekommt, kann ich es dann irgendwo auch trotzdem nicht nachvollziehen, wenn man dann trotzdem einen der drei Main Events beim Granddaddy of Sports Entertainment, wie man ja so schön sagt, steht, dass man dann sagt, ne, ich will den Titel, habe ich keinen Bock, Booking passt mir nicht, vor allem, weil CM Punk ja auch schon eine wichtige Rolle in den Shows auch bis dato noch gespielt hat, meiner Meinung nach, dass man dann so einfach gehen kann und die Fans, ob es jetzt wahre Fans sind, von der Stunde 1 an noch bei Ring of Honor oder dann eben solche ja Erfolgsfans, sagen wir es doch einfach so, wie es ist, dass man die dann alle im Stich lässt und sich dann gar nicht mehr blicken lässt und dann vielleicht auch jetzt erstmal komplett mit dem Wrestling aufhören sollte. Da habe ich dann auch irgendwo kein Verständnis mehr für. Ich war auch schon vorher überhaupt kein CM Punk Fan, weil, wie gesagt, CM Punk war meiner Meinung nach noch nie the best in the world. Auf Dauer würde auch nie sein. Weder charakterlich, noch wrestlerisch, noch am Mikrofon. Das dazu von mir. Das war eine nette Pipebomb von dir. Ja. Ich glaube, da hast du CM Punk ein bisschen in den Schatten gestellt. Nee, Spaß zur Seite, aber die Promo, die war schon großartig. Die brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist ja letztendlich aber trotzdem Makulatur, wenn er die WWE einfach mal so im Stich lässt und dazu auch seine ganzen Fans natürlich im Stich lässt. Man muss dazu sagen, du hattest das Ganze schon angesprochen mit den Erfolgsfans und dem wahrscheinlich ewig anhaltenden Ruhm um CM Punk. Und genau so wird es aber wahrscheinlich auch sein, denn wir haben für den nächsten Montag, für die nächste Raw-Ausgabe in Chicago am 3. März eine große Protestaktion, die mittlerweile unter dem Namen Chicago Raw Crowd bei Twitter für Furore sorgt, und zwar mit folgenden Forderungen. CM Punk Chants während jedes Segmentes ohne Batista, Stephanie und Triple H. Wenn Batista im Ring ist, wendet ihm den Rücken zu und zeigt keinerlei Reaktionen. Wenn Triple H und Stephanie im Ring sind, startet TNA Chants, fertigt Handzettel an, die ihr dann verteilt, sorgt dafür, dass unsere Botschaft verbreitet wird, nehmt Textmarker mit und verteilt sie. Und dann gibt's was ganz Besonderes, man soll John Cena Schilder oder irgendwelche anderen Schilder von Faces nehmen und auf die Rückseite soll man dann mit diesem Textmarker eben im Laufe der Veranstaltung irgendwas gegen Triple H draufschreiben, für CM Punk oder sowas. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, das hat dieser Organisator der ganzen Sache auch gesagt bei Twitter, der mittlerweile schon über 4.500 Follower hat. Heißt, wir hatten uns vorhin schon mal darüber Gedanken gemacht, heißt, gehen wir mal grob, gibt es auch keine Rechnung, das ist einfach nur eine Schätzung, sagen wir mal 1.000, die wirklich dann auch bei Raw in Chicago dabei sind, sind unter diesen 4.500 Followern. Vielleicht auch nicht mal mehr, vielleicht auch nur 750, was weiß ich, aber auf jeden Fall nicht so viele. Aber gehen wir mal davon aus, dass 750 alleine das, dass die wirklich mal Randale machen, so ein bisschen auf WWE-Art, mit Rücken zudrehen und so weiter, mit unglaublichen Sachen, die es noch nie zuvor in der WWE gegeben hat, dann wäre das schon ein schwerer Schlag in das gesamte Gerüst der WWE, weil sowas gab's noch nie. Gerade im Vorlauf zu WrestleMania, wo ja eigentlich das Ziel sein sollte, dass die Fans glücklich gestimmt sind, dass ihre große Liga, ihre Wrestling-Organisation wahrscheinlich den größten Event aller Zeiten auf die Beine stellt, mit der 30. Auflage von WrestleMania, erleben wir, wie auch letztes Jahr schon, eine tumultartige Situation. Leon, kannst du dir irgendwo ausmalen, woran das liegt, dass wir letztes Jahr schon so eine Unzufriedenheit hatten vor WrestleMania, dass wir dieses Jahr wieder so eine Unzufriedenheit hatten. Woran liegt das? Also vor WrestleMania 28 waren die Reaktionen meines Erachtens nach im Internet noch nicht so harsch und hart ausgefallen. Nun ja, woran kann das liegen? Wenn es denn zum zweiten Mal heißt John Cena gegen The Rock und das auch noch um den WWE-Titel, wo dann halt vorher noch besagt, dass CM Punk den Titel an The Rock ja abgeben musste, wird das wohl mitunter der Hauptgrund gewesen sein. Dann kamen ja noch andere, nicht so bewegende Matches, sagen wir mal, dazu. Ist jetzt auch schon so weit vorangeschritten, dass ich mich an die Hälfte der Card von WrestleMania 29 jetzt aus dem Stegreif jetzt nicht mehr erinnern kann, ehrlich gesagt. Von daher, es war ja nichts Berauschendes, brauchen wir uns auch nicht drum schämen. Ja, also es ist, glaube ich, damals, ich meine, gut, damals ist relativ, wie letztes Jahr, wie heute, ist es wahrscheinlich so, dass eben diese ganzen Internetfans, mal nichts anderes sind diese Leute ja, erzürnt darüber sind, wieso die ihre Helden, unsere Helden ja auch mitunter, sprich CM Punk dann vor allem jetzt in dem Fall, aber auch andere talentierte Leute, denn das ist auch wieder ein Punkt, den ich vielleicht auch hätte gerade noch mal in meiner Pipebomb, vielleicht kann man sagen, hätte noch einbringen können, nämlich besteht der Talentbereich in Sachen Wrestling und weiterem bei der WWE, bestand auch zu keinem Zeitpunkt nur aus CM Punk. Und ich meine, wir haben da eine Fülle an anderen super starken Leuten, die auch genauso gut hätten über 365 Tage lang WWE-Champion sein können. Vielleicht nicht damals, aber sie könnten es auch genauso gut sein. ob das jetzt Daniel Bryan ist oder Antonio Cesaro oder nur Cesaro, ist mir auch egal, wie man es nennt, oder Tag Team Champions die Usos, da haben wir eine Menge an Leuten, oder Dolph Ziggler, den darf man da nicht vergessen, der ja auch noch viel mehr untergeht, als CM Punk das jemals hätte tun können, weil er niemals untergegangen ist in den Shows. Das ist ja das, was ich gerade schon mal so halbwegs angekurvt hatte. Also wenn da eigentlich einer gehen sollte, dann eher Dolph Ziggler und nicht CM Punk, aber das nur nebenbei. Das sind halt hauptsächlich, denke ich, die Punkte, die da eine Rolle spielen, dass Leute wie Batista, John Cena lasse ich da mal außen vor, weil John Cena finde ich nicht so dramatisch. Cena ist überhaupt nicht dramatisch eigentlich. Richtig. Dass Leute wie Batista, von mir aus auch Randy Orton, wobei ich da mich aktuell noch zurückhalten würde bei Orton, einfach viel zu hoch gepusht werden, und Talente, die man aufbauen könnte im Road to WrestleMania und auch im Voraus, wie eben Daniel Bryan, den man auch, weiß Gott, hätte besser einsetzen können, besser aufbauen können, oder halt Cesaro, Dolph Ziggler, gerade Dolph Ziggler oder die Usos, halt nicht den Spot bekommen, den sie verdienen, aber gleichzeitig dann halt solche Leute wie Batista, die abgehalftert sind, jetzt WrestleMania-Headline werden. Und ich meine, so baut man sich nicht die Zukunft aus. Dann muss man auch in 20 Jahren noch auf diese Leute zurückgreifen, weil man sich immer noch nicht die neuen Leute aufgebaut hat. Dann braucht man sich auch irgendwann nicht wundern, wenn dann halt diese Leute irgendwann überhaupt nicht mehr wrestlen können. Man guckt dir Hogan an, der kann es auch nicht mehr. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn irgendwann keine Sau mehr zuguckt, weil man die Leute nicht vernünftig aufgebaut hat. Um ganz ehrlich zu sein, ist ja eigentlich das Ziel einer Jubiläumsauflage, einer beliebigen Großveranstaltung, dass es eine Fackelübergabe gibt. Wir haben diese Fackelübergabe im WWE World Heavyweight Titelmatch nicht, sondern wir haben da ein Aufeinandertreffen zwischen Randy Orton und Batista, zwei, die sich zum Zeitpunkt 2004 bis 2005 noch in einer Gruppierung namens Evolution befanden und damals noch, ja, befreundet waren, so kann man es, glaube ich, ausdrücken, und danach zu verbitterten Rivalen worden. Doch ich bin mir sicher, gerade wenn man das Match ja schon im Jahr 2008 zum Beispiel bei Armageddon sah, dass das Interesse der Fans allgemein an diesem Match nicht so groß ist. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich bin auch eher ein Mensch, der diesem Match ein bisschen negativ gegenübersteht, gerade angesichts der Leistung von Batista im Ring, weil er aktuell nicht so gut drauf ist und Randy Orton jetzt auch nicht gerade der Mann ist, der gerade solche motivationsschwächere Gegner wie Batista zum guten Match ziehen kann. Wir können da nur abwarten und schauen, was passiert. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Und genauso sollte man das auch nicht kritisieren, im Gegenzug. Und genau aus dem Grund warten wir einfach mal ab, bis WrestleMania was passiert. Vielleicht wird das Match am Ende sogar richtig gut, weil wir doch irgendein cooles Element haben, was wir davor noch nicht gesehen haben, wer weiß. Aber wir haben, um nochmal auf die Fackelübergabe zurückzukommen, eine Sache macht die WWE vollkommen richtig. Und das ist die Tatsache mit John Cena und Bray Wyatt. Alle Fans, die sich darüber aufregen, dass Cena in keinem großen Match steht diesmal, denen muss ich dazu sagen, Cena steht in einem großen Match. Und liebe Internetfans, ihr könnt jetzt weinen, so viel ihr wollt. Cena übergibt womöglich die Fackel an Bray Wyatt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Dann wird Bray Wyatt wieder in den Himmel gelobt werden. Aber der eigentliche Held an der Sache ist doch eigentlich Cena. Das sollte man mal nicht vergessen, weil Cena ist ja der Typ, der Bray Wyatt überhaupt die Erlaubnis gibt, dass er gepusht werden darf. Und dass sich Cena genau diesen Respekt angeeignet hat im Laufe der Jahre, das ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Ehre. Und das sagt für mich auch vieles über den Charakter John Cena aus. Cena ist kein schlechter Mensch und die Internetfans machen ihn viel, viel schlechter, als er eigentlich ist. Leon, siehst du das genauso? Ja, ich meine, gut, da gibt natürlich Geschichten wie mit Alex Riley, wobei man da ja nicht weiß, ob das stimmt. Ja, und Alex Riley hat momentan wieder eine gute Position. Also das ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja, eben drum. Und wobei, selbst wenn es so wäre, wäre ich da jetzt nicht so erzählen drüber. Natürlich wäre das, wenn es so sein sollte, nicht das Gelbe vom Ei. Aber man muss dann dazu sagen, ich persönlich bin schon mal kein Alex Riley-Fan. Aber das hat ja mit der Sache nichts zu tun. Aber mal abgesehen davon, das ist natürlich so. Da muss ich dir vollkommen zustimmen und auf dieses Match freue ich mich mitunter auch am meisten, weil so die wichtigen Matches, die Bray Wyatt so bis jetzt geworkt hat, Daniel Bryan oder jetzt vergangenen Sonntag das Six-Man-Tag oder auch am Montag das Singles gegen Roman Reigns, war ja auch nicht von schlechten Eltern meiner Meinung nach, da kann schon, weil Cena kann auch immer mal ein gutes Match worken, das sollte man nicht vergessen. Vor allem bei solchen wichtigen Pay-Per-Views oder zum Beispiel beim SummerSlam gegen Daniel Bryan, das war ja sehr stark. Von daher kann man da eine Menge rausholen. Und Wyatt muss ja jetzt noch nicht mal gewinnen. Das reicht ja schon, wenn er jetzt in der Story einigermaßen gut rauskommt und vielleicht das Rematch nicht ganz fair gewinnt. Das ist doch genauso viel wert, weil er eben bei WrestleMania gegen die Top Gun antritt. Ist richtig. Also um nochmal darauf zurückzukommen, wir wollen jetzt auch hier nicht als Heiland oder Messias der gesamten Wrestling-Welt auftreten. Wer das jetzt falsch verstanden hat, ist nicht so. Aber wir wollen wirklich den Fans da draußen, die uns hören, auch mal Alternativen aufzeigen und andere und besonders anderweitige, das ist ganz wichtig, Betonung auf weit, Ansichten präsentieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele sehen das gar nicht. Cena, ja, wirkt er hier ein schlechtes Match, wirkt er hier ein schlechtes Match, ja, das ist doch letztendlich egal. Cena steht ja trotzdem im Ring, CM Punk letztlich nicht. Und ich find's ja trotzdem wirklich grausam, wie einige sich diese Eigenschaften immer wieder irgendwie auf die Fahnen schreiben und sagen, CM Punk ist der Beste der Welt, der ist nicht gegangen. Natürlich ist der gegangen. Sieh doch mal der Realität ins Auge, das ist auch kein Work. Das merkt man doch. Und genau das ist ja eben das Problem. Einige kommen anscheinend aus dem Glauben nicht raus. Wir könnten ja hier sogar mal eine komische Situation sehen. Denn man sagt ja eigentlich immer den Marx hinterher, dass sie leichtgläubig seien. Doch diesmal hat sich das Blatt ein bisschen gewendet, würde ich sagen, dass die Smart Marx da ein bisschen leichtgläubig sind, weil sie eben das Grobe und Ganze nicht sehen. Das ist nämlich das ganz, ganz große Problem. Leon, willst du noch was dazu sagen? Nee. Ich Gut. denke, zumindest was hier im Punk angeht, da habe ich auch nicht mehr viel zu sagen, will ich auch nicht mehr viel zu sagen. Gut, also was wir noch festhalten müssen bei dieser Protestaktion, bei dieser Demonstration am folgenden Montag, soll es auf jeden Fall keine gewaltsamen Ausschreitungen geben. Das ist auf jeden Fall schon mal bestätigt, das möchte der Organisator nicht. Fans, die sich des ganzen Geschehens entledigen sollen oder möchten, die werden da nicht gezwungen mitzumachen. Und ich glaube, das ist auch die Hauptbotschaft des Ganzen, dass Frieden und Ordnung da noch bewahrt wird und die Gemächlichkeit da mal nicht zu kurz kommt. Gut, machen wir weiter. WWE Network. Gestern, Leon, du hast dich gesehen, das NXT Arrival Event auf dem WWE Network. Es gibt übrigens für alle Leute, die sich das WWE Network auch in Deutschland holen möchten, mehrere Alternativen. Schaut da einfach mal bei YouTube rein, gebt einfach mal ein WWE Network in Deutschland zum Beispiel und ihr werdet 2-3 interessante Videos sehen und auch Wege sehen, wie ihr das WWE Network trotzdem in Deutschland auch auf legalem Wege verfolgen könnt. Es gibt da keinerlei Strafverfahren, wenn ihr das macht, wenn ihr diese Hinweise da befolgt, da kann euch absolut nichts passieren. So, und auf diesem WWE Network, da gab es eben gestern dieses NXT Rival Event, war auch ein wunderschöner Event, also kann man nicht anders sagen. Cesaro gegen Sami Zayn war ein wunderbares 5-Sterne-Match, dann hatten wir ein Divas-Titel-Match zwischen Paige und Emma, was auch ein wunderbares Match war, erinnerte so ein bisschen an die Lita gegen Trish Stratus Zeiten, war ein technisch hochwertiges Match, was man echt nicht oft sieht, aber dann der Tiefpunkt in Form von Tyler Breeze, der Sunny Boy von WWE NXT kommt zum Ring. Wunderbares Feature übrigens, dass er da mit einem Handy zum Ring kommt, sich selbst filmt und man sieht das Handy, also wie er sich selbst filmt, in Großaufnahme hinten auf dem Titantron. Also wirklich geniale Idee. Dann liegt er auf dem Apron und plötzlich merkt man, was ist denn jetzt mit dem Stream los? Warum ist denn der Stream jetzt plötzlich nicht mehr da? Warum hat denn der Stream jetzt abgebrochen? Man geht raus aus dem Stream, versucht wieder reinzukommen und es geht wieder los bei Tyler Breeze's Entrance. Man geht nochmal raus, es geht wieder los bei Tyler Breeze's Entrance und man merkt so langsam, dass ein Shitstorm bei Twitter losbricht mit verschiedenen Kommentaren wie Hey WWE, was macht ihr mit eurem Stream? Jetzt geht's zu WrestleMania, was soll das? Oder anderen Kommentaren. Und genau das ist nämlich auch der springende Punkt. Das ist ja auch richtig, dass das kurz vor WrestleMania passiert, das ist ein Fakt, das ist natürlich, könnte Auswirkungen haben, doch man sollte immer mal nicht vergessen, wer hinter diesen Streams steht. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute wie du und ich, die, was das angeht, wirklich null Routine und Erfahrung haben, sondern das sind Menschen, die jahrelang nichts anders in dieser Branche gemacht haben. Und soweit ich weiß, sind das ja aktuell die Leute von Major League Baseball, die diesen Stream betreiben und die machen das ja nicht bei WWE, die machen das ja eben auch in ihrer eigenen Liga. Und die haben da Erfahrung. Und deswegen sollte man da mal keine Angst haben, das könnte bei WrestleMania schon einwandfrei funktionieren, Leon, du hast das vorhin schon gesagt und ich möchte es jetzt natürlich auch als deine Aussage verkaufen. Das Network läuft erst eine Woche. Und da kann es natürlich immer mal vorkommen, dass sich ein paar Kinderkrankheiten einschleichen. Sollte man mal nicht vergessen. Und an dieser Stelle sollte das natürlich auch erwähnt sein. Hulk Hogan kehrte ja am letzten Montag zurück, hypte das WWE Network, beziehungsweise das WWE Universe. Hat gesagt, ich bin sehr, sehr stolz, dass der Start des WWE-Universums eingeleitet worden ist. Hat sich dann noch korrigiert, denn das WWE-Universum hat das WWE-Network gestartet. Hat sich dann noch korrigiert bei WWE. Auf dem YouTube-Kanal wurde dann genau dieser Versprecher von Hulk Hogan komplett rausgeschnitten. Also wer das gemerkt hat, nur noch mal ganz, ganz kurz als Randnotiz. Aber es ist wunderbar, dass Hulk Hogan bei WWE zurück ist. Da gehört er einfach hin. Und das WWE Network ist eine unglaubliche Innovation, die es wahrscheinlich so in dieser Form auch noch nie auf der Welt gegeben hat. Ein Streaming-Portal, das sich rein auf eine Sache begrenzt. Wirklich, also das gibt's bei der UEFA Champions League nicht, das gibt's bei der UEFA Europa League nicht. Das gibt's exklusiv nur bei WWE mit einem eigenen Portal. Und Leon, ich kann dir auch jetzt schon garantieren, dass die UFC in naher Zukunft da nachziehen wird, genau dasselbe machen wird. Aber Vince McMahon wird sich dann wieder sagen, ja, ich habe das ja damals als Innovation verkauft, ich habe das damals erschaffen. Und genau aus dem Grund macht UFC dann mich wieder nach als großen Innovatoren. Weißt du, das ist nämlich wieder so ein Pluspunkt auf der Seite von Vince McMahon. Und die WWE steht damit wieder in einem richtig guten Licht. Und das WWE Network ist natürlich schade, dass es nicht jetzt Fernsehsender gestartet ist. Aber man passt sich damit wieder an den Zahn der heutigen Zeit an und bietet das Portal eben im Internet an. Was auch sonst. Natürlich. Ist doch der perfekte Weg. Leon, was hältst du so vom WWE Network? Ja, ich finde das eine absolut richtige Maßnahme, absolut gut, auch wie man das jetzt eingerichtet hat. Ich wusste ja persönlich bis zu dieser groß angekündigten Pressekonferenz, wo man natürlich erst dachte, oh, jetzt wird Chris Benoit doch in die Hall of Fame eingeführt. Aber ja, dann war's. Selbstverständlich. Nur noch mal allen Internetfans ein bisschen Hoffnung zu geben. Richtig. Hier. Aber dann war es ja doch in Anführungszeichen doch nur das Network, was heißt nur. Ich meine, das ist ja eine ziemlich große Geschichte. Du hast da so viele, so viele Videos, die du dir angucken kannst, Pay-Per-Views von 1900, Schieß mich tot, von ECW, von WCW, bald auch von TNA, habe ich gehört, wenn die aufgekauft werden. Von daher, es wird immer erweitert, das Archiv. Das heißt, nichts geht verloren, außer Chris Benoit. Wobei der da auch auftauchen soll, wird, ja, weiß ja, ich der, nicht. Der wird auftauchen, man kann sich alle Shows mit Benoit ansehen. Ja. Es wird allerdings ein Hinweis vor diesem Event immer eingeblendet, ja, in diesem jetzt im nun folgenden Material sind die Szenen enthalten, die möglicherweise auslösen können, ja, oder irgendwas in die Richtung. Gut, das ist doch immerhin schon mal ein Fortschritt, kann man auch gut so machen, habe ich kein Problem mit. Ist eigentlich auch absolut richtig so. Das Ganze kostet im Monat 9,99 €. Und dafür, nicht nur im Monat, sondern wenn man 9,99 €, also 9,99 $ bezahlt, dann gilt diese Mitgliedschaft für 6 Monate direkt. Also ist wirklich also richtig preiswert, muss man sagen. Genau. So, genau. Für das, was man sich da alles so reinpfeifen kann. Nämlich nicht nur die Pay-Per-Views, sondern man kann sich ja, glaube ich, auch wenn ich das richtig gesehen habe, die ganzen Blu-Rays, die man sich sonst kaufen könnte, auch dort angucken, richtig? Richtig, 10 Stück gibt's da schon. Genau, so. Und du hast einfach ein unglaubliches Arsenal für solch einen billigen Preis. Man kann's ja dann auch aus Deutschland gucken, wie du ja gerade schon sagtest, gibt's da so die Kniffe. Von daher, wenn man sich das anschaffen wird, ich werde sicherlich früher oder später auch nicht drum rumkommen, weil ich das auch für eine richtig gute Sache halte, werde ich mir das dann auch anschaffen, kann ich mir das ja schön auf meiner PS4 angucken hier, über meinen Riesenfernseher. Und von daher, ich denke, sie haben zwar lange gebraucht dann mit dem WWE Network letztendlich, aber ich denke, die Zeit hat sich gelohnt, die 2 Jahre da, die sie das geplant hatten, denn wenn wir jetzt sehen, was dabei rausgekommen ist, dann kann man nur sagen, Hut ab, Vince McMahon, der mag zwar einige fragwürdige Dinge tun in letzter Zeit, aber damit hat er einen Volltreffer gelandet. Und dabei können wir das Ganze eigentlich auch so stehen lassen. das ist, glaube ich, der beste Abschluss. Machen wir weiter mit dem nächsten Wrestling-Thema und zugleich dem letzten Wrestling-Thema für heute, nämlich WWE Elimination Chamber 2014. Wir gehen die Matches durch, werden noch kurz Analysen und Meinungen dazu parat halten. Als erstes das Pre-Show-Match, das Kickoff-Match, Cody Rhodes und Goldust gegen Curtis Axel und Ryback. Curtis Axel und Ryback diesmal in Begleitung von Larry Henning, dem Vater von Joe Henning, soweit ich das mitbekommen habe, so müsste es, glaube ich, sein. Und Cody Rhodes und Goldust haben gewonnen. Für mich ziemlich überraschend, weil ich hatte hier den Split erwartet. Leon, wie sieht's bei dir aus? Ich habe ehrlich gesagt das Pre-Show-Match nicht gesehen. Jo. Von daher kann ich mich da nicht so äußern. Nach dem Royal Rumble, nach der Geschichte beim Rumble mit den beiden Gebrüdern, war da schon eigentlich zu erwarten, dass sie sich jetzt mal langsam splitten sollen, wenn man denn dieses WrestleMania-Match irgendwann antizipieren möchte. Von daher sollte man sich dann nicht mehr so viel Zeit mitlassen, aber ich meine, es sind ja noch 6 Wochen, von daher kann ich das verstehen, dass man hier den Split noch nicht vollzogen hat, weil wenn man dieses Fehde 6 Wochen lang zieht, könnte sich das dann doch irgendwo ein bisschen ziehen. Also kann man denn vielleicht nochmal jetzt ein Tag-Titelmatch geben gegen die New Age Outlaws. Das können sie dann nochmal verlieren und dann könnte man über den Split nachdenken. Oder halt so ein Number One Contenders Match gegen die Usos und dann. Oder das, ja. Ja, oder sowas. Erstes Match der Maincard war das Intercontinental Titelmatch Big E, jetzt nicht mehr ohne den Zusatz längsten, lediglich Big E, gegen Jack Swagger, wie immer in Begleitung von Zeb Coder, und Big E gewann das Match und das war sogar ein sehr, sehr gutes Match. Technisch sehr, sehr gut für den Opener. Ja, hätte ich nicht gedacht. Wenn man sich die beiden anguckt, die da aufeinandertreffen, dann denkt man nicht, dass die so harmonieren werden und einen Instant zeigen werden. Haben sie aber tatsächlich geschafft. Hut ab. Das Match konnte man sich gut angucken, war ein würdiger Opener. Ja, man hätte jetzt vielleicht denken können, Jack Swagger gewinnt den Titel und dann wird Cesaro danach herausgemobbt. Kam aber nicht so, aber ist auch nicht schlimm. Wird vielleicht bald andersrum kommen, wenn man sich anguckt, was da bei Raw passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, das Einzige, was mir hier ein bisschen negativ stimmt, ist die Tatsache, dass nämlich Vince McMahon dieses Hirngespinst hat. Ich sagte ja gerade, so einige fragwürdige Entscheidungen trifft er. Hier ist so eine. Ich meine, was ist jetzt an dem Namen Big E besser als Big E Langston? Ist kürzer. Ist halt derbe wie bei Cesar. Ich habe jetzt auch schon gesagt, ich nehme mich fortan auch nur noch Melis. All hey, King, kurze Namen. An der Stelle, leid für den anfänglichen Fauxpas. Na, ist in Ordnung. Gut, haben wir das Match auch abgeschlossen. Zweites Match, die New Age Outlaws gegen die Usos. Tag Team Titel Match. Die Tag Team Champions waren selbstverständlich die New Age Outlaws und sie verteidigten hier. War zu erwarten, denke ich. Ja. Obwohl man den Sieg den Usos so langsam mal gönnt. Ich meine, die sind jetzt so lange da, bieten konstant gute Leistungen, aber dann gewinnen sie eben nicht den Titel. Richtig. Das ist eben das, was ich gerade sagt, es gibt nicht nur CM Punk, jetzt ja sowieso nicht mehr zum Glück. Man hat halt Cesaro, Ziggler, die Usos. Und wenn man die ewig verlieren lässt gegen abgehaftete Leute, Batista oder die New Age Outlaws, wobei die akzeptiere ich noch mal so gerade eben, wenn die nicht mehr so lange den Titel halten, dann ist das völlig in Ordnung. Und ich denke, dass dann der Titelwechsel bei WrestleMania vollzogen wird. Und dann hast du in der Tag Team Division zumindest das, was du gerade angesprochen hast, nämlich dass dann bei dem 30. Jubiläum die Fackel quasi übergeben wird von den nunmehr Six-Time WWE Tag Team Champions, nicht wahr? Jo. An vielleicht das Tag Team der nächsten Dekade. Richtig. Also wir hatten gerade von so großen Momenten geredet, also 6-malige Tag Team Champions, dann Fackelübergabe wieder und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu dem Match, wo der eigentlich wirklich das Schlechteste war auf der Card. Darren Young gegen Titus O'Neil. Titus O'Neil konnte das Match gewinnen. Es ging 6 Minuten 29. Ob das wirklich das Richtige war, dieses Tag Team zu splitten? Siehst du jetzt noch eine Zukunft für Darren Young, Leon? Nee, aber ich sehe auch ehrlich gesagt keine für Titus O'Neil. Weil beide als Singles-Wrestler nicht tragbar sind. Hat man bei dem Match ganz gut gesehen. Das macht es so schwierig. Also bei Titus O'Neil sehe ich ja doch noch Potenzial. Den kannst du ja gut aufbauen, weil er eben über die Muskelmasse verfügt und so weiter. Aber bei Darren Young überhaupt nicht. Deswegen war das komplett falsch, was man hier gemacht hat. Ich weiß nicht, was man damit bezwecken will, dass man die jetzt geturnt hat. Anscheinend will man Titus O'Neil wirklich groß aufbauen, groß pushen. Ja, und vor allem hat man das ja auch irgendwie schon vor einem Monat gemacht. Und dann macht man einen Monat später aus dem Nix so ein Match. Aber gut. Ja. Viertes Match des Abends. Der Shield gegen die Wyatt Family. Zum ersten Mal das Aufeinandertreffen der beiden wohl dominantesten Gruppierungen in der WWE. Die dominantesten Stables gegeneinander, die das letzte Jahr groß geprägt haben. Und die Wyatts gewannen nach 22 Minuten 37 Sekunden. Und boah, das war ein tolles Match. Das war richtig stark. Also da hat man gesehen, was Stable Wrestling so ausmacht, gerade wenn die Leute, die da im Ring sind, das wunderbar beherrschen. Und hier hat man wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war ein tolles Match. Absolut, also das ist wirklich ein Match, das kannst du dir als Mark angucken und ausmachen, das kannst du dir als Internet-Fan angucken und ausmachen oder als unser einer. Ich habe für uns noch keine Bezeichnung. Nennen wir uns mal K-Fabiana. K-Fabuarios. Da kannst du dreimal ausmarken. Ich meine, wer hätte denn Luke Harper zugetraut, dass der zwischen die Seile durch einen Suicide Dive, denke ich, kann man sagen, zeigen kann. Ja, ja. Ich hätte es ihm nicht zugetraut. Nun mag es Leute geben, die das Match gerne bei WrestleMania gesehen haben hätten, aber da möchte ich den Leuten noch sagen, nee, ist nicht. Wir haben Cena gegen Bray Wyatt und die Wyatt Family. Dort werden die weiter aufgebaut. Wir werden irgendwann Roman Reigns gegen wen auch immer haben. Wahrscheinlich bei WrestleMania könnte man ja ein Triple Threat Match machen. So eine Idee von meiner Seite. Und das Ganze dann mal auflösen. Von daher ist es vollkommen logisch und auch gut so gewesen, dass man das Match jetzt bei Elimination Chamber gemacht hat. Bei No Escape, Entschuldigung. Von daher ist hier auch, sollte es Leute geben, denen das nicht gepasst hat, dass es bei WrestleMania nicht stattfindet, die muss ich dann doch einer Lüge bezichtigen. Interessanter Fakt jetzt an dieser Stelle. Roman Reigns stand ja im Royal Rumble Matchfinale mit Batista. Leon, was denkst du? In welcher Rolle wird man Roman Reigns präsentieren bei WrestleMania? Wird es ein Six-Man-Tag-Team-Match geben? Wird es ein Triple-Threat-Match geben zwischen den Shield-Mitgliedern? Was passiert? Ich persönlich fände, wie gesagt, gerade die Triple-Threat-Match-Idee sehr spannend. Aber das kann ich ja hier auch mal on-air sagen, mich 2-3 Wochen vorm Royal Rumble entschieden habe, mir rein gar nichts mehr durchzulesen, um so für mich das Produkt auch, mag die Show für die, die sich vorher informieren, noch so schlecht sein, für mich ein bisschen in der Qualität, weil ich eben überrascht werde wieder ab und zu, ein bisschen anzuheben, was tatsächlich Wirkung zeigt, muss ich mal sagen, kann ich dann auch den meisten nur weiterempfehlen, wenn man das Produkt schlecht findet, einfach mal aufhören, die Scheiße zu lesen, dann wird das auch automatisch 2-3 Wertungspunkte besser. Von daher kann ich hier nur spekulieren. Ich hätte sehr gerne dieses Triple Threat Match, was dann wohl Roman Reigns gewinnen würde, weil man ihn ja auch zum Beispiel jetzt beim Rumble mit dem neuen Eliminations Record, den er vorher noch Kane gehalten hat, schon mal eine gute Basis aufgebaut hat. Mhm. Ambrose ist ja noch United States Champion, wobei das aktuell keine Rolle spielt, weil er den Titel sowieso nicht verteidigt. Der hat einen Titel? Ja, eben. Also das heißt, für ihn hätte man dann nach dem eventuellen Split bei vor während WrestleMania in einem eventuellen Triple Threat Match auch noch eine Basis, weil er danach halt mal wieder eine ernsthafte Story um den Titel haben könnte, eventuell gegen Rollins, wäre eine Möglichkeit. Ja, und Rollins, ja, eine Seite Ambrose, andere Seite wüsste ich jetzt nicht, aber Triple Threat wäre die Variante, die ich favorisieren würde, weil ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, gegen wen die Freunde jetzt in einem Six-Man-Tag bei WrestleMania antreten sollen. Von daher wäre ich dann tatsächlich für das Triple Threat Match. Das fünfte Match war das Divas. Diese Chivas USA, können wir auch noch ein bisschen drüber reden, MLS, Major League Soccer später. Divas Titelmatch als nächstes. AJ Lee, die Championess gegen Cameron. So, und das Match war ja bis Sonntag gar nicht offiziell angekündigt bei WWE.com. Allerdings auf der WWE Facebook-Seite. Weiß kein Mensch, warum das so war, warum das auf WWE.com nicht stand. Nur auf der Facebook-Seite, keine Ahnung, vielleicht wollte man sich irgendwie eine Option frei halten, das Match doch noch von der Karte zu streichen, falls man irgendein Match dann doch länger hat, als es eigentlich doch geplant war. Gut, und Cameron gewann das Match nach 3 Minuten 52. Leon, deine Highlights zu diesem Match? Ja, der Entrance von AJ Lee, denn mehr habe ich leider nicht gesehen. weil ich leider eingeschlafen bin. Gut, war, nächstes Match. Batista gegen Alberto Del Rio. Batista kam als erstes zum Ring. Del Rio spielte eine Verletzung vor, kam mit Krücke und so weiter zum Ring, weil Batista hat ihm hier eine Batista-Bomb verpasst durch das Kommentatorenpult der englischen Kollegen, diesmal bei Raw. Das Spanische gibt's ja da nicht mehr, sonst hätte man das womöglich in Erwägung gezogen. Aber nach der Batista-Bomb kam Alberto Del Rio bandagiert zum Ring, aber entledigte sich dann dessen und diesen ganzen Bandagen und so weiter und attackierte Batista mit der Krücke. Natürlich wieder, bevor die Ringglocke geläutet hatte. Das kennen wir ja schon, das Spiel vom Royal Rumble mit Brock Lesnar und Big Show. Du kannst deinen Gegner einfach vor der Ringglocke, also bevor die Ringglocke geschlagen wurde, mit Gegenständen attackieren, mit einem Stuhl, mit allem Möglichen, was du willst. Und der Rio nimmt eben jetzt mal eine Krücke. Ist eigentlich eine gute Taktik. Das nächste Mal, wenn ich mal in den Ring steige, werde ich davor, bevor die Ringglocke geläutet worden ist, einfach mal irgendeinen Gegenstand nehmen und ihn attackieren, mein Gegner. Ist ja auch letztlich egal. Übrigens, Batista hat gewonnen. Per Batista-Bomb. Leon, deine Meinung? Ja, die hält sich in Grenzen. Alberto Del Rio, bester Mann in dem Match zumindest. Ja, schlaue Taktik in der Tat. Leider voraussehbar, dass Batista gewinnt. Matchqualität war auch nicht so berauschend. Und das verringert doch die Vorfreude auf den Main Event, den voraussichtlichen Main Event von WrestleMania um einiges. Also Batista hat ja wirklich, der schnauft ja, das ist ja ein Konditionsvakuum. Der wandelt und stolziert da im Ring und hat gar keine Ausdauer mehr. Das ist erschreckend. Nach ja, fünf Minuten schon. Wie konnte der denn den UFC, den MMA-Fight gegen den komischen Dickboy hegen da gewinnen? Das frage ich mich so voll. Ja, das frage ich mich bis heute auch. Gerade aber das Match war so langsam. Ja, ja, das war auch, ich wollte gerade sagen, es war nicht so das Match, was auf die Kondition ging. Ja, also Batista wurde ausgebuht von der gesamten Halle. Zu Recht übrigens. Das wird am Montag auch passieren, kann ich jetzt schon garantieren. Wenn wir dann eben noch diesen Demonstrationsfaktor im Hinterkopf haben, dann kann das was Schönes werden, wenn sich die Leute dann umdrehen, wenn Batista rauskommt. Ja, Montagsdemonstration mal anders. Und der Main Event darf man natürlich nicht vergessen, das Elimination Chamber Match um den WWE World Heavyweight Titel. Randy Orton gegen John Cena, Sheamus, Daniel Bryan, Antonio Cesaro. Cesaro, Antonio gibt's ja auch nicht mehr, wenn's gesagt, Antonio klingt irgendwie, ja, das klingt nicht nach einem ernsthaften Main Event, da streichen wir das einfach mal, heißt es nur noch Cesaro. Und Christian war letzter Mann im Bunde, sein erstes Pay-Per-View-Match nach einer gefühlten Ewigkeit, direkt im Main Event und das allererste Achtungszeichen, der allererste Achtungserfolg, er konnte Sheamus raushauen. Mit einem Toby, mit einem Splash von der Chamber, von einer der Zellen. Ja, kann man an dieser Stelle mal honorieren. Christian hat Sheamus rausgeworfen, meine Damen und Herren. Daniel Bryan hat danach Christian rausgeworfen mit seinem Kick. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Auf jeden Fall ist das ein Finisher, sein Kick, sein Knee-Kick. Danach müssen wir jetzt mal ein bisschen philosophieren, wer ist danach rausgeworfen. Cena eliminiert Cesaro. Gut, Leon, machen wir weiter. Orton eliminiert John Cena. Oh, warte, kurzer Moment, Pause. Die White Family griff ja wieder ein, über Royal Rumble, wir hatten die Konstellation ja damals schon. Randy Orton gegen Cena, Cena hat Orton im STF und die White Family kommt da raus und attackiert John Cena, oder beziehungsweise hat ihn abgelenkt bei Royal Rumble und Randy Orton gewann dann das Match. Hier haben sie ihn direkt attackiert, standen dann in der Kammer, haben Cena attackiert, auch Daniel Bryan und Randy Orton pinnte danach John Cena. Danach hatten wir ein Traumfinale eigentlich, so ein bisschen das, was sich die Internetfans und wahrscheinlich auch einige smartmarkige Fans gewünscht hatten. Wir haben Daniel Bryan und Randy Orton. Also haben wir nochmal die Möglichkeit, dass Daniel Bryan vielleicht doch als Champion zu WrestleMania geht. Doch ab dem Moment, als Kane die White Family des Ringes verwiesen hatte, war mir klar, da wird was kommen, dass Randy Orton das Match letztlich gewinnt. Und genau so war es. Kane verpasst nämlich Daniel Bryan einen Schlag hinterrücks und Orton zeigt den RKO. Beim ersten RKO konnte sich Daniel Bryan übrigens noch befreien im Finale, beim zweiten nicht mehr. Und Orton ging damit als Champion zu WrestleMania. Und geht es auch aktuell noch. Batista gegen Randy Orton also im Main Event. Leon, wunderbare Euphorie, ne? Grenzenlose ja, Euphorie. Ich freue mich schon, das Match dann auf HD zu sehen, vom Klo aus. Gut. Kane, was wird der für eine Rolle haben? Was denkst du, Leon? Ja, ich denke mal, es läuft auf jeden Fall auf Triple H gegen Daniel Bryan hinaus. Kane könnte da ja als DOC, Director of, ach na, jetzt sage ich schon Director of Chaos, ich bin eigentlich bei TNA hier, Director of Operations. Obwohl das würde passen. Ja, schon, irgendwie. Also sagen wir Corporate Kane dann, das ist einfacher für alle. Wird sicherlich in dem Match eine Rolle spielen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, gegen wen er sonst antreten soll. Undertaker ist auch schon vergeben. Von daher. Ist ein netter Punkt, den du da ansprichst, denn der Undertaker kam ja oder kehrte zurück jetzt am letzten Montag. Der Sinn dieser Vertragsunterzeichnung war mir zwar nicht ganz so klar. Triple H hat irgendwie Backstage gesagt, ja, hier, Brock, du bist heute mal wieder da. Warum bist du eigentlich da? Paul Heyman, ja, Brock Lesnar sorgt für Zerstörung. Sagt Triple H, ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal einen Tisch auf und du kannst wieder mal eine Unterschrift unterzeichnen. Ja, toll. Dann hat sich Paul Heyman gesagt, dann, ja gut, jetzt müssen wir aber irgendwas draus machen. Brock Lesnar stand dann im Ring und da hat dann Paul Heyman gesagt, ja, Brock Lesnar ist der Stärkste, no? Ist ja noch keiner gekommen. Ne, der kam ja erst noch, ist ja noch keiner gekommen. Brock Lesnar ist super, Brock Lesnar ist wunderbar, Brock Lesnar ist eine Furie, Brock Lesnar ist das Monster, Brock Lesnar ist unberechenbar, Brock Lesnar steht für den Dominanzfaktor, Brock Lesnar ist alles auf dieser Welt. Dann kam der Undertaker heraus und es lag eine unglaubliche Spannung in der Luft, die jedoch nur von einem Fan in der ersten Reihe unterbrochen wurde, der mit seinem Handy Bilder gemacht hat, allerdings vergessen hat, den Blitz auszustellen, deswegen hatte man ein komisches Kreuz zwischen den beiden, was irgendwie in HD nicht so wunderbar rüberkam. Aber das war schon toll. Undertaker und Brock Lesnar mal zusammen im Ring zu sehen, gerade mal wieder dieser Stare-Down-Moment, diese Show, das war ein Seifenoper-Element, ein Soap-Opera-Element vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. Absolut. Ja, also das, so baut man Matches auf. Ja, wobei mir das immer lieber also, ist, wenn... von der Vertragsunterzeichnung, ne? Ja, geh mal raus, mach Güte. Mal was. Ja, mach mal was, da hätte ich auch eine Anekdote zu. Wir geben dir noch ein paar Unterlagen, mach mal was vorher. Und Brock Lesnar steh einfach rum und warte. Ja, mach mal was, das ist ein schönes Codewort, da kann ich mal bei Zeiten was zu erzählen. Du wirst Tränen lachen, wenn ich die Geschichte vielleicht noch im Laufe des Abends erzähle. Okay. Das Einzige, was mich jetzt an dieser Geschichte ein bisschen stört, ist halt die Tatsache, dass ich ja als Undertaker mag immer sag, warum sucht sich denn der Undertaker seinen Gegner selbst aus? Bei Triple H war das noch verständlich beim dritten Mal, weil er beim ersten Mal, wie sagt er so schön, I won the battle, you won the war. Offene Rechnung. Mhm. Die haben wir ja jetzt hier im Grunde nicht. Er hat sich ja, das war ja im Grunde nur eine Sache von Ehrgefühl, wenn man das Ganze jetzt mal mag. Ich sehe, dass er da war. Eine Sache von MMAfighting.com und YouTube. Und mit dem Interview vom Undertaker, wo Brock Lesnar vorbeiläuft, und Undertaker zu Brock Lesnar sagt, you wanna do it? Brock Lesnar ihn nur auch und nichts sagt, einfach weiterläuft. Und Undertaker dann einfach das Interview dann weiterführt mit Ariel Helwani. Heutzutage könnte Undertaker das nicht mehr machen, denn ich denke, das wäre das sichere Karriereende für ihn. Wanna do it? Von daher. Das ist halt auch genial, ne? Nochmal so ein Badass Undertaker, doch mit grauen Haaren im Ring. Und mit Harley und mit dem grauen Bart. Das wäre doch wunderbar. Ja. Obwohl, der Jokes, der wäre natürlich dann nicht so episch geworden. Aber eher gedacht, der Undertaker fällt durch den Tisch, ne? Wenn er einen Jokes zeigt. Aber ansonsten, cooler Moment. Ja, aber von daher, ich freue mich auf das Match, werde natürlich aus zwei Gründen mit Furcht vor dem Fernseher sitzen. Nämlich einmal, könnte der Undertaker verlieren? Und nein. Wird das, na, wir nehmen die Spannung raus. Und wird das des letzten Matches des Undertakers, denn, nein, das meine ich nicht. Ich meine, wird er danach nochmal wrestlen können, weil Brock Lesnar ist ja jetzt nicht gerade zimperlich. Das ist das, was mir Sorgen bereitet. Aber ich würde da, glaube ich, sogar sagen, wenn er gegen Ryback gekämpft hätte, der Take. Ja, dann wäre vorbei. Bei Brock Lesnar haben wir wenigstens noch eine kleine, minimale Chance, dass der Undertaker das Ding noch überlebt. Also wenn er dann das letzte Beating vor WrestleMania einsteckt, dann weiß man erst, wenn er dann bei WrestleMania noch antritt, weiß man erstens, er wird gewinnen und zweitens, dann wird das Match auch noch überstehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so unsinnige Storyline-Elemente haben, wie der Vertragsunterzeichnung, was eigentlich komplett atypisch ist für den Undertaker. Aber das ist wahrscheinlich auch der beste Weg, um ihn fernzuhalten. Ja, und das, was wir jetzt auch wissen, ist, wie schmerzhaft doch ein Kugelschreiber sein kann. Ja, eindeutig. Gut, ja. So, dass der nicht im UFC-Octagon zum Einsatz gekommen ist. Ja, ich meine, alle meine Kameraden müssen aufpassen. Ich schreibe in der Schule schon seit Jahren nur noch mit Kugelschreiber, also rest nicht, meine Freunde. Ja, siehst du mal, wenn der Undertaker einen Kuli dabei gehabt hätte, ne, gegen Lesnar bei dem Interview, dann wär's nicht nur bei dem Wanna Do It geblieben. Das kann man an der Stelle auch mal sagen. Gut, der Wrestling-Teil ist abgeschlossen. Vielleicht noch ein kurzes Fazit, Leon. Was sagst du? Elimination Chamber, toller Pay-Per-View, ne? So kurz vor WrestleMania, wunderbar. Machen wir weiter? Fand ich optimal, ja. Ja. Nee, wirklich jetzt. Das hört sich jetzt so... Ja, nein, ich wollte das Ganze nur noch ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Nee, ist natürlich Quatsch. War wirklich ein toller Pay-Per-View. Wir hatten auch wirklich hochkarätige Matches diesmal. Big und von mir gegen Darren Young. Ja. Gegen Jack Swagger war nicht schlecht. New Age Outlaws gegen die Usos war nicht schlecht. Titus O'Neil gegen Darren Young, so da la. Oder wie Titus O'Neil das damals für SmackDown ausgedrückt hat, zum Kotzen. The White Family gegen The Shield, grandios, wunderbar, sonderbar. Mir fällt übrigens auf, dass ich heute sehr auf wunderbar sage, kann es sein? Absolut. Ja, absolut. Cameron gegen AJ Lee, Match des Abends. Absolut. Absolut. Richtig. Batista gegen Alberto de Rio, ja, Durchschnittsmatch, was sollen wir dazu sagen? Das ist einheitsfrei vom allerfeinsten. Das Elimination Chamber Match im Main Event war auch ein schönes Match. Gerade Cesaro hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das war auch sogar noch sinnvoll gebuckt. Ja, gerade mit Christian, ne? Mit dem Splash. Ja. Immerhin konntest du dann einen Tag später Christian gegen Sheamus machen. Ist richtig, ja. Wo du dann nochmal einen Pro-Kick aus der Luft zeigen konntest. Da hättest du noch ein Superlativ bilden können, dass Christian auf die Zelle steigt und Sheamus dann im Flug aufsteht und ihm den Pro-Kick verpasst. Sich dabei das Kreuzband reißt. Oder das, und Christian ist erstmal wieder ein Jahr weg. Ja, und Sheamus ein halbes. Dann haben wir Fatal 4 Elimination Chamber nächstes Jahr. Wir haben ja nur noch Part-Time-Worker, die anderen sind verletzt. Was machen wir dann? Return der Undertaker. Ja, machen wir den bei der Chamber einfach mit rein. Wenn er das noch kann. Und Lesnar am besten noch mit rein und Ryback. Dann wird's ein unvergesslicher Abend. Und vielleicht noch das erkenne, die ein paar Side-Suplex, das ja bestimmt. Oh Mann, das kann ja wunderbar werden. Absolut. Und wieder wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das ist ich glaube, so können wir die Ausgabe auch nennen. Wunderbar. Ja, so ist sie ja, ne? Ja, wunderbar. So. Der Football-Teil steht an, Leon. Ja. Super Bowl. Wie viele Auflage war's? Lass mich kurz hier. Jetzt habe ich dich erwischt. Ja gut, ich weiß es nämlich nicht. Das 44. Wie viel? 44, oder? Ja doch, 44. 44? Gar nicht. 48. 48. Okay, ganz schön lang schon. Ja. 2 Jahre ist ja dann schon das 50. Jubiläum. Also ist der Super Bowl fast schon genauso lange aktiv wie der Kayfabe Podcast. Absolut. Absolut. Richtig. Und wird übrigens stattfinden in, lass mich nicht lügen, gleich kann ich dir das sagen, ja, wird geladen. Ja. Ja, mach ich im Kopf. Du musst es nur nochmal zurückholen. Ja, was meinst du denn, was geladen wird? Bestimmt ja, nicht eine genau, Santa Clara, Kalifornien. Okay. Okay. Kenne ich nicht. Das Stadion nennt sich Levi's Stadion. Okay, das doch, ist, kennt man. Ja, ist, glaube ich, sogar ein Fußballstadion, kann das sein? Das ist das Stadion des NFL-Teams San Francisco 49ers. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich in dem Zusammenhang mal gehört. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber den Ort habe ich noch nie gehört. Na, da werden die wohl spielen, ne? Hey, ja, aber nehmen wir einfach mal dieses kleine, beschauliche Städtchen zur Kenntnis. Gut, Leon, leg los, ich überlasse jetzt dir hier das Parkett. Ja, vielen Dank. Oder such dir es raus, als was du diesen Boden hier bezeichnen willst. Nennen wir es doch mal das Green. Denn wir haben es ja beim Football mit einem Rasen zu tun. Und ich denke, Lenny hat es ja eingangs erwähnt, wir gehen einfach mal jetzt davon aus, ich bin ja auch nicht bei Weitem noch nicht so weit, dass ich hier dir euch jeden Spielzug erklären kann. Von daher fangen wir erstmal mit den Grundsätzen, weil ich denke ganz einfach, dass in Sachen Football leider Gottes, denn das ist eine sehr, sehr hervorragende und spannende Sportart ist, dass da leider Lücken sind im deutschen Volk. Von daher ist es jetzt an mir und an Jan Stecker, die Lücken zu schließen. Und Lenny, du musst mir da jetzt ab und zu mal als Versuchsobjekt herhalten. Ich hoffe, dass es kein Ja, jetzt bin ich auch noch das Versuchskaninchen vom Institut Fresenius und dazu noch von Stiftung Warentest und von King Melis. Geil. Genau. Ja, es ist alles unter meiner Flagge hier. So. Patriots. Ja, das ist die beste Mannschaft, aber die war leider nicht im Super Bowl. So, fangen wir doch mal von vorne an. Das Ziel der Sportart Football, sie heißt nämlich nicht American Football, so heißt sie nur in Europa, weil wir hier den Fußball haben. Dort heißt der drüben Soccer, aber das zumindest sollte doch den meisten bekannt sein. So, wir haben halt... Und wunderbare Überleitungen übrigens für später, denn wir haben später noch einen kurzen Teil über die Major League Soccer. Genau. So, also das Hauptziel des Footballs ist es, mal abgesehen davon, das Spiel am Ende zu gewinnen, ist es, das Ei, nennen wir es mal das Ei, den Ball in die gegnerische Endzone zu tragen. Dafür kriegt man dann 7 Punkte. Das nennt man dann Touchdown, hat wohl sicherlich schon mal jeder gehört. Auch wenn er das vielleicht noch nicht mal mit dem Football an sich verbindet. Wenn man denn dann erfolgreich einen Touchdown geschafft hat, hat man danach noch die Möglichkeit, ein Field Goal zu schießen. Also man nennt es auch im Englischen Point After Touchdown, PAT. So, man hat immer den Spielzug. Man muss insgesamt 4 Spielzügen mindestens 10 Yards. Das sind vielleicht 8 Meter, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube so 7,5 oder irgendwas. Lag ich mit 8 Meter noch gar nicht mal so schlecht. Man muss mit 4 Spielzügen immer mindestens, also man muss, was heißt mindestens, man muss mindestens 10 Yards machen, dann kriegt man wieder ein neues First Down, also darf wieder von Anfang, von 1, von 0 quasi anfangen, auf der Stelle, wo der Ball gerade liegt, und wieder musst du 10 Yards machen. So zieht sich das dann durch, bis er dann irgendwann mal vor der gegnerischen Endzone bist, dann heißt das nicht mehr in 4 Versuchen 10 Yards machen und einen neuen First Down, sondern musst du dann in 4 Versuchen den Touchdown erzielen. Gelingt einer Mannschaft das nicht, dann ist es meistens so, dass sie dann beim 4. Versuch, wenn die Lage des Balls auf dem Feld nah an dem Gestänge, was ja auf dem Footballfeld steht, wo man dann eben die Field Goals kickt, ist es dann so, dass wenn die Lage nah genug ist, man es durchaus mal riskiert, das Field Goal zu schießen. Gelingt das, dann kriegt man 3 Punkte. Weil es ja kein Point-After-Touchdown ist, sondern ein normales Field-Goal. Und danach darf man wieder das Spiel eröffnen, indem man das Ganze macht mit dem Kick-Off. So wird das Spiel auch eröffnet. So läuft wie folgt ab. Dann stellt man sich den Football in so eine Behälterung. Dann läuft der Kicker. Das ist eine eigene Position. Der ist nur dafür da, um den Ball auch zu kicken. Der kickt dann auch die Field-Goals. Der kickt dann den Football in die gegnerische Hälfte und von da geht das Spiel dann los. Dann gibt's den Kick-Off-Return. Da wird dann geblockt, was das Zeug hält. Der Returner, das ist auch nochmal eine eigene Position, der rennt dann so weit wie er kann in die gegnerische Hälfte möglichst, wird dann irgendwo umgetackelt und dann geht das wieder von vorne los. Wieder First and Ten, also 10 Yards machen in 4 Versuchen. Die andere Möglichkeit ist eben, wenn man beim Fourth Down ist, also beim 4. Versuch und man nicht 10 Yards geschafft hat, die Position im Feld dazu noch eher mäßig ist und man dann ein Field Goal nicht riskieren möchte, dann macht man das wie folgt. Dann gibt es den Punt, das hat aber nichts mit dem Punt-Kick von Randy Orton zu tun. Der hat aber daher seinen Namen. Und zwar ist es dann so, dass der Punter, das ist nochmal was anderes, der muss aber dann im Endeffekt auch nur noch den Ball kicken. Das macht er aber mit einer anderen Technik. Der pantet dann den Football auch wieder in die gegnerische Hälfte, damit man eben kein Turnover riskiert, denn wenn man dann beim Fourth Down tatsächlich einen normalen Spielzug macht oder das Field Goal nicht kickt, dann ist es so, dass es einen Turnover gibt, also der Ballbesitz wechselt und dann von derselben Stelle, wo gerade noch das Field Goal gekickt wurde oder der Spielzug versucht wurde, das Spiel vom Gegner aufgebaut wird. Das sind eigentlich die wichtigsten Grundsätze des Footballs. Ich denke, die wichtigste Position, das heißt, ich denke, das ist so, die wichtigste Position ist hier natürlich neben den Organisatoren, sprich den ganzen Headcoaches, den Offensivkoordinatoren und den Defensivkoordinatoren, die hier viel strategisch die Spielzüge ansagen müssen an die Quarterbacks, sind eben die gerade benannten Quarterbacks, weil die einfach mitunter dann nochmal die ganzen Spielzüge an die komplette Mannschaft, die dann gerade auf dem Feld ist. Wenn der Quarterback auf dem Feld ist, ist er halt die Offensivabteilung, sprich die Blocker, die dann den Laufweg frei machen oder den Passweg frei machen, je nachdem, was man für ein Spielzug macht. Es gibt ja Passspielzüge und Laufspiele. Das sind ganz einfach die wichtigsten Leute, weil die quasi, man kann das vergleichen halbwegs mit einem Spielmacher, mit einem Kapitän im Fußball. Ich denke, jetzt ist jedem klar sowas. Das Quarterback-Dasein aufmacht und so ist es dann so das Phänomen, dass zum Beispiel in diesen ganzen, ja, nennen wir es mal Soap-Opers, Serien, die man so aus Amerika kennt, wenn es irgendwas mit Highschool zu tun hat, die Quarterbacks meistens mit den Cheerleadern zusammen sind, weil man halt in der Gesellschaft gut dasteht, aber das nur nebenbei, also. Genialer Fakt. Nee, ist ja wirklich so. Ja, ich denke, so viel zu den Grundsätzen des Footballs. Wenn ich jetzt dich als Stellvertreter der Zuhörerschaft frage, hast du denn jetzt daraus was gelernt? Dann sagst du natürlich. Natürlich. Ja. Warte, absolut. Jawohl, wunderbar. Wunderbar. Ja, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen mehr erzählen, aber machen wir das doch nicht zu kompliziert. Es gibt dann halt noch die verschiedensten Positionen. Wie gesagt, es gibt zwei Abteilungen. Einmal die Offensivabteilung, die spielt dann gegen die Defensivabteilung der anderen Mannschaft. Je nach wechselndem Ballbesitz wechselt dann auch die Abteilung. Also es ist nicht so wie beim Fußball, dass da nur 11 Leute stehen. Der Kader darf dann insgesamt 60 Leute umfassen, weil es Football ist halt eine sehr intensive Sportart, wo es im Spiel auch in der Regel mal zu so ein, zwei Verletzungen kommen kann. Und das auch in der Regel immer so ist. Bei Gehirnerschütterung ist man da übrigens sehr vorsichtig. Besteht dann ein Verdacht auf Gehirnerschütterung, dann darf der Spieler, der diesen Verdacht hat, auch in dem Spiel nicht mehr zurückkehren, weil man da halt aus verschiedensten Sachen, zum Beispiel auch Chris Benoit wäre da jetzt so ein Präzedenzfall, Vergleichsfall, weil man da eben aufgrund dieser Geschehnisse doch ziemlich vorsichtig ist, und das ist auch völlig richtig so. So, dann gibt's halt eben die Running Backs zum Beispiel, um jetzt nochmal so zwei ebenfalls wichtige Positionen im Laufspiel und Passspiel dann zu erläutern, bevor ich dann zum Super Bowl komme. Gibt's dann einmal die Running Backs, die sind dann dafür zuständig, das Laufspiel zu machen, also mit dem Ball dann, da wird der Ball übergeben an der Line of Scrimmage, das ist der Punkt, wo der Ball beim letzten Spiel zum Boden gekommen ist. Da wird der Ball zu einem Running Back übergeben und der versucht dann, so viele Yards wie möglich zu errennen. Dann gibt's noch, wenn man es auf Passspiel setzt, dann gerade in den Spielzug, sind dort wichtig die Wide Receivers. Das sind dann die Leute, die sich eine möglichst gute Position im Feld erlaufen, je nachdem, ob man kurze Pässe spielt, mittlere oder lange Pässe, die dann vom Quarterback den Ball zugeworfen bekommen, den dann nach Möglichkeit fangen, daher auch Receiver. Und dann geht's von da weiter, je nachdem, ob der Pass gut kommt und die Position gut erlaufen wurde. Es gibt ja auch schöne Pässe in den Lauf, auch beim Football. Können die Wide Receiver dann noch durchziehen und eventuell dann auch mal kurz zum Touchdown laufen. Das soll auch schon mal vorgekommen sein. Habe ich auch schon des Öfteren mal gesehen in meiner kurzen Zeit, in der ich zu dieser Sportart gefunden habe. Natürlich sollte man nicht vergessen, dass es sowohl in der Defensive als auch in der Offensive Blocker gibt. In der Offensive sind die nochmal wichtiger als in der Defensive. Die blocken halt die Defensivleute ab, damit eben die Wide Receiver sich eine gute Position erlaufen können. Oder aber der Running Back, sagen wir mal, ein bisschen Luft bekommt, um dann schon mal ein paar Yards zu erlaufen und nicht vor der Line of Scrimmage schon zu Boden gebracht wird und dann eben man keine Yards gewinnt, sondern man Yards verliert. Dort gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass dann schlecht geblockt wird und der Quarterback gerade einen Pass werfen will, dann aber schon zu Boden gebracht wird. Also dann verliert man in der Regel so um die 8 Yards. Wenn das der Fall ist, dann spricht man von einem Sack. So viel jetzt zu den wichtigen Grundsätzen des Footballs. Da gibt's natürlich noch eine Menge, aber da könnte man ja mich fragen, wenn man das unbedingt wissen will oder sich selbst informieren. Ich denke, das reicht fürs Erste. Also mit diesem Wissen ist es tatsächlich so, dass man dann gut sich so ein Footballspiel angucken kann, sei es jetzt der Super Bowl oder einfach nur ein Regular Season Game. Da wird man schon das Wichtigste verstehen. Und das, was dann auch noch des Öfteren so vorkommt, wird man dann, wenn man sich das tatsächlich mit einem gewissen Enthusiasmus anguckt, wird man das auch früher oder später ganz einfach lernen. So viel dann zu den Regeln und Geschehnissen beim Football, würde ich sagen. Steigen wir ein in den Super Bowl. Hier trafen aufeinander, das klang vorher dann schon wieder sehr, sehr interessant. nämlich die beste Offensive der Regular Season, das waren die Denver Broncos, die zum Beispiel über 600 Punkte, also jetzt nicht wie im Fußball 3 Punkte pro Sieg, sondern im Sinne von Touchdowns und Field Goals erzielt haben, nämlich 606. Die haben einen neuen Touchdown-Rekord aufgestellt mit 76 Touchdowns und das alles hatten sie vor allem zu verdanken dem auch dann besten Spieler der Regular Season 2013, nämlich Peyton Manning, Quarterback der Broncos, der wurde zum MVP gewählt. Dem hatten sie all diese Rekorde, sagen wir mal, Rekorde in der Saison 2013 zu verdanken. Und auf der anderen Seite standen die Seattle Seahawks, die vor allem durch ihre hervorragende Defensive in den Super Bowl gelangt sind. Und dazu dann noch zum Beispiel am Richard Sherman oder der Quarterback Russell Wilson, der auch immerhin 26 Touchdowns erzielt hat, was jetzt an die 76 der Broncos nicht herankommt, trotz alledem aber auch noch eine starke und stolze Zahl ist. Die Seahawks haben dann aber lieber ihre Touchdowns vor allem über den Running Back, jetzt weiß ich ja, was ein Running Back ist, Marshawn Lynch erzielt, wirklich ein Tier, wenn man den dahin stellt vor die Line of Scrimmage, der macht eigentlich immer ein paar Yards gut, hatte auch im Super Bowl gut hinbekommen, also hieß es hier, starke Offensive Denver Broncos gegen starke Defensive Seattle Seahawks. Nun sagt man immer in der Regel beim Football so, dass die Offensive Spiele gewinnt, aber die Defensive gewinnt die Titel. Ja, und wie es dann sich herausstellte, sollte dieser Spruch bei diesem Super Bowl richtig sein, denn es war so, dass die Seattle Seahawks mit 43 zu 8, ich habe mich nicht versprochen, gegen die Denver Broncos gewinnen sollten. Das Spiel war leider dann mitunter spätestens ab dem dritten Quarter, es wird in 4 Quartern gespielt, 15 Minuten, 2 Halbzeiten, also war das so, dass das Spiel irgendwann einfach schon entschieden war. Es ist halt einfach so und dann auch an Spannung verloren hatte, einfach tot langweilig war, weil die Broncos leider einen richtig, richtig beschissenen Tag, sagen wir so wie es ist, erwischt hatten, nichts auf die Reihe gekriegt haben. Das ging schon beim ersten Spielzug los. Die Broncos haben den Münzwurf für sich entschieden und dann sich entschieden, das Spiel zu eröffnen. Also quasi, wie ich sagte, es wird mit dem Kickoff eröffnet. Heißt dann, dass der Kicker der Seahawks zum Returner der Broncos den Ball kickt und er dann das Spiel eröffnet. Und dann ging das schon mit dem ersten Spielzug los, wo Peyton Manning einen Fehlpass warf über den Kopf von den Mitspielern. Moreno war das. Und der dann den Ball fallen ließ, also Fumble nennt man das, wenn er den Ball fallen lässt und der dann noch im Spiel ist. Dann hat er den Ball wieder hochgenommen, wurde dann in der eigenen Endzone getackelt und wenn einer in der eigenen Endzone getackelt wird, bedeutet das, dass das gegnerische Team 2 Punkte erhält, so auch hier, und dann aber gleichzeitig noch den Ball Besitz bekommt. Dann musste dann halt der Kicker der Broncos seine Arbeit verrichten und dann hatten die Seahawks auch überhaupt keine Probleme, weil auch die Defensive der Broncos ganz einfach zum einen gut aufgelegten Russell Wilson, das war der Quarterback der Seahawks und eben den gerade schon mal von mir angesprochenen Running Back Marshawn Lynch, irgendwann nicht mehr gewachsen waren, war es dann nicht allzu schwierig für die Seahawks dort den einen oder anderen Touchdown zu erzielen. So war es dann so, dass nach den ersten beiden Quartern, also nach der ersten Halbzeit, wir einen Spielstand hatten von 22-0. Also ein Blowout drohte. Blowout ist, nennt man eine Niederlage zu 0. Und das ist etwas, was im Super Bowl ein Novum gewesen wäre. Also wurde dann zumindest die Broncos, wenn sie denn schon mehr oder weniger aussichtslos hinten lagen, wobei das im Super Bowl so eine Sache ist, beim Stande von 24-0. Zur Halbzeit kann man das Spiel auch nochmal gut drehen, ist den Leuten aber leider nicht gelungen. Aber sie wurden zumindest an ihrer Ehre insofern gepackt, als dass sie nicht als schlechtestes unterlegenes Team der Super Bowl Geschichte herausgehen wollten und dann immerhin nochmal 8 Punkte erzielt hatten. Im Vorhinein hatte man sich von dem Spiel aber allerdings viel mehr Spannung und noch viel mehr Spektakuläres erhofft. Und dann hatte man gedacht, dass die Broncos vielleicht in die zweite Halbzeit nochmal mit ein bisschen mehr Elan starten und dann ging das genauso los, wie es eigentlich nicht hätte losgehen dürfen. Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Broncos die erste Halbzeit eröffnet hatten. Also sprich, die zweite Halbzeit wird dann natürlich von den anderen, von den Seahawks in diesem Fall eröffnet. Das heißt, der Kicker, der Broncos kickt zum Returner der Seahawks und was passiert? Genau, der Worst Case, der in dem Fall hätte nicht passieren dürfen. Der Kickoff-Return-Touchdown, der ist nämlich beim Return komplett übers Feld gerannt und hat den Touchdown erzielt. Und spätestens da war dann die Vorentscheidung getroffen. Dann ging da nicht mehr viel. Da war das Spiel entschieden. Da stand der Super Bowl-Gewinner fest. Das waren die Seattle Seahawks. Also hast du da, Lenny, leider den falschen Super Bowl ausgesucht für deinen Einstieg in diese wundervolle Sportart. Denn ich glaube, auch du hast das nicht als sonderlich spannend empfunden, oder? Ja, ja, das ist richtig. Ich hatte mir da durchaus ein bisschen mehr erhofft. Gerade weil ich total verwundert war, weil ich hab vom Football ja eigentlich immer davon gehört, dass da viele Touchdowns und so fallen. Und plötzlich steht's da mit diesem Blow-up, ne, wie du es gesagt hast, steht's dann ja dann 22-0. Da habe ich mir auch gedacht, meine Fresse, was ist denn hier los? Das war schon komisch, ja. Ist richtig. Ja. Und so kam es dann eben, dass sie dann nochmal ein Field Goal erst gekickt hatten, bei 3 Punkten standen und dann eine Field Goal, das kommt da gar nicht hin. Irgendwie sind sie auf die 8 Punkte gekommen. Frag mich nicht wie. Also ein Touchdown hatten sie. Ach genau, ja klar. Touchdown haben sie gemacht und dann gibt es eben, ich hatte gerade gesprochen vom Point After Touchdown, also dem Field Goal, was dann 1 Punkt bringt. In knappen Situationen kurz vor Ende des Spiels, wenn man hinten liegt, hat man die Möglichkeit, auf das Field Goal zu verzichten und dann die sogenannte Two-Point Conversion zu versuchen, also dass man dann mit dem Lauf oder Passspiel nochmal in die Endzone kommt. Das ist den Broncos hier gelungen, haben dann also anstatt 1 Punkt durch einen Point-After-Touchdown Field Goal, sondern mit der Two-Point-Conversion halt 2 Punkte gemacht. So kamen die auf ihre 8 Punkte. Danach haben sie aber leider keinen weiteren Touchdown mehr erzielen können. Stattdessen haben das doch lieber nochmal die Seahawks gemacht im 4. Quarter und dann ging es eben 43-8 aus. Dann war es vorbei. Und was beim Super Bowl auch immer noch ganz schön ist, weil das halt so ein riesen Medienspektakel ist, man kennt das. Wir haben die Playoffs in der NBA, in der NHL, in der MLB, also Major League Baseball und ja, natürlich auch in der MLS. wo das ja Spieleserien sind. Bei der NBA und bei der NHL sind es Best of 7, also wer zuerst 4 Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Das ist aber beim Football nicht der Fall. Hier ist es zu vergleichen mit dem K.O.-Modus im DFB-Pokal oder ja in der Champions League nicht, denn da gibt es dann noch die Möglichkeit des Rückspiels. Hier ist es alles oder nichts, auch schon durch die Playoffs durch. Wenn du das Spiel verlierst, bist du raus. Und das ist eben das, was den Super Bowl so einzigartig und auch so wichtig für die USA macht. Da sind die Zuschauerzahlen immer riesenmäßig hoch. Da werden Werbespots extra für den Super Bowl produziert. Die debütieren dann auch immer zwischen den Pausen. Wenn man sich das mal anguckt, live ein Footballspiel, nicht zwanghaft den Super Bowl über einen Stream und dann im US-Fernsehen landet, dann sieht man das, dass die sehr, sehr viel Werbung zeigen. Das sieht man ja auch, wenn man Raw Live guckt, dass dann immer in den Matches 2-minütige Pausen nur eingemacht werden für Werbung. Das ist nicht nur bei Raw so, meine Lieben. Das ist generell so im US-Fernsehen. Die haben da einfach andere Maßstäbe als wir. Aber da gewöhnt man sich auch irgendwann dran. Und dann gibt's halt eben diese vielen, vielen Werbespots, die eben extra für den Super Bowl produziert werden, weil das halt eigentlich jeder in den USA guckt. Ich gucke gerade, ob ich hier eine Zahl finde. Ja, 111,5 Millionen Zuschauer in den USA haben sich den Super Bowl angeguckt und haben damit einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, 111,5 Millionen, dann kann man doch schon verstehen, dass man da neue Werbespots produziert. Dann gibt's ja auch noch die Halftime Show. Diesmal war das Bruno Mars. Fand ich jetzt nicht so berauschend, aber. Ja, ging mir ähnlich. Auch die Red Hot Chili Peppers waren irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Die haben sogar Half-Playback gespielt, wie sie nachher herausgestellt hatte. Hast du das mitgekriegt? Ja, jo. Gut, ich nicht. Aber ich habe auch nur im Radio gehört, ehrlich gesagt. So gut. Ja, und bevor ich dann jetzt den Super Bowl hier abschließe, weil es ja diesmal leider echt nicht viel zu sagen gibt, weil das Spiel viel zu einseitig war, wie ich dann im Nachhinein gesehen hatte, gab es einen Werbespot, ich hatte ja gerade die Werbespots thematisiert, das nicht ohne Grund, nämlich gab es einen Werbespot von einem Elektromarkt in den USA, ich glaube es war Radio Shack, ja, Radio Shack war's, in dem Stars aus den 80ern den Laden stürmten und ihre Sachen zurückhaben wollten. Das Ganze dann dazu dienen sollte, um eine neue Struktur im Radio Shack aufzumachen. Ob das geklappt hat, weiß ich nicht, aber wird schon hingehauen haben. Ich untersuche das Ganze mal ganz, ganz schnell. Genau, mach das mal. Und den Werbespot, den kann ich jedem nur ans Herz legen, denn unter diesen ganzen vielen Stars der 80er Jahre war Wrestling-Ikone Hulk Hogan. Und das ist auch der Grund, warum ich... Und, ganz ehrlich, es war nicht nur Hulk Hogan darunter, sondern auch Sergeant Slaughter. Echt? Ja. Na, schau mal an. So viel dazu. Ja, und das war's jetzt von mir, vom Football und vom Super Bowl. Ich gebe zurück an Lenny. Ich bin gerade dabei, nochmal ein paar Infos über diesen Werbespot zu suchen. Aber was mir auffällt, Football ist, wenn du da wirklich nicht drin bist in der ganzen Sache, wirklich ein extrem komplexes Ding. Also die Strategie und alles, wie man Punkte erzielen kann, das geht ja mal noch. Aber die gesamten Positionen und alles, die gesamten Spielzüge und alles, das ist ja unheimlich komplex. Und Leo, du bist ja da erst seit knapp 2 Monaten dabei, das tut da jetzt schon so, also Hut ab, muss ich jetzt mal an dieser Stelle so sagen. Ich bin gerade noch auf der Suche. Ja, aber es ist tatsächlich so. Wenn man sich einzelne Spiele anguckt, ich habe mir dann, wie gesagt, ab dem, um es zu vereinfachen, ab dem Viertelfinale, Last Eight, hier spricht man dann von Divisional Playoffs, weil es ja halt die verschiedenen Divisions gibt, wie auch in der MLS, da hat der Lenny dann Ahnung von, wenn wir vielleicht dazu kommen, habe ich mir dann tatsächlich jedes Spiel angeguckt, waren zwar nur 4, glaube ich, aber da findet man sich sehr schnell rein. Und nun habe ich mir auch auf der PS4 das Spiel Madden NFL 25 gekauft, so dass ich natürlich immer schneller und immer besser mich da reinfinde. Also, ich habe jetzt nochmal geguckt, Radio Shack hat tatsächlich seit diesem Werbespot auch direkt ein neues Logo bekommen. Also ein komplett neuer Anstrich, ein Generalanstrich, so kann man das glaube ich auf den Punkt bringen. Also mit Hulk Hogan und Sergeant Slaughter im Gepäck sein ganzes Produkt umzurüsten, ist da auch eine geniale Idee. So, Radio Shack machen wir wieder zu. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, bei US-Sport und so weiter, würde ich jetzt direkt vorschlagen, machen wir mit der Major League Soccer weiter. Die Saison in der Major League Soccer startet nämlich nächste Woche. Und die großen Favoriten diesmal in der Regular Season sind natürlich, wie könnte es anders sein, die New York Red Bulls. Gerade nach dem Erfolg, und jetzt können wir direkt auch mal eine Überleitung machen zur Europa League, die der FC Salzburg nach europäischen Regeln natürlich eigentlich der Verein Red Bull Salzburg gewann nämlich 6-1 gegen Ajax Amsterdam. Und Ajax Amsterdam ist ja bei aller Liebe kein unbeschriebenes Blatt. In Europa eigentlich eine der großen Mannschaften, so kann man das glaube ich auf den Punkt bringen. Und dass Ajax dann eben 1-6 verliert gegen Red Bull Salzburg, hatte ich so in dieser Form nicht erwartet. Also mit Jonathan Soriano, dem Spanier, mit Alan, mit Kone, dem Senegalesen, hat Red Bull Salzburg natürlich ein ganz, ganz gutes Aufgebot. Die zeigten auch schon im Hinspiel in Amsterdam, in der Amsterdam Arena, beim 3-0-Sieg der Bullen eine richtig starke Leistung. Dort dann das gleiche auch nochmal zu wiederholen, nochmal 3-0 in Führung zu gehen im Rückspiel in Salzburg. Das ist dann wirklich schon eine starke Leistung und das zeigt auch gleichzeitig die Kontinuität, mit der Red Bull Salzburg aktuell auch international zu Werke geht. Entschuldigung, das hatte ich so nie auch nur zu träumen gewagt, dass Red Bull Salzburg irgendwie mal Ajax Amsterdam 6-1 wegfegt. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, seitdem Mateschitz da mit Red Bull bei Leipzig eingestiegen ist, dass er jetzt eher sein Hauptaugenmerk komplett auf die deutsche Bundesliga setzt, also in die deutsche erste Bundesliga zu kommen. Doch das ausgerechnet jetzt in dem Moment, wo er gar nicht mehr so die großen Stars kauft bei Red Bull Salzburg, dass jetzt der Durchbruch gelingt mit einer Mannschaft, die vielleicht etwas mehr eingespielt ist, mit Soriano, mit Alan, die kennen sich ja mittlerweile alle, dass die jetzt ins Achtelfinale kommen und jetzt gegen den FC Basel spielen, das spricht dann doch schon für Red Bull Salzburg und gleichzeitig aber auch ein bisschen gegen die Strategie von Dietmar Mateschitz, weil sich eben das System letztendlich des Fußballs durchgesetzt hat und eben nicht des Geldes, weil es braucht dann eben doch immer ein bisschen Zeit, sich einzuspielen. Man sieht es an Manchester City, Gruppenphase, 2x ausgeschieden, dreimal, glaube ich sogar. Und jetzt mal ins Achtelfinale gekommen, wenigstens mal einen weiteren Schritt. Aber auch nur, weil man das Grundgerüst, dieses Konstrukt, was man eigentlich ja letzte Saison schon hatte, nicht so groß verändert hat. Höchstens Fernandinho gekauft und ins zentrale Mittelfeld gesetzt. Aber da merkt man direkt, dass Manchester City direkt auch viel konsequenter und resoluter zu Werke geht auf dem Platz und auch viel dominanter auftritt. Das braucht einfach immer nur ein bisschen Zeit. Die Aufstellung muss natürlich auch ein bisschen Routine mitbringen. Aber was ganz wichtig ist, du brauchst eine Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Und die hat mir bei Manchester City immer so ein bisschen gefehlt. Talente waren nicht da, sind einfach nur zusammengekaufte Stars. Und mittlerweile hat sich das Blatt ein bisschen gedreht. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht, denn Manchester City hat nämlich im Achtelfinale der UEFA Champions League gegen den FC Barcelona 0-2 verloren. Tore erzielten Lionel Messi per Foul-Elfmeter. Martin De Michelis, der Ex-Münchner, hatte Lionel Messi kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gefoult. Das müsste ungefähr so 54. Minute gewesen sein. Ein paar strittige Szenen gab es natürlich auch, denn De Michelis hatte Messi angeblich vor dem Strafraum noch gefoult. Ich hatte mir das Ganze in der Wiederholung ziemlich oft angeguckt und bin letztendlich aber doch zu dem Entschluss gekommen, dass das doch im Strafraum war. Das war an der Strafraumgrenze. Und wenn das direkt an der Strafraumgrenze ist, sagt man ja, dass es dann auch im 16er ist. Also eigentlich ein berechtigter Elfmeter. Messi machte das 1-0. Schöne heile Welt in Manchester, weil Barcelona führt natürlich. Also für die Katalanen in diesem Falle. Doch Messi hatte gar kein gutes Spiel gemacht. Messi kam nicht richtig durch. Manchester City stellte sich von der ersten bis ungefähr zur 45. Minute hinten rein und ließ Barcelona einfach nur kommen. Das Ganze artete dann sogar so aus, dass Xavi irgendwann mal in der 35. Minute versuchte, mit dem Distanzschuss ein bisschen Struktur in den Laden zu bringen. Ein Distanzschuss, den Joe Hart aber parieren konnte, wenn auch ein bisschen unsicher, aber Joe Hart konnte ihn parieren. Dann eben das 1-0, das angesprochene 1-0 nach dem Starten die zweite Hälfte. Aber Manchester City war jetzt eben nicht die Mannschaft, die in dieser Situation aufgibt. Ganz und gar nicht. Denn Manchester City machte weiter, behielt die spielerische Linie bei und hatte direkt riesengroße Chancen. David Silva hat eine Riesenchance per Dropkick gegen Victor Valdes. Victor Valdes konnte den Ball allerdings parieren. Dani Alves machte eine gute Figur auf der rechten Verteidigerposition, denn über seine Seite ging gar nichts seitens Manchester City. Und auch in der Offensive machte Dani Alves eine richtig gute Figur. Durch schnelles Doppelpassspiel kam er zu zwei Riesenchancen und eine dieser beiden Chancen konnte er nach Doppelpassspiel mit Neymar dann auch direkt zum 2-0 ummünzen. Also Endstand 2-0 für den FC Barcelona. Letztlich ist es verdient, absolut verdient, denn es hätte sogar 3-0 stehen können. Es gab ein Abseitstor, was eigentlich gar kein Abseitstor gewesen ist durch Gerard Piqué. Also eigentlich ein ganz, ganz klarer Sieg von Barcelona, der aber so in der Form, möglicherweise ohne die rote Karte von Martin De Michelis, nicht zustande gekommen wäre. Gut, kommen wir wieder zurück zur Major League Soccer. Jetzt haben wir Red Bull Salzburg in der Europa League behandelt, jetzt haben wir Manchester City behandelt und natürlich gehen die New York Red Bulls als einer der größten Favoriten in die neue MLS-Saison mit einem Budget von, also was Spielergelder angeht, von knapp 21 Millionen Euro, glaube ich, so sieht es aktuell aus bei den Red Bull, bei den New York Red Bulls natürlich. Die herausragenden Spieler bei den New York Red Bulls sind selbstverständlich Thierry Henry, den jeder europäische Fußballfan erkennen sollte, von seiner Zeit beim FC Arsenal, öfters Torschützenkönig, sogar, glaube ich, der Champions League geworden, in der Premier League natürlich selbstverständlich durch die guten Leistungen. Und ebenso ein guter Leistungsträger bei den New York Red Bulls, den sollte man auch noch kennen, nämlich Tim Cahill, hat bei der WM 2010 unter anderem gegen Deutschland, nur um das mal ganz, ganz kurz ins Gedächtnis zu rufen, eine rote Karte gekriegt nach einem Foul gegen Bastian Schweinsteiger, musste dann das Spiel gegen Ghana auf der Bank verbringen, aber dann gegen Serbien machte er sogar ein Kopfballtor. Und das ist nämlich genauso ein großes Wunder. Bereits in seiner Zeit beim FC Everton glänzte Tim Cahill andauernd durch seine unglaubliche Kopfballstärke. Der Mann ist, lasst mich jetzt nicht lügen, knapp 1,80 Meter groß und ist ein Kopfballungeheuer vom Herrn. Also Wayne Rooney ist ja jetzt auch nur ein klein wenig größer, glaube ich, so 1,85, ein bisschen größer als 1,85. Ist aber auch ein guter Kopfballspieler. Aber Tim Cahill toppt die ganze Linie nochmal. Der ist nochmal kleiner und macht das Ganze da dann nochmal etwas exotischer und interessanter. Tim Cahill geht übrigens jetzt auch als Kapitän für die Australier bei der WM 2014 an den Start. heißt, möglicherweise erleben wir nochmal das große Comeback der Socceroos mit einem Achtelfinaleinzug. Wer weiß, wie bei der WM 2006, da war es aus gegen Italien, dann erst in der 90. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Francesco Totti besiegelt. Bei der WM 2010 war nach der Gruppenphase bereits Schluss, da Ghana den Weg dann doch schaffte ins Achtelfinale. Doch wer weiß, ich weiß gar nicht, wie die Gruppe aussieht. Leon, weißt du, wie, welcher Gruppe Australien ist bei der WM? Nee. Weiß es auch nicht so genau. Aber ich denke doch, dass Australien eine realistische Chance hat, ins Achtelfinale zu kommen. In der Todesgruppe sind sie ja nicht. Und deswegen hat Australien, denke ich, doch schon eine gute Chance, ins Achtelfinale zu kommen. Nächster Favorit in der MLS, natürlich LA Galaxy, Los Angeles Galaxy, der MLS-Cup-Sieger des Jahres 2012. Damals gewonnen gegen, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, gegen Houston, glaube ich. Gegen Houston hatten sie damals gewonnen, 3-1. Waren erst in Rückstand geraten, konnten dann allerdings das Ganze noch drehen und gewannen am Ende 3-1 durch Tore von Robbie Keane und Landon Donovan. Donovan machte zwei Tore und Keane machte ein Tor. Es waren, glaube ich, auch zwei Elfmeter-Tore damals und dazu noch zwei Abseits-Tore. Also da ging schon ganz schön was ab, war am Ende aber trotzdem nur ein 3-1 für die LA Galaxy Stars. Und im Jahr 2011 konnten sie ebenso den MLS Cup gewinnen durch ein 1-0 im Finale. Damals natürlich noch mit David Beckham, Landon Donovan, Robbie Keane. Und ein paar Stars sind auch heute noch da. Landon Donovan und Robbie Keane sind nämlich heute noch da. Robbie Keane sollte man auch noch aus seiner Zeit als irischer Nationalkapitän kennen. Ich glaube, er hat damals auch für Manchester United gespielt. Ich verwechsel das allerdings immer mal gerne mit Roy Keane, aber ich glaube, Robbie Keane hat auch bei Manchester United gespielt. Landon Donovan, ja, kurzes Intermezzo gehabt mit Jürgen Klinsmann beim FC Bayern München in der Saison 2008-2009. Und zwischendurch auch mal immer wieder, glaube ich, in der Premier League unterwegs gewesen. Landon Donovan auf jeden Fall kein unbekannter Begriff im internationalen Fußball. Und LA Galaxy natürlich auch deswegen ein ganz, ganz großer Favorit, weil sie eine unglaubliche Fanbase haben. Ich glaube, Los Angeles Galaxy hat die meisten Likes bei Facebook. Leon, kannst du das mal ganz, ganz kurz überprüfen? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Blödes erzähle. Wait a minute. Vergleiche einfach mal New York Red Bulls mit LA Galaxy. Galaxy steht bei 764.000, hat mehr wie die eigene Liga. Gut, das sagt vieles aus. Und die Red Bulls... 405.000. Gut, also ich glaube, damit können wir das schon mal belegen. Die LA Galaxy Stars haben da die meisten Likes, was natürlich aber auch daran liegt, weil sie damals diese Medienikone, diesen Medienmogul auf Unterschlipper, Unterwäsche haben mit David Beckham, der da schön für Bruno Banani Werbung nebenbei gemacht hat und dazwischen halt mal bei MLS. In der MLS auf dem Platz stand. Genau, ich will immer sagen, beim US-Sport, dass er im Ring stand. Was weiß ich. Natürlich ist das aber nicht so. Natürlich in der MLS. Dann haben wir die Seattle Sounders, die darf man auch nicht vergessen. Mit Clint Dempsey und Oberfemi Martins. Sollte man auch noch kennen. Oberfemi Martins aus seiner Wolfsburger Zeit, der Nigerianer. Und Clint Dempsey, der US-amerikanische Nationalspieler, war jetzt bei Fulham. Erst heute übrigens zurückgekehrt. Am 28.02. in die MLS. Ähnlich wie ein weiterer Mann, der aber auch von einem der größten Teams in der MLS umgeben ist. Wenn nicht sogar von dem größten. Und deswegen habe ich sie auch als letztes genannt. Und danach kommen noch ein paar Außenseiter. Nämlich Toronto. Toronto FC. Sie hatten jetzt in der Pause mehrere gute Spieler verpflichtet. Also fangen wir mal ganz, ganz kurz mit etwas kleineren Kandidaten an. Mit Twain de Rosario, dem kanadischen Rekordtorschützen, also in der Nationalmannschaft der Kanadier, ist er Rekordtorschütze von DC United zu Toronto gewechselt. Dann haben wir Gilberto von SC Internacional zum FC Toronto gewechselt. Und jetzt kommen allerdings schon ein paar Hochkaräter, denn wir haben Michael Bradley, ehemals Borussia Mönchengladbach, ebenso beim AS Rom unterwegs gewesen. Das war der erste große Transfer zu Toronto. Ich glaube auch 7 Millionen. Jermaine Defoe, der fünftbeste Torschütze in der Vereinsgeschichte von Tottenham, und mittlerweile sogar immer noch auf Platz 4 der Europa League Torschützenliste, denn er hat 7 Treffer erzielt in 6 Spielen für Tottenham, war also zwischendurch sogar mal auf Platz 2 und das ist natürlich ein Paukenschlag, dass er jetzt zu Toronto wechselt, weil er ja immer noch der beste Torschütze ist von Tottenham aktuell und er wechselt für 6 Millionen zu Toronto und der letzte Transfer, eine Leihgabe von den Queen's Park Rangers. Julio César, brasilianischer Nationalkeeper. Ja, es ist immer noch, auch wenn er zwischendurch mal in der zweiten Liga gespielt hat für QPR. Und er ist als Leihgabe zu Toronto gewechselt. Das heißt, wir haben da wirklich eine sehr, sehr hochkarätige Auswahl mit Toronto, mit den Seattle Sounders, mit den New York Red Bulls und mit LA Galaxy, mit Los Angeles Galaxy. Und darunter warten dann noch so ein paar Teams mit Außenseiterchancen auf die Meisterschaft, denn man darf nicht vergessen, wer hat nämlich letztes Jahr den MLS Cup gewonnen? Genau, Sporting Kansas City. Da kennt man vielleicht nur noch Benny Feilhaber, wenn man international ein bisschen bewandert ist, denn Benny Feilhaber ist so ein bisschen der Spielmacher in der US-amerikanischen Nationalmannschaft gewesen, darauf liegt die Betonung, weil aktuell ist das glaube ich gar nicht mehr, hat gar keinen Stammplatz mehr in der Nationalmannschaft. Sapong sollte man vielleicht auch noch kennen oder wer auch ziemlich unbekannt ist, gerade weil er in seinem eigenen Heimatland nie was groß gerissen hat, aber wirklich eigentlich ein sehr begnadeter und ein sehr, sehr guter Fußballer ist, das ist Dwyer. Ich werde jetzt nochmal schauen, wie er mit Vornamen heißt. Bringt euch diesen Namen mal ein und googelt ihn am besten mal. Dom Dwyer heißt er, ist ein Brite. Und der spielt wirklich sehr, sehr guten Fußball, hat im Halbfinale, also im Conference Final zum MLS Cup, sogar das entscheidende 2:1 gemacht für Sporting Kansas City. Und das war auch ein wunderschönes Tor, eine wunderbare Einzelleistung. Also auf Dom Dwyer sollte man mal aufpassen, der Mann mit der Nummer 14 bei Sporting Kansas City. Und ebenso ein Außenseiter, der aber trotzdem auch ziemlich begnadete Fußballer hat, das ist Real Salt Lake. Und die haben mit Kyle Beckerman im defensiven Mittelfeld wahrscheinlich wohl den besten Mittelfeldmotor der Liga. Das könnte sich jetzt ändern, weil Michael Bradley gekommen ist. Aber mit Kyle Beckerman, der unter anderem auch im MLS All-Star Team stand, für die, die das nicht wissen, was das ist, das MLS All-Star Team findet einmal, das MLS All-Star Game, meine ich, findet einmal im Jahr statt. Da treffen sich die besten Fußballer der MLS zusammen in einem Team und treten gegen eine europäische Weltklasse-Mannschaft an. Gut, das wurde ein bisschen ad absurdum geführt, letztes Jahr, als man gegen den AS Rom spielte, weil die zu dem Zeitpunkt wohl nicht so zur Weltklasse gehörten. Aber nächstes Jahr wird man diesem Motto wieder gerecht, denn der FC Bayern München trifft nächstes Jahr in Portland im Juli des Jahres auf, nee, dieses Jahr, guck, ich bin schon wieder viel weiter, Leon. Schlimm. Dieses Jahr im Juli trifft der FC Bayern dann auf die MLS All-Stars. Und das kann sehr interessant zu beobachten sein. Allerdings, ich glaube nicht live im Fernsehen, weil es findet um 2 irgendwann in der Nacht statt. Also ziemlich spät für europäische Augen. Und für Nicht-Wrestling-Fans. Genau, sagen wir so, weil wir sind es ja schon sprichwörtlich gewohnt. Und da werden wir dann mal sehen, wie sich die MLS All-Stars gegen den besten Club aus Deutschland schlagen. Bastian Schweinsteiger hat doch schon eine Audio-Message an die Fans der MLS geschickt auf dem offiziellen Kanal der Major League Soccer. Also, das kann interessant zu beobachten sein. Wenn du jetzt aktuell mal die Lage betrachtest, Leon, was würdest du tippen in diesem Spiel? MLS All-Stars gegen den FC Bayern. Nee, gehen wir jetzt mal von der aktuellen Form aus. Wann findet es statt? Im Juli, glaube ich. Juli oder August dieses Jahres. Also circa Saisonvorbereitung. Genau. Ja, dann da muss ja dazu sagen, von der MLS im Spielbetrieb noch, oder? Genau, deswegen. Ja, dann kann man doch schon sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass es saisonvorbereitungsmäßig beim FC Bayern ansteht, die MLS-Leute zwar uneingespielt sind, weil es halt dieses zusammengemixte All-Star-Team ist, durchaus eine reelle Chance haben. Ich meine, der Red Bull Salzburg hat auch gegen Bayern gewonnen, letztens im Testspiel. 3-0. Genau. Also, ich meine, Javi Martinez bitte nicht mehr in die Innenverteidigung setzen, danke. Ich meine, Bayern kann natürlich da genauso gut haushoch gewinnen, aber kann auch knapp werden. Hier, was hast du mir letztens da gezeigt? Genau, MLS All-Star gegen Chelsea. Genau, 2012. Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. ja genau, denn da konnten die MLS All-Stars nämlich mit 3-2 gewinnen gegen Chelsea. Da konnten die All-Stars erst 1-0 in Führung gehen, dann stand es zwischenzeitlich mal 2-1 für Chelsea. Aber am Ende gewannen die All-Stars dann doch 3-2. Und das war dann doch eine ziemlich große Überraschung. Es gab auch schon so ein paar Schützenfeste, da gewannen die MLS All-Stars zum Beispiel 2004 gegen Fulham mit 4-1, auch wenn man das so in der Form nicht erwartet hätte. Also es gab schon immer mal wieder so ein paar Wow-Momente. Aber ob die gegen die Bayern kommen werden, lass uns mal überraschen. Ich denke schon, da gebe ich dir auch recht, dass die All-Stars gerade, weil sie im Spielbetrieb sind, da eine gute Chance haben, weil sie eben auf Temperatur sind, anders als die Bayern, die erst nochmal reinkommen müssen. Das könnte schon eine interessante Sache werden. Das ist aber auch ein guter Schachzug, ne? Das einfach mal in der Saison zu machen, wo die All-Stars noch fit sind und die Bayern noch in der Saison vorbereitet sind. Sehr, sehr gewieft, absolut. Ich habe übrigens gerade nochmal den Kader durchgeguckt von Sporting Kansas City und mir ist hier aufgefallen, dass wir tatsächlich auch einen deutschen Spieler aktuell haben in der MLS und zwar in Form von Peter Schmetz. Ich weiß nicht, wo dieser Kerl herkommt. Er steht ja auf jeden Fall bei Transfermarkt. Kostet 25.000 Euro. Kam auch erst im Winter. Und jetzt schauen wir uns mal ganz, ganz kurz an, von welchem Verein der kam. Und es ist ein Wunder. Dieser Mann kam tatsächlich von Fortuna Düsseldorf. Von der zweiten Mannschaft wechselte er 2011 zu Ventura County Fusion. Dann im Jahre 2013 zur University of California Santa Barbara. Und jetzt wurde er gedraftet, weil es gibt ja den MLS Draft, da werden verschiedene junge Stars eben wieder rekrutiert und der Meister darf sich dann eben mal ein paar mehr aussuchen als das Team, was ganz unten ist. Und da werden eben verschiedene Jungstars daneben für die MLS geworben, so kann man das sagen. Und der Mann kommt übrigens aus Aachen, Peter Schmetz. Und ist im Zuge des Drafts eben zu Sporting Kansas City gewechselt. Einen deutschen Hammer aktuell, Peter. Wir drücken dir die Daumen. Und gerade weil du ja auch bei Düsseldorf gespielt hast, da wird Leon ganz besonders hinter dir stehen. Selbstverständlich. Und Peter, brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Gut, haben wir den MLS-Part auch abgeschlossen. Das wäre doch mal so ein Interviewgast. Peter Schmitz. Ja, sicher. Der kann bestimmt gar kein Deutsch mehr. Also wenn er bei Facebook ist, das können wir, machen wir jetzt mal live in der Sendung, ist Peter Schmetz. Ich denke, wie, Peter Schmetz gibt's nicht nur einmal. Warte mal, Peter Schmetz. Schauen wir mal, was kommt jetzt hier? Ja, Siemens Healthcare. Leica Microsystems. Haben wir einen Petro-Smelz. Schmetz, der auch Fußball spielt. Ach, das ist er. Er steht, ist sehr lustig. Er steht bei Transfermarkt als Peter Schmetz drin, aber bei Facebook als Petro Schmetz. Wahrscheinlich hat er den Namen geändert im Laufe der Zeit. Ja, er hat sogar was Deutsches gepostet gerade. Ja, hier. Das erste Mal, dass ich mich in den USA sicherer fühle als ein R-Grad. Na, ich würde mich auch überall sicherer fühlen als ein R-Grad. Hier steht sogar, wohnt in Santa Barbara aus Düsseldorf, Germany. Also kommt ja, da wirklich. Ja. Gut. Also, aber gut. Man muss dazu sagen, dass es heute in Erkrath und Düsseldorf Morde gab. Was, ja? Was war das? Ja, da hat ein 48-jähriger Mann einmal in einer Anwaltskanzlei in Düsseldorf eine Frau abgestochen, die dann gestorben ist. Und dazu noch einen Anwalt schwer verletzt und ist dann nach Erkrath gefahren und hat dort einen erschossen. Oh. Und zwar, weil er sich von beiden Anwaltskanzleien nicht gut vertreten gefühlt hatte. Ja, dann müssen wir mal den Petro danach fragen, ob der da was mitbekommen hat. Ja, wahrscheinlich, sonst hätte er das ja nicht gepostet. Also ich glaube, so wie das aussieht, werde ich mich da mal ranmachen, werde ihm mal eine schöne Mail schreiben und werde ihn mal für ein Interview rekrutieren. Können wir ja mal machen. Ein MLS-Star. Gerade wenn er aus Deutschland kommt, ist er aktuell der Einzige, dann ist es doch eine geniale Sehenswürdigkeit, wenn wir den in unserem Kader begrüßen dürfen. Richtig. So, also MLS haben wir abgeschlossen. Petro, Peter, was auch immer, Schmetz auf jeden Fall ist der Nachname. Wir melden uns bei dir. So, und jetzt geht's weiter mit den restlichen Paarungen des Achtelfinals in der Champions League und des Sechzehntelfinals in der Europa League. Wir haben im Achtelfinale natürlich ebenso die Paarung gehabt, Leverkusen gegen Paris Saint-Germain, das Hinspiel. So, jetzt betrachtet man mal ganz, ganz kurz die Position von Leverkusen in der Bundesliga, Platz 2. vielleicht hat der Leverkusen doch eine Chance zu gewinnen gegen Paris, wer weiß. Geht man jetzt nochmal auf das Ergebnis in der Gruppenphase ein, gegen den sowieso schon krisengebeutelten Manchester, gegen das sowieso schon krisengebeutelte Manchester United und was man so nur so nebenbei 5-0 verloren hatte zu Hause, dann wird einem schon ein bisschen schwindelig. Und genau das Motto sollte dann letztendlich auch bekräftigt werden, denn Zlatan Ibrahimovic, ja, der hatte den It-Factor in diesem Spiel, machte 2 Treffer und die Leverkusener waren bereits nach Hälfte 1 geschlagen. Es gab einen Elfmeter, den machte Zlatan Ibrahimovic links unten rein, gab es nichts zu halten für Bernd Leno. Danach noch ein Kunstschuss aus ca. 19, 20 Metern, genau in den Winkel rechts oben. Und direkt in der zweiten Minute, natürlich schon am Anfang, gab es den Paukenschlag mit dem Tor von Matuidi. Und ich denke, ab dem Moment war das Spiel schon gelaufen. Also Kießling und Rolfes waren komplett abgetaucht. Roberto Hilbert war der Einzige, der vielleicht mal ein bisschen was nach vorne machen konnte. Und das als Verteidiger. Aber ansonsten ging ja gar nichts. Und gerade dann ab dem Moment, als man die gelb-rote Karte gekriegt hat, in Form von Emir Spahic in der 58. Minute, da war ja so sowieso das Ende schon klar. Und dass man dann überhaupt noch dann das 3-0 so lang halten konnte. Philipp Wollscheid machte übrigens noch der eingewechselte Philipp Wollscheid machte übrigens noch ein Eigentor. Eigentlich hätte es am Ende 5-0 stehen müssen. Dann ist das dann doch schon ein bisschen gravierend. Und dann sollte man sich doch hinterfragen, woran das liegt, dass man gerade wie gegen Barcelona damals, dass man 1-7 verloren hat in Barcelona, warum man gegen die großen Mannschaften immer so auf den Sockel kriegt. Woran liegt das, Leon? Was sagst du? Woran liegt das, dass Leverkusen international so abgestraft wird? Ja, woran kann das liegen? Wahrscheinlich an übergroßer Selbsteinschätzung, weil man auf dem zweiten Platz steht. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn ich meine, schauen wir dem Ganzen im Auge. Leverkusen mag zwar Zweiter sein, auf Dauer wird Leverkusen aber in den nächsten Jahren niemals die zweite Kraft hinter dem FC Bayern München bilden können. Das sehe ich aktuell nicht und Gründe dafür sehe ich zum Beispiel in den Leistungen zu Hause gegen Manchester City und Paris Saint-Germain. So kann man nicht als Tabellenzweiter der Bundesliga, wenn man sagt, die Bundesliga ist langsam dabei, die Premier League zu überholen, so kann man nicht als Zweiter, zum Beispiel gegen den 7. oder 8., irgendwo steht ja Menu da, so kann man nicht zu Hause gegen Menu antreten und erst recht nicht im Achtelfinale gegen Paris, das geht nicht. Ja, also im Rückspiel scheint eins klar zu sein, Leverkusen wird das nicht mehr aufholen können. Also Paris ist durch. Ja, da machen wir uns nichts vor. Leon, kann Paris die Champions League diese Saison gewinnen? Sind sie dafür reif genug? Ich denke schon. Letztes Jahr sind sie ja im Viertelfinale an Barcelona gescheitert, ohne zu verlieren. Genau, 2-2, 0-0. Genau. So. Und jetzt sehen wir ja schon dieses Jahr, wozu die fähig sind. 5-0 in Leverkusen muss man auch erstmal so schaffen. Das ist jetzt nicht, dass man Leverkusen hier komplett die Qualität absprechen sollte und die Fähigkeit, Fußball zu spielen, die haben sie nämlich. Aktuell, gut muss man dazu sagen, seit dem Kaiserslautern-Spiel läuft es bei denen nicht mehr so. Trotz alledem muss man da auch erstmal 5-0 gewinnen, denn am Samstag vor diesem Spiel gegen Paris haben sie dann noch gegen Schalke schon verloren zwar, aber super gespielt. Von daher war das eben auch deshalb nicht so vorherzusehen. Also, Paris, genau. So, Paris, je nachdem auf wen sie treffen, haben sie auf jeden Fall eine reelle Chance, ins Halbfinale vorzudringen. Und ich denke auch, dass sie gegen den FC Bayern München nicht chancenlos sein werden, wenn es denn dann irgendwann mal so weit sein sollte, weil sie eben auf der einen Seite Ibrahimovic haben, der ein Spiel alleine entscheiden kann, mit zum Beispiel so 2 hervorragenden Toren, ein unhaltbarer Elfmeter und ein Traumtor gegen Leverkusen jetzt zum Beispiel. Aber zum anderen haben sie jetzt im zweiten beziehungsweise dritten Jahr mit den Investoren auch mittlerweile eine Einheit gebildet, wie du das gerade auch gut erklärt hattest am Beispiel Red Bull Salzburg. Die Mannschaft hat sich gefunden und das zeigt sich jetzt, dass das eine Macht geworden ist in Europa, in Frankreich sowieso, die jetzt auch immer permanent über die nächsten Jahre, wenn da nicht wieder übertrieben eingekauft wird, eine wichtige Rolle spielen wird im Entscheidungskampf um die Champions League zusammen mit den Bayern, mit Real Madrid, vielleicht Barca und Man City, je nachdem wer da weiterkommt. Sieht aktuell eher nach Barca aus, aber man sollte ja niemals nie sagen. Aber das sind dann auch die vier. Dann kann man dann anderen noch Außenseiterchancen einräumen. Ich denke nicht, dass Dortmund dieses Jahr nochmal über das Viertel- bzw. Halbfinale hinauskommen wird. So schade es sein wird, also wird das hinauslaufen auf Madrid, Paris und Bayern, denke ich. Okay, interessante Auffassung. Wollen wir es abschließen? Wollen wir weitermachen? Jo. Gut, nächstes Spiel am nächsten Tage. Milan gegen Atletico Madrid. Du kennst mich, du weißt, dass ich großer Milan-Fan bin. Also ja, wirklich mein Lieblingsmannschaft aus Italien. Und umso bitterer ist letztendlich das Ergebnis, weil Kaká und Al-Tarab, der ja auch eine Leihgabe ist von den Queen's Park Rangers, die spielten ja überragend in diesem Spiel. Also welche Akzente Kaká nach vorne setzte und auch die Art, wie Tarab spielte, war richtig stark. Und dass am Ende das Tor durch so ein wirklich, also man muss ja wirklich sagen, dass das Glück war. Da war das toll gemacht von Diego Costa, das Kopfballtor. Aber letztlich ist das schon bitter, dass das Tor ausgerechnet so fallen muss. Und deswegen denke ich mir eigentlich auch, dass das Ding noch offen ist. Das Rückspiel ist allerdings dann natürlich im Stadio Vicente Calderon. Und deswegen kann das schwierig, extrem schwierig werden. Aber ich rechne Milan doch Chancen aus, dass die das noch gewinnen können. Also gerade wenn man jetzt mal auf die Ligaposition eingeht, wir hatten das imposante Beispiel schon an Leverkusen gesehen. Das muss nicht unbedingt was heißen. Weil wenn man danach geht, hätte Atletico auch Milan hier vom Feld schießen müssen. War aber eben nicht so. Und deswegen denke ich schon, dass Milan im Rückspiel noch große Chancen hat. Leon, wie siehst du das? Zunächst einmal muss ich sagen, dass mich dieses Spiel 96 Euro gekostet hat. denn ich hatte an diese vier Spiele der ersten Champions League Achtelfinalwoche auf Paris, auf Barcelona, auf Bayern und bei diesem Spiel auf Null, also auf Unentschieden getippt. Und dann fiel in der 86. Minute leider das Tor. Aber man kann das ja nicht ändern. Es war so, habe ich das zumindest in der Konferenz wahrgenommen, so dass doch Atletico mehr vom Spiel hatte über Dauer. Und das Tor quasi, also auch nicht jetzt wirklich aus dem Nichts fiel, da brauchen wir uns nicht vormachen. Von daher, wenn wir jetzt das Ganze rumdrehen und Atletico dann das Heimspiel hat, haben sie auch den Vorteil des Auswärtstors noch dazu und eben Heimspiel, Atmosphäre, so weiter und so fort. Du weißt ja sowieso, wovon ich spreche, und ich denke, Fußball ist jetzt nicht so eine fremde Sportart, da wirst du auch, wovon ich gerade spreche. Also ich denke, Atletico hat schon den Vorteil, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Klar hat Milan eine reelle Chance, da weiterzukommen. Aber da müssen sie sich doch deutlich mehr den Arsch aufreißen, als sie das jetzt in den bisherigen 7 Spielen gemacht haben. Denn die sind ja auch nur durch Minimalismus weitergekommen, machen wir uns nichts vor. Ja. Die mussten am 6. Spieltag der Gruppenphase nochmal mit 10 Mann verteidigen bis zum geht nicht mehr. Und Ajax wäre ja fast noch weitergekommen und hätte Atletico dann jetzt gegenübergestanden. So ist es dann aus meiner Sicht als Ajax-Sympathisant leider nicht gekommen. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann mit Milan und Madrid ein nominell starkes Spiel von Tradition und Kader her. So stark war es im Hinspiel nicht, und eben aufgrund der Ausgangssituation alles oder nichts wird das Rückspiel auf jeden Fall spannend, stark. Milan muss drücken, Atletico wird kontern. Die Frage ist, werden sie das mit Erfolg tun? Es wird auf jeden Fall ein sehr offenes Spiel. Arsenal gegen Bayern war die nächste Partie, und da hatte mich irgendwie eine Partie in der Champions League das erste Mal so richtig kalt erwischt. Weil da habe ich gemerkt, dass Bayern mit dem neuen Ballbesitzspiel von Guardiola noch nie auf eine große Mannschaft getroffen ist. Und hier hat man zum ersten Mal die Schwächen so richtig sehen können. Weil gerade mit Boateng und Dante, wenn die alleine hinten sind und Alaba und Lahm gehen dann eben mit vor, oder Alaba und hat Alaba und haben die nicht erst zusammen draußen links und rechts gespielt, ja, ne? Lahm ist doch dann reingerückt. Ja. Ja, und wenn Alaba und Lahm immer mit vorgehen, dann funktioniert das Umschaltspiel bei den Bayern noch nicht so gut. Heißt, gerade bei schnellen Mannschaften, die in der Offensive mit Özil, der hat ja unglaublichen Druck gemacht in den ersten 10 Minuten, war da wahrscheinlich auch der beste Spieler in den ersten 10 Minuten. Wenn die richtig Druck machen, haben die Bayern unglaubliche Probleme. Und das hast du eben auch dann bei dem Elfmeter gesehen, auch wenn das eigentlich eine Abseitsstellung war von Özil bei dem Pass. Also den Elfmeter hätte es eigentlich nie geben dürfen. Insofern ist es ja korrekt, dass Neuer den gehalten hat. Aber da hast du schon gemerkt, dass gerade wenn Özil da mal einen Trick macht, wenn der irgendwie mal da ein bisschen technischer beschlagen ist, der Gegner, dann haben Boateng und Dante große Schwierigkeiten. Und nimmt man jetzt, überträgt man das Beispiel jetzt mal auf Cristiano Ronaldo, wenn der gegen Boateng oder Dante spielen würde, die hätten da schon Probleme. Das hat sich hier wirklich offenbart. Das ist kein Standard, den man so im internationalen Fußball vorfindet. Natürlich, Boateng und Dante sind herausragende Innenverteidiger. Aber wenn es schnell wird, wird es brenzlig bei denen. Das merkst du. Das kann ganz gefährlich werden, gerade wenn Alaba und Lahm mit vorgehen. Das System muss ich eben auch erstmal einspielen. Das ist das Problem. Also Özil hat in der 7. Minute dann die Chance, mit dem Elfmeter schon mal für einen Achtungserfolg zu sorgen. Aber Neuer hielt den Elfmeter wahnsinnig souverän, weil Neuer ist eigentlich ein Keeper, der nicht sofort in die Ecke springt, dass sie nicht vor irgendwie schon davor festlegt, sondern er wartet ab, er studiert Özil und am Ende hält er den Ball. Also für mich hält Neuer diesen Elfmeter herausragend, weil Özil schießt ihn ja glatt fast in die Mitte und Neuer hält ihn trotzdem. Also das war schon stark. Und dann folgerichtig eigentlich quasi, weil der Bayern kam immer mehr ans Spiel. Arsenal natürlich auch ein bisschen dezimiert mental nach dem verschossenen Elfmeter, kam dann seinerseits zum Elfmeter durch einen Foul von Szczęsny, dem polnischen Keeper, an Arjen Robben. War auch eine ganz, ganz klare rote Karte. Er geht dabei nur auf den Mann und achtet dabei nicht auf den Ball. Ganz, ganz klare rote Karte. Ob Robben da ein bisschen geschauspielert hat, das wollen wir jetzt mal nicht in Frage stellen, aber Arsène Wenger hat da klare Anzeichen gemacht, dass er es als Schauspielerei empfand. Der nächste Keeper durfte rein. Lukasz Fabianski, wieder ein polnischer Keeper, durfte rein. Und auf ihm lagen die ganz, ganz großen Hoffnungen. Doch Alaba verschoss diesen Elfmeter. Und Alaba hat auch kein gutes Spiel gemacht, hat in der ersten Hälfte auch defensive Probleme, doch irgendwas war klar. Seitdem Szczęsny vom Platz geflogen ist bei Arsenal, lief das Spiel runter für die Bayern. Plötzlich wurden aus knapp über 55% Ballbesitz, satte 75% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Toni Kroos machte das 1:0 in der 55. Spielminute ungefähr durch einen wunderschönen Distanzschuss. Jetzt sollte man sich so langsam mal fragen, warum man Toni Kroos nicht einen neuen Vertrag, also mit einem höher dotierten Vertrag, vorgelegt hat. Also ich glaube, es ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, um Toni Kroos jetzt auch wirklich diese Möglichkeit zu geben, zu verlängern und auch einen Vertrag bereitzustellen, mit dem er persönlich zufrieden ist, weil das ist ein Spieler, den du so in der Form nicht oft findest. Und ich bin mir auch sicher, dass Toni Kroos auf längere Sicht ein besserer Mittelfeldspieler werden kann als Bastian Schweinsteiger, weil Toni Kroos ist auch noch ein bisschen in der Entwicklung. Daraus kann auch ein ganz, ganz großer Fußballspieler werden. So, und dann hatten wir natürlich auch noch in der zweiten Halbzeit das 2:0, wieder vorbereitet durch Philipp Lahm. Also das 1:0 war auch vorbereitet von Philipp Lahm. Und Thomas Müller machte noch ein Kopfballtor. Er wurde eingewechselt und machte dann eben noch das 2:0. Ähnliche Reihenfolge übrigens, genauso wie letztes Jahr. Wir hatten letztes Jahr das 1:0 in London durch einen Treffer von Toni Kroos. Auch hier wieder Toni Kroos. Und wir hatten auch letztes Jahr das 2:0 von Thomas Müller in London. Dieses Jahr wieder dieselbe Schützenkonstellation. Vielleicht geht das genauso weiter, dass das 1:2 dann in München Lukas Podolski macht wieder. Wer weiß. Also, ich kann, denke ich, schon sagen, dass die Ausgangslage dieses Jahr ein bisschen schlechter ist als letztes Jahr, weil mit einem 3:1 kannst du auch mit einer 0:2 Niederlage noch weiterkommen. Das System von Guardiola ist allerdings so dominant ausgerichtet, dass die Bayern zu Hause gar nicht rausfliegen können. Sagt niemals nie, Arsenal hat eine große Offensivkraft, das steht außer Frage. Doch hinten ist Arsenal ebenso anfällig und gerade bei der Dominanz durch die schnellen Außen, wenn Ribéry und Robben tatsächlich fit sind, dann hat Arsenal da nichts auszurichten, dann kann es gefährlich werden. Und deswegen sage ich auch ganz, ganz klar, dass Bayern hier weiterkommt. Leon, was hast du? Naja, letztes Jahr gab es ja schon, wie angesprochen, dieselbe Konstellation. Da war es ja so, dass das Rückspiel von London, von Arsenal in München gewonnen wurde mit 2:0. Genau. Sollte das nochmal eintreten, dann ist Verlängerung angesagt. Genau. So. Nun ist es ja so, dass wir gesehen haben in der ersten Halbzeit, ersten 20, 30 Minuten, wie du ja schon hervorragend analysiert hast, dass Arsenal Bayern schon sehr beschäftigt hat. Und ich denke schon, dass das auch dann am Dienstag nicht anders sein wird. Von daher... Vielleicht sogar noch stärker, weil sie jetzt unter Zugzwang sind. Wir müssen aber dann aufpassen, dass sie nicht irgendwie den Konter setzen, weil Dante kann lange Bälle. Das ist quasi dieselbe Ausgangssituation wie bei Milan gegen Atletico, nur noch eine Nummer heftiger. Genau. Nun ist Arsenal vielleicht ein bisschen mehr Vermögen, aktuell Fußball zu spielen als Milan, bei allem Respekt und auch bei aller Freundschaft zu dir und deinem Milan. Nee, ist doch richtig. Ist doch ein Fakt. Absolut. Von daher ist Bayern für mich noch nicht sicher durch, denn irgendwann müssen sie auch mal wieder verlieren, lassen wir mal das Man City Spiel außer Acht, dann haben sie ja noch nicht verloren, wenn er das Salzburg Ding da mal auch vergisst. Und warum nicht Dienstag? Aber letztendlich bin ich dann auch bei dir, wenn du sagst, dass Bayern das macht, weist alles darauf hin, aber trotzdem gibt's die Minimalchance, die im Grunde größer ist als eine Minimalchance. Lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, so können wir das immer am besten bei jeder Partie ausdrücken. Lassen wir uns überraschen. Das war bei zwei. Aber jetzt, ganz wichtig, wir brauchen immer am Ende einer Argumentation die Worte wunderbar, absolut und noch irgendwas. Irgendwas, klingt ja was aus. Hamusitastisch oder irgendwas. Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund stand auf dem Plan. Eine Woche später, kurzer Schritt nach vorne. Und jetzt hatten wir eigentlich eine doch relativ klare Konstellation, weil Borussia Dortmund schon letztes Jahr im Finale der Champions League. Normalerweise müsste man jetzt davon ausgehen, der Finalist fegt Zenit St. Petersburg, auch wenn sie natürlich internationale Klasse haben. Mit Hulk zum Beispiel, mit Andriy Arshavin, mit Anatoly Timoschuk. Klar haben die internationale Klasse. Trotzdem muss man da aufpassen, was man sagt, wenn man sagt, Zenit St. Petersburg kann gegen Dortmund gewinnen. Sie haben immer noch den Begriff des Champions League Finalisten im Hinterkopf. Und genau das sollte auch ganz, ganz wichtig werden, weil man merkt so langsam, dass die Borussen eine unglaubliche Erfahrung haben in der Champions League. Leon, was sagst du? Also gerade wie dominant sie das runtergespielt haben, die zwei Tore hätten nicht sein müssen. Das war schon stark. Na gut, die zwei Gegentore mussten nicht sein, ja, aber dafür ja direkt im Gegenzug das 3-1 beziehungsweise das 4-2. Und ich denke, das spricht für sich. Vier Auswärtstore, eigentlich eine eindeutige Ausgangslage für das Rückspiel. Also können wir nochmal ganz kurz auf die Torschützen eingehen und auch nochmal auf das Ereignis, was davor stattfand, denn wir hatten am vorherigen Wochenende, an dem Samstag, noch das Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und Borussia Dortmund. Hamburg 17. der Bundesliga gegen Borussia Dortmund, den 3. der Bundesliga, und dabei konnte Hamburg 3-0 gewinnen, das so kurz vor der Champions League. Doch nach 6 Minuten, und ich hatte das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal verfolgt live, sondern einfach nur per Handy-App, und da hatte dann die Meldung 2-0 Dortmund. Vegetarian und Reus. Wir haben mir gedacht, nach 6 Minuten jetzt schon 0-2, das ist doch die halbe Miete. Du hast ja schon 2 Auswärtstreffer. Also eigentlich könntest du dich jetzt ein bisschen zurücklehnen über das Spiel. Und dann ist das 1-2 gefallen. Und ab dem Moment habe ich mir dann gesagt, komm, du schaltest jetzt ein, du schaust es jetzt an. Weil ab dem Moment konnte ich nicht mehr ruhig sitzen bleiben, weil ich immer wieder gedacht habe, oh nee. Also wenn sie jetzt 2-2 spielen, dann könnte es doch nochmal eng werden. Doch dann das 3-1 durch Lewandowski, dann nochmal das 2-3 durch einen Elfmeter von Hulk. Da habe ich mir aber gesagt, gut, das ist ein Elfmeter, das ist nicht so dramatisch. Und dann kam auch noch das 4-2 von Lewandowski. Und was man auch noch hervorheben muss, Zenit St. Petersburg hatte, glaube ich, 55% Ballbesitz, also wirklich mehr Ballbesitz als Dortmund, hat man auch gemerkt, zum Beispiel in der Schlussphase, ich glaube, da müsste St. Petersburg bestimmt 75% Ballbesitz gehabt haben, und Dortmund nur 25% in den letzten 15 Minuten so. Und Dortmund war aber wesentlich effektiver. Die hatten auch, glaube ich, weniger Torschüsse, aber haben mehr Tore gemacht. Also Dortmund agierte unglaublich effektiv hier gegen Zenit St. Petersburg, und das beweist eigentlich, dass sie für die internationale Klasse vorbereitet sind und auch durchaus in der Lage sind, wieder ins Halbfinale zu kommen. Also ich sehe das nicht mal so abwegig. Was wir aber auch noch hervorheben müssen, ist nämlich das Gespräch zwischen Hulk und Sebastian Kehl nach dem Schlusspfiff. Denn Hulk erkundigte sich bei Sebastian Kehl, dem Kapitän der Dortmunder, ob ein Wechsel in die deutsche Bundesliga zu Dortmund in der nächsten Saison irgendwie möglich wäre. Und Kehl sagte ihm, das würde vielleicht scheitern am Geld. So, und wenn ein Spieler wie Hulk sich erkundigt bei Sebastian Kehl und nach ernsthaftem Interesse irgendwie fragt zu einem Wechsel zu Dortmund, dann muss das schon was heißen. denke ich, dass Dortmund international einen guten Ruf hat, dass dort attraktiv gespielt wird, dass es auch international anerkannt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Leon, was sagst du dazu? Hulk zu Dortmund, ist das realistisch? Was denkst du? Na, Kehl sagt das schon richtig. Ich meine, Hulk, für den haben die Freunde aus St. Petersburg immerhin 55 Millionen bezahlt, hat noch Vertrag bis 2017. Von daher ist das, na gut, wir haben ja noch das Geld von Götze und die Mengen an Plus aus der Champions League letztes Jahr. Noch ein bisschen was übrig, je nachdem, wie weit sie kommen, werden sie nochmal Geld einnehmen. Kriegen leider keins für Lewandowski, aber daran soll das mal nicht scheitern. Geld wäre da. Die Frage ist, will man das, mal abgesehen davon, dass der Junge auch nochmal eine Menge an Gehalt wahrscheinlich kriegen wollen würde, dann will man das alles für einen Topstar, bei dem er dann nicht versichert ist, dass er dann auch in Dortmund einschlägt und ins Konzept passt, will man das alles rauswerfen. Ich würde es nicht riskieren, wenn sein Vertrag mal irgendwann ausläuft, immer noch nach Dortmund wechseln kann, dann kann er das ja dann immer noch tun. Ich persönlich würde es nicht riskieren, aber ich würde ihn schon gerne mal in der Bundesliga sehen. Bei Dortmund dann nicht, bei Bayern natürlich, von mir ist auch bei Leverkusen oder bei Schalke. Aber allgemein ist es doch ein gutes Zeichen, wenn Leute wie Ibrahimovic und Hulk jetzt sagen, sie wollen in die Bundesliga und das noch nicht mal nach Bayern. Ich denke, das ist vor allem für die Zukunft ein hervorragendes Zeichen, dass wir dann auf Dauer mit Dortmund eine zweite Kraft haben und wir dann zumindest nicht mehr Bayern als die Einzelmacht haben, sondern zumindest schon mal spanische Verhältnisse haben und zwei und dann da auf Dauer vielleicht noch 3-4 dazustoßen. Jetzt haben wir auch diese Erfolgserlebnisse auf der einen Seite mit Bayern und Dortmund, dass die so dominant auftreten. Doch jetzt haben wir auf der anderen Seite ja Leverkusen und auch Schalke. Denn Schalke wurde ja maßgeblich verbannt aus der Champions League, die wurden zerstört durch ein 6:1 gegen Real Madrid zu Hause. Und zweimal Ronaldo, zweimal Bale, zweimal Benzema. Und ab der zweiten Halbzeit kriegt das Ganze ja nur nach einer kurzen Trainingseinheit von Real Madrid, komm, greift ihr mal an, wir holen uns den Ball und machen nochmal ein paar Tore. Also das schadet dann doch so ein bisschen dem Ruf der Bundesliga, oder? Leon, was sagst du, wenn Bayern und Dortmund so dominant auftreten, aber Leverkusen und Schalke, die ja dann wieder Mittelmaß sind, dass die dann doch wieder so typiert werden? Ja, das ist so das, was ein bisschen schade ist. Ich meine, Schalke hat ja noch nicht mal schlecht gespielt in den ersten 15 Minuten, das ist ja das Problematische daran. Was auch wichtig ist, was man auch erwähnen sollte, nach dem 1:0 von... Wer hat's geschossen? Benzema, ne? Wenn danach, nach diesem Schuss von Draxler, sofort das 1:1 fällt, dann ist das ein komplett anderes Spiel. Richtig. Dann wird Schalke auch nicht 6:1 verlieren, bin ich mir ganz sicher. Richtig, aber nun haben sie mal, in Klammern leider, 6:1 verloren. Antipathie off. Kann man nichts mehr dran machen. Ich meine, es haben ja schon andere... Hat der FC Bayern schon eine richtige Reise in Barcelona gekriegt? Leverkusen hat schon 7:1 in Barcelona gekriegt und ich meine, die Bundesliga steht da trotzdem nicht schlecht da. Von daher sollte man das nicht überbewerten. Vor allem, weil wir dann voraussichtlich trotzdem noch mit zwei Vereinen ins Viertelfinale gehen und auch gut möglich mit zwei ins Halbfinale gehen. Gut, da stehen die englischen Mannschaften dann doch noch ein bisschen schlechter da, oder? Natürlich. Ja, also die englischen Mannschaften hatten 3 Niederlagen. Wir haben da das Spiel von Arsenal, die haben 0:2 verloren gegen den FC Bayern. Dann haben wir Chelsea, die haben 1:1 gespielt in Istanbul gegen Galatasaray. Das 1:0 erzielte Torres in der ersten Halbzeit. Ein super Start, André Schürrle sogar mal wieder in der Startelf. Dann allerdings noch ganz, ganz kurz vor Schluss das Tor durch Cechu. Das 1:1 von Galatasaray und fast wäre es noch schlimmer gekommen, wenn Cech da nicht mit einer super Parade in der 90. Minute das 1:1 festgehalten hätte gegen Galatasaray. Also die englischen Teams aktuell wirklich unter Zugzwang. So, jetzt haben wir ja Chelsea gehabt, jetzt haben wir Arsenal gehabt, jetzt fehlt dann eigentlich nur noch eine Mannschaft, die auch wirklich auf ganzer Linie versagt hat, und das ist Manchester United. Neben Manchester City natürlich. Manchester United verlor nämlich gegen Olympiakos Piräus, eigentlich ein wahres Leichtgewicht in der Champions League, mit 2:0. Und das war sogar absolut verdient, Leon. das 2-0 von Piräus war absolut verdient. Ja. Und mich überrascht das auch ehrlich gesagt gar nicht. Weil Manchester United spielt eine katastrophale Saison. Ist einfach so. Aber ich finde es gut, dass man dem Herrn Moyes immer noch Zeit gibt. Man sollte da nicht die Politik der überschnellen Schritte verfolgen. Das finde ich absolut richtig. Gerade auch, wenn man über 20 Jahre ein und denselben Trainer hatte. Genau. Da sollte man nicht in Hamburger Verhältnisse verfallen, wo ja im Grunde alle 8 Monate im Schnitt ein Trainer entlassen wird, manchmal früher, manchmal später. Von daher finde ich das gut, dass man da das ruhig verfolgt, aber sollte er, wenn schon nicht die Champions League, auch noch die Europa League verfehlen, denke ich nicht, dass er noch tragbar ist, aber da heißt es abwarten. Also wie gesagt, mich hat das nicht überrascht, dass Olympiakos zu Hause 2-0 gegen Man U gewonnen hat. Im Old Trafford könnte das Ganze anders aussehen und da könnte Man U durchaus noch ins Viertelfinale kommen. Aber da Olympiakos ja schon in der Gruppenphase auch Paris im eigenen Stadion Schwierigkeiten bereitet hat, in Lissabon hätte gewinnen müssen, aber da, ich habe dir damals, als das Spiel geschehen ist, ein Videolink geschickt, aufgrund der Platzverhältnisse dann um den Sieg gebracht wurde, denke ich, dass Olympiakos das in der eigenen Hand hat. Und wenn sie rausfliegen, dann fliegen sie raus, weil sie mit den Nerven zu tun hatten und dann so viele Fehler gemacht haben. Also Man U muss schon einen richtigen Sahnetag erwischen und von Anfang an Druck ausüben, sodass Olympiakos gar nicht drumherum kommt, irgendwelche Fehler zu machen. Geht doch einfach mal auf den YouTube-Kanal Sky Sport HD und schaut euch die Highlights an von Olympiakos Piräus gegen Manchester United. Euch wird auffallen, dass aus dem Spiel bei United gar nichts ging. Und wenn dann irgendwie durch Standards, die aber auch ins Leere gingen. Und das 2-0 von Joel Campbell, der Leihgabe vom FC Arsenal gegen Manchester United, sagt eigentlich alles aus über die Lage und Situation von Manchester United. Weil, also, was willst du zu dem Tor sagen? Das musst du eigentlich verhindern. Campbell wird's da ganz einfach gemacht, der tunnelt da Rio Ferdinand und macht ein Tor. Aus 24 Metern. Also was soll man dazu sagen? Das ist unglaublich. So, und dann muss man ja auch noch dazu ergänzen, dass man ja bereits ein Entscheidungsspiel hatte. Man hatte ja 2-0 verloren in Sunderland im Ligapokal in England und hatte dann tatsächlich die Chance, im Old Trafford nochmal ranzukommen. Hatte dann, glaube ich, auch 2-0 geführt. Dann gab's das 1-2 und es gibt ja keine Auswärtstorregel, glaube ich, im Ligapokal. Deswegen gab's dann am Ende noch das 3-1 von Manchester United. Deswegen gab's dann am Ende das Elfmeterschießen im Ligapokal. Und das war zu Hause in Manchester. Und auch da versagte Manchester United auf ganzer Linie im Old Trafford und verlor gegen Sunderland im Halbfinale. Und deswegen muss man an dieser Stelle wirklich sagen, ich denke schon, dass das aus ist für Manchester United. Ich denke nicht, dass die da weiterkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wie gesagt, also Olympiakos hat's in der eigenen Hand. Das ist Nervensache, mehr nicht. Gut. Wie gesagt, also die Qualität der Individualisten und generell der gesamten Mannschaft hat Manchester United. Die haben auch erfahrene Burschen in der Abwehr. Na, mal sehen. Mit Evra, Ferdinand und Vidic, wenn die vielleicht dann doch mal an dem Tag richtig gut stehen und vorne in der Offensive mit Rooney und Van Persie auch alles gut funktioniert. Vielleicht, möglicherweise dann noch das 2-0, dann geht's in Verlängerung und dann wird wieder alles offen. Schauen wir mal. Gut, den Champions League Teil hatten wir abgehakt. Hatten wir abgehakt. Liegt ja doch schon ein bisschen zurück, hatten. Aber haben wir abgehakt und deswegen machen wir jetzt nochmal ganz, ganz kurz weiter mit der Europa League. Juventus gegen Trabzonspor, ganz klar weiter. Der FC Valencia gegen Dynamo Kiew. Eigentlich auch überraschend sehr klar weiter. Benfica Lissabon gegen PAOK Saloniki, das Team von Huub Stevens, auch ganz, ganz klar weiter. Florenz gegen Esbjerg, auch ganz, ganz klar weiter. Mario Gomez gab im Rückspiel, was man 1-1 gestalten konnte in Esbjerg, was man aber eigentlich hätte 2-1 gewinnen müssen, denn Mario Gomez machte ein Abseitstor, was wieder kein Abseitstor gewesen ist. Sogar ein Tor in seinem Comeback-Match und hatte somit quasi sich eine gute Ausgangslage geschaffen bei den Florentina und sich gleichzeitig mit den Fans nochmal gut beworben. Also, wir hatten das Spiel von Lyon gegen Corno Moretz Odessa. das Hinspiel ging 0-0 aus in Odessa. Und jetzt sagt man sich ja eigentlich, ein ehemaliger Champions League Halbfinalist, die müssen das Ding ganz, ganz klar gewinnen. Dem war allerdings nicht so. Bis zur 70. Minute ging gar nichts für Lyon, höchstens durch Fernschüsse oder durch Einzelleistungen. Odessa war rein, was die Mannschaftsstärke angeht, was den Teamgeist angeht, an dieser Stelle wirklich viel besser. Dann allerdings in der 75. Minute eine rote Karte für Odessa und dann in der 81. Minute Lacazette mit einer Einzelleistung zum 1-0 für Olympique Lyon. Olympique Lyon also im Achtelfinale der UEFA Europa League. Und die treffen im Achtelfinale der UEFA Europa League auf den FC Viktoria Pilsen. Spannen wir den Bogen weiter, denn der FC Viktoria Pilsen machte die nächste Sensation wahr. Am 6. Spieltag der UEFA Champions League konnte Viktoria Pilsen ja sensationell gegen ZSKA Moskau gewinnen. Einen 1-0 Rückstand noch in einen 2-1 Sieg umdrehen und sich deswegen am Ende noch Platz 3 sichern in der Gruppenphase und somit weiterhin in die Europa League leiten. Und jetzt hatten wir gegen Donetsk, einen ehemaligen UEFA-Cup-Sieger des Jahres 2009, eigentlich wieder eine total schwierige Ausgangslage für Viktoria Pilsen. Doch Viktoria Pilsen konnte nach einem 1-1 im Hinspiel das Rückspiel zu Hause in Pilsen nach 1-0 Rückstand noch 2-1 gewinnen und machte damit wieder die nächste Sensation perfekt. Treffen wir jetzt auf Leon. Olympique Lyon. Sie treffen jetzt auf Lyon und ich glaube, Lyon ist auch riesengebeutelt und wir Pilsen ist so ein bisschen unsere Lieblingsmannschaft hier. Lyon ist deine Lieblingsmannschaft in der Europa League, ist selbstverständlich. Und deswegen, nein, aber und deswegen sage ich auch hier, Pilsen macht die nächste Sensation perfekt. Die kommen gegen Lyon weiter. Lyon ist riesengebeutelt, wenn Odessa schon Lyon an den Rande einer Niederlage bringt, dann schafft das Pilsen auf jeden Fall. Und das kann eine interessante Geschichte werden. Pilsen möglicherweise im Viertelfinale der Europa League. Das wäre eine Riesensensation für eine Mannschaft, die zum Beispiel in der Gruppenphase der Champions League noch in München 0-5 gegen die Bayern untergegangen ist und nur einen einzigen Schuss in diesem gesamten Spiel hatte, was auch ein Distanzschuss war. Also das ist wirklich eine grandiose Geschichte. Neapel gegen Swansea City, die Waliser aus Swansea gegen den SSC Neapel mit Stürmerstar Gonzalo Higuain. Und das Hinspiel war ein 0-0, aber das Rückspiel konnte Neapel 3-1 gewinnen, auswärts in Swansea. Oder ich glaube, war es zu Hause, ich weiß es gar nicht. Das Rückspiel war in Napoli, ja. Gut, dann war es in Neapel. Und Neapel konnte das Ding dann 3-1 gewinnen. Auch wieder nach 1-0 Rückstand quasi wieder die Formalität über den Haufen geworfen. Also wirklich die wichtigste Formalität. Geh in Führung im Europacup. Und dann geht stets 0-1 für Swansea. Zu diesem Zeitpunkt wurde ja auch der Gegner ermittelt für das Spiel, für den Sieger des Spiels Frankfurt gegen Porto in diesem Spiel. Zu diesem Zeitpunkt wäre es Swansea gewesen. Neapel konnte das Ding allerdings am Ende noch 3-1 gewinnen. Was erzähle ich da überhaupt? Neapel ist 1-0 in Führung gegangen. Swansea hat das 1-1 gemacht. Und am Ende konnte Neapel noch 3-1 gewinnen. So, jetzt haben wir es korrigiert. Kommen wir zum Spiel der Frankfurter Eintracht. Ja, es ist letztlich doch ein bisschen traurig, wenn man ganz ehrlich ist. In Porto. Porto geht 2-0 in Führung. Frankfurt kommt sensationell zurück durch einen Distanzschuss, durch einen Dropkick von Rossellou. Und dann noch ein Eigentor von Porto, 2-2. Eigentlich wirklich die perfekte Ausgangslage. 0-0 reicht, ein 1-1 reicht, ein 2-2 reicht. Und was wird's am Ende? Ein 3-3. Und Porto ist weiter. Doppelpack des Innenverteidigers Mangala. Diesmal wieder dieselbe Konstellation. Frankfurt geht zu Hause wie Porto zu Hause. 2-0 in Führung. Durch Tore von Stefan Aigner und Alex Meyer. Und Mangala, der ja bei Manchester United, auch bei Manchester City auf der Wunschliste steht, macht als Innenverteidiger 2 Kopfballtore, alles wieder pari, 2-2, wieder 3-2, Alex Meyer nach grandioser Vorarbeit von Rossellou und in der 86. Minute brechen dann alle Dämme durch den Treffer von Gilas und Porto, quasi eigentlich als absoluter Favorit in dieses Spiel gegangen, muss am Ende wirklich als mit Tränen überströmte Mannschaft doch ganz, ganz glücklich noch Patent anmelden fürs Achtelfinale in der Europa League. Das war dann doch schon eine sehr, sehr tragische und knappe Geschichte für die Frankfurter Eintracht. Wer mag das denn nun glauben, dass man, gerade wenn man 2-0 führt, wenn man da mal in die Glaskugel schaut, dass es am Ende ein 3-3 wird und Frankfurt trotzdem noch rausfliegt. Also Leon, hättest du das erwartet nach dem Hinspiel? Also Porto hat natürlich die Qualität mit Jackson Martinez, mit Quaresma, mit Mangala, brauchen wir nicht drüber reden, dass die insgesamt besser besetzt sind als Frankfurt. Aber trotzdem hätte ich das so nicht mehr erwartet, gerade nach dem 2-0 Vorsprung der Frankfurter Eintracht zu Hause. Ja. Nun ja, ist es ja so, dass Porto bei weitem keine Laufkundschaft ist und immer für sowas gut ist. Aber wenn man dann gleichzeitig bedenkt, wie souverän Frankfurt trotz einer sehr, sehr schlechten Saison in der Bundesliga, machen wir uns nichts vor, wie souverän die da im Europacup angetreten sind, ob daheim oder auswärts, dann auch noch aus 2-0 und 2-2 in Porto gemacht haben, wie souverän die da Spiel für Spiel aufgetreten sind, lassen wir mal die Niederlage in Tel Aviv außen vor, dann war das ganz einfach nicht vorauszusehen. Aber im Endeffekt, ich meine, wenn man dann einen Endverteidiger zwei solche Tore erzielen lässt, ist man es auch irgendwie selber schuld. Ja. Das würde ich auch sagen. Also Porto trifft jetzt auf Neapel, ist natürlich auch eigentlich ein Spiel, was man so auch in der Champions League gerne präsentieren könnte. Und so ein Spiel erleben wir jetzt tatsächlich im Achtelfinale der Europa League. Porto, der Champions League Sieger des Jahres 2004, von diesem großen Ruhm damals um die Stars Deco und so weiter, ist heute nicht mehr so viel übrig. Aber jetzt haben wir tatsächlich Quaresma, Jackson Martinez und Mangala, die Frankfurt mit allen Mitteln noch tatsächlich aus dem Wettbewerb werfen. Auch wenn das nicht mal so richtig erzwungen war, denn es war ja auch spielerisch schön gespielt. Klar waren das Standardsituationen, durch die Gilas dann letztlich zum Torerfolg kam. Aber Porto hat dann in den letzten Minuten wirklich auch dominant das Ganze runtergespielt, was man so in der Form auch nicht erwartet hätte. Aber klar, die haben die internationale Erfahrung, darfst du nicht vergessen dann. Frankfurt hat die eben nicht. Die haben zwar die beste Kulisse der Europa League, die haben einen Zuschauerrekord aufgestellt. Aber trotzdem ist es am Ende logisch, dass die Mannen, die dann eben mehr Erfahrung haben, und das sind dann eben die Mannen von des Trainers von Porto, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ist aber, glaube ich, egal. Und ist natürlich klar, dass ein Quaresma dann eben die Ruhe hat, dann in den letzten Minuten, der weiß, was er zu tun hat, den Ball einfach rauszuschlagen und fertig. Und dann gab es auch noch eine schöne Taktik von Porto. Kevin Rapp versucht, einen Freistoß nach vorne zu hauen. Ein Spieler von Porto von der Bank wirft einen Ball ins Spielfeld. Spiel wird natürlich wieder unterbrochen. Und der Spielrhythmus wird wieder gestört. Das sind eigentlich klasse Taktiken von Porto. Nur halt leider ein bisschen kontraproduktiv für die Frankfurter Eintracht. Leider damit aus dem Wettbewerb. Machen wir weiter. Tottenham gegen Dnipro Propetrovsk. Ja, ein bisschen geübt davor, aber jetzt funktioniert's. Dnipro Dnipro Petrovsk. Ja, Leon, ganz besser. Ich sag einfach nur Dnipro, das reicht jetzt an dieser Stelle. Das Hinspiel konnte... DD, sag mal einfach. DD. Ja, Dynamo Dresden. Ne? Genau, DD, Borussia Dortmund. DD, also DD konnte im Hinspiel 1-0 gewinnen gegen TT. Wieso TT? Ja, weil es ein kleiner Fail von mir. Natürlich THH, bin dann schon richtig. Tottenham THHS sogar. THHS gegen DD. Das ist ja Wahnsinn. Absolut. Oder wir sagen einfach nur TH gegen DD. Ja. Wir philosophieren hier über Sachen, das ist ja... Absolut. Dnipro konnte nämlich das Hinspiel 1-0 gewinnen. Brad Friedel stand im Tor mit 42 Jahren, ja der älteste Spieler aktuell in der Europa League. Und es waren 11 Meter, wunderbar verwandelt in Pfosten rein. Und Dnipro konnte damit das Hinspiel 1-0 gewinnen. Im Rückspiel ging Dnipro... im Rückspiel, in der zweiten Halbzeit, den Abseitstor nach dem Standard, wieder 1-0 in Führung. Man dachte schon so in den Momenten, schafft Tottenham das noch? Ja, sie schaffen es. Adebayor mit dem Doppelpack und ein schönes Tor von Christian Eriksen, ein Freistoßtor von Christian Eriksen und so war das Ding gegessen. 3-2 für Tottenham. Letztlich verdient durch die starke Schlussphase um Adebayor und Christian Eriksen. Wird Tottenham es jetzt im Achtelfinale gegen den Gegner aus Lissabon, nämlich gegen Benfica Lissabon, die ganz, ganz klar gegen Park weiterkam, einfacher haben? Kommen die da weiter? Ich würde sagen, nee. Ganz einfach, weil sie ja schon in der Premier League als Minimalisten auftreten, da regelmäßig, wenn sie gewinnen, nur mit einem Torabstand, meistens auch nur 1-0. So, wenn ich mir dann angucke, wie sie beim Hinspiel in der schönen Stadt in der Ukraine, oh Gottes Willen, die Propetrovsk antreten, dann bereitet mir ein Spiel gegen die deutlich stärker besetzten, Lissabonner? Ja, Lisboa hört sich geiler an. Ja, nimm Lisboa. Das ist ja, die Spieler von Sport, Benfica. So, jetzt wird die um sich geschlagen. Absolut. Begriffen. dann macht mir das nicht viel Hoffnung, zumal ja Benfica Lissabon letztes Jahr schon im Finale war. Und ich denke, diese ja, noch im Grunde junge und noch nicht so eingespielte Mannschaft von Tottenham, zwar aktuell, boah, lass mich nicht lügen, um die Platz 4 oder 5 aktuell steht in der Premier League, das dann aber auch nichts zu bedeuten haben, wenn wir dann gucken, dass Man U 5-0 in Leverkusen gewinnt, denke ich. Ich meine, sie können natürlich weiterkommen, aber ich persönlich würde vermuten, dass Lissabon da einfach die abgezocktere Mannschaft ist, mit mehr Europacup-Erfahrung im Sinne von K.O.-Modus auch, als das bei Tottenham der Fall ist mit den jüngeren Spielern wie Eriksen oder weiteren. Ich hätte jetzt Defoe gesagt, aber der ist jetzt ja bei Toronto. Ich wollte jetzt auch erst Holpi sagen, aber der ist ja bei Fulham aktuell. Bei Magath. Genau, ja, von da. Oh ja, der kennt er ja schon. Von daher denke ich, ja, die Indizien, zumindest so wie ich sie deute, zeigen für mich persönlich eher in Richtung Lissabon. Okay, also muss ich dir auch zustimmen. Ich denke, in der aktuellen Verfassung tut Tottenham ein Bale gut, gerade nach dem Auftritt gegen Schalke. Und deswegen, wenn der fehlt, dann merkt man doch schon, dass da einige Teile des Grundgerüstes zusammenbrechen bei Tottenham und deswegen wird das auch nicht gehen gegen Benfica. Zudem Oscar Cardoso ja auch seine Probleme mit dem Trainer Jorge Jesus aus dem ja geklärt hat, komplett geklärt hat und deswegen scheint es da auch bergauf zu gehen. Ganz, ganz klar auch gegen Park, wie man das ja gesehen hat. Sevilla, der FC Sevilla kam auch nur knapp 4-3 gegen NK Maribor weiter. Und Real Betis kam ebenso weiter. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich die Konstellation, dass wir ein spanisches Duell haben. Gut, es ist schon brisant, aber wir legen mal noch eine Schippe drauf, denn jetzt haben wir noch ein spanisches Städteduell im Achtelfinale der Europa League. Leon und ich hatten vor der Aufzeichnung schon darüber geredet, dass das wohl das am besten besetzte Achtelfinale der Europa League Geschichte ist. Und wenn man die ganzen Paarungen mal betrachtet, Sevilla gegen Real Betis Sevilla, Porto gegen Neapel, der FC Basel gegen Red Bull Salzburg, Ludogorets gegen Valencia, gut, können wir mal rausnehmen, aber wenn man mal den Hintergrund beachtet, dass Ludogorets ja gegen Lazio Rom gewinnen konnte, insgesamt 4-3, und dass er wohl Klose sein Comeback machte, noch ein Tor machte, obwohl Lazio nach 20 Sekunden im Rückspiel durch Keita das 1-0 machte und damit somit das 1-0 von Ludogorets Rasgrad im Hinspiel egalisierte, und Lazio danach noch 2-0 in Führung geht, somit steht es insgesamt 2-1 und Ludogorets trotzdem nochmal zurückkommt, da macht das Ganze schon wieder brisanter, dass Ludogorets eben jetzt wieder die Chance hat, den nächsten größeren Favoriten auf den Titelgewinn in Form von Valencia rauszukegeln. Das macht's wirklich sehr brisant. So, Tottenham gegen Benfica hatten wir angesprochen, AZ Alkmaar gegen Anchi Machachkala, ne? Und Juve gegen Florenz haben wir ja auch noch. Somit haben wir hier wieder ein italienisches Duell. Also Leon, die Besetzung, die ist wunderschön. Ja, wird definitiv man kann ja sagen, der zweiten internationalen Liga, um es mal ein bisschen einfach zu gestalten, wird das auf jeden Fall mehr als gerecht. Absolut. Und als kleine Schwester der Champions League solche Geschütze aufzufahren, naja, und ich muss dir da recht geben, auf ganzer Linie. Das wird ein wunderbares Achtelfinale. Da freut man sich ja direkt schon auf die Europa League, wenn man diese Paarung liest. Und früher war es eigentlich so, dass man sich da besonders auf die UEFA Cup gefreut hat. Heute ist das anders. Heute freut man sich auf die Europa League. So, naja, wir haben auch guten Grund nach den Hinspielniederlagen von Leverkusen und Schalke. gegen Madrid und Paris. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn die beide Dritter geworden wären. Ja, ich glaube sogar, dass das besser gewesen wäre. Wenn Basel sich durchgesetzt hätte gegen Schalke und wenn Sociedad gegen Leverkusen gewonnen hätte. Ich glaube schon, dass das besser gewesen wäre jetzt. Weil dann hätten wir diese Schmach nicht erlebt. Naja. Ja, alles letztendlich Makulatur, wie gesagt. Alles auch nur Spekulation. Aber somit haben wir den Europa League und Champions League Teil ebenso abgeschlossen. Aber ich habe noch eine nette Rubrik für dich vorbereitet, Leon. Natürlich zum Abschluss noch was Lustiges. Und zwar Überraschungen in der Europa League Torschützenliste. Ich werde dir einen Verein nennen. Und zwar liegen all diese Spieler, also es sind eigentlich nur zwei, also all diese Spieler, ne, zwei, liegen in den Top 10 der Torschützenliste. Noch immer. Obwohl sie nicht mal im 16. Finale mitgespielt haben, diese beiden Herren. Ich nenne dir jetzt einen Verein. Ja. Beziehungsweise die Stadt des Vereins. Und du musst mir den größten Star des Vereins nennen. Okay. Gut, fangen wir an mit dem wohl am besten Platzierten. Nämlich einem Rumänen. Er hat 6 Treffer geschossen. Befindet sich aktuell auf Platz 5 der Torschützenliste in der Europa League. Und er spielt bei Petrolul. Wer ist es, Leon? Ja, gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Das kann ich auch nicht sagen. Und genau, das nehmen wir mal weiter. Nee, Quatsch. Es ist George Theodor Krosav. Wusste ich doch. Genau, er hat nämlich 6 Treffer gemacht für Petrolul. Und wir haben noch einen zweiten Kandidaten, nämlich einen Marokkaner. Und er spielt bei Differdange, hat ebenso 6 Treffer geschossen. Bei Differdingen. Wie heißt der? Ja, das ist FC03 Differdingen oder sowas, aus Luxemburg. Differdingen, weil ich glaube, die englische Bezeichnung dieses Vereins aus Luxemburg ist Differdange. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil das aus dem Französischen kommt, Luxemburg. Ich spreche ja Letzeburgisch, ja. Differdange. Ja, der FC Differdingen 03. Ja, kommt also aber auch nur, weil die von der ersten Quali-Runde an mitspielen mussten, weil Luxemburg nichts ist. Das wird dann wahrscheinlich bei den Petrolul-Typen auch so sein. Ja, denke ich aber auch, weil wenn man jetzt mal drauf guckt, wo der jetzt spielt, der Krosav, der spielt jetzt bei Terek Krosny. Also ach, guck, immerhin. Der spielt also schon gar nicht mehr bei Petrolul. Also musste es ja schon einige Zeit zurückliegen. Ja. Also der gesuchte Marokkaner ist eher Rafik. Ich kurz an den Vornamen suchen, weil wenn wir das Spiel schon starten, dann müssen wir das auch komplett durchziehen. Und zwar sein Vorname Omar Erafik. Ist er noch gar nicht so alt. Wird in 2 Jahren 30 Jahre alt, ist also aktuell 28. Und spielt ja bei Differdingen. Oder der englischen Bezeichnung Differdange, wie auch immer. Sucht's euch raus. Kommt auch selber raus. Differdingen übrigens in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League gegen immerhin als Luxemburger Schachverein ist das keine Selbstverständlichkeit. Insgesamt mit 5-4 den FC Utrecht rausgehauen. Oh! Ja. Das ist ein Achtungserfolg, ein riesengroßer sogar. Und dann gegen Tromsø IL in der 3. Runde auch nur nach Elfmeterschießen verloren. Ach, da hätte ich ihnen aber den Sieg gegönnt. Ja. Das ist schade. Na gut, also mit kleiner... Sie hätten dann gegen Beşiktaş antreten müssen. Ich glaube, da wäre Schluss gewesen. Ja, da wäre eindeutig Schluss gewesen. Gut, also Differdingen ist leider raus. Das ist die Ernüchterung in diesem Podcast. Ja, ich gucke gerade nach Petrolul. Ich finde die aber hier nicht. Petrolul? Na, vielleicht sind die erst in der 3. Runde eingestiegen. Na hier, Petrolul Ploieschi oder sowas. In der 3. Runde 3-2 gegen Vitesse Arnhem gewonnen. Mhm. Playoff-Runde. Wo sind sie denn? Das ist, sind sie nicht da. Oh, ja, 6-3 gegen Swansea raus. Oh. Okay, also da kann man verstehen, warum. Also da hat er, da muss ja Krosav alle Tore gemacht haben bei Petrolul. Ja, die haben nämlich insgesamt nur 6 gemacht. Das ist ja krass. Nee, gar nicht, oder? Doch. 6. Da hat er alle 6 Treffer gemacht. Meine Petrolul. Güte. Der eine Torquote von was weiß ich. 100. Also es ist George Theodor Krosav mit einer Torquote von 100%. Also das ist doch unglaublich. Also, kommt auch nicht auch vor. Gut, damit haben wir den thematischen Teil des Podcasts beendet. Es gibt natürlich aber noch eine wichtige Frage. Wir zelebrieren ja heute, auch wenn man es gar nicht so richtig mitkriegt, unser zweijähriges Jubiläum. Ja. Jon, was ist so dein Lieblingsmoment aus 2 Jahren KFA-Podcast? Puh. Wenn du mich fragst, würde ich tatsächlich sagen, ich erinnere mich noch gut an mein Debüt damals nicht als Teammitglied, sondern als Gast in der Sonderausgabe, denke ich, kann man es sagen, zum der 1000. Ausgabe von Raw. Die ging ja auch ziemlich lange, auch im Livestream habt ihr das damals gemacht. Die hat mir so ziemlich gut gefallen. Ja, und ansonsten stecht, was heißt? Manga? Ach, genau, Manga, ja. Meine erste Geschichte als Teammitglied, ja, das war auch eine Sache für sich. Wir hatten eigentlich rein, was Interviews angeht, sehr, sehr gute gemacht. Also das mit The Mac war cool. Oh ja, das mit ja, Chase. Das war noch viel besser. Also, man muss das wirklich so sagen, wir haben 2,5 Stunden geredet ohne Ende. Ja. Wahnsinnig langer Off-Talk. Aber mit Chase Skillet war es ziemlich cool. Jo. Also es waren coole Interviews. Ja gut, also wie gesagt, der Nächste, den wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ich habe den Namen nicht vergessen in der gesamten Zeit, ist Petro Schmelz. Schmetz, ja, doch vergessen, so ein bisschen halb wenigstens. Shane Smeltz, das ist übrigens ein neuseeländischer Fußballspieler. Jo, ja, Begriff. Genau. Und Petro Schmetz, gut, den haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, damit verabschieden wir uns von euch. Und Petro Schmetz versuchen wir in der nächsten Ausgabe im Interview zu präsentieren. Bis dahin, macht's gut. Leon, mach dir noch einen schönen Abend. Auch so. Ciao.